Hallo liebe 8 Zuhörerinnen, hallo liebe 8 Zuhörer. Schön, dass du uns wieder zuhörst. In der folgenden Folge steckte bei der Aufnahme etwas der Wurm drin. Schon bei der Aufnahme ging's los. Jürgens Auto ging kaputt, wir hatten ein Headset zu wenig und die Technik machte uns obendran auch noch Schwierigkeiten. Das Schöne, ich konnte eigentlich die Folge komplett retten, aber wir mussten sie aus organisatorischen Gründen auf 2 Teile splitten. Deswegen nicht wundern, im ersten Teil klingen wir deutlich anders als im zweiten. Das liegt einfach daran, dass wir im ersten zusammensaßen und notgedrungen den zweiten Teil übers Internet zusammen aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Folge 36 von Ach. Euer Philipp. Mensch Jürgen, wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem Auto? Fantastisch. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Drrr. Hallo, hier sitzen mal wieder vor euch zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und was soll ich sagen, die heutige Folge steht nicht unter dem allerbesten Stern. Gegen jegliche Widrigkeiten haben wir uns durchgekämpft, aber nichtsdestotrotz, wir sitzen hier und nehmen auf. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob das überhaupt jemand hören wird. Also aktuell glaube ich nicht dran, dass das jemals irgendwie rausgeht. Bevor wir irgendwas anderes machen, ich möchte gerne aus dem Betreff eine Spende zitieren, die wir im Juni von unserem Hörer Benjamin erhalten haben. Diese Spende ist verbunden mit dem innigen Wunsch, doch mal den Stange in eine Bonusfolge einzuladen, wenn er in der letzten regulären Folge doch schon so prominent erwähnt wurde. Und dann erklärst du mir erstmal, wer das ist. Ja, das kann er einfach selber erklären, denn wir haben das gleich abgegradet, weil die Spende so großzügig war. Und da haben sitzt gesagt, hier jemand. Hier, wir machen das nicht in einer Bonusfolge, wir machen das in einer richtigen Folge. Hallo hey. Sebastian. Hallo Leute. Es wäre halt echt witzig, wenn derjenige jetzt mega enttäuscht wäre, weil er eigentlich nur auf die Kurzfolgen steht. Ja, oder noch besser, er hört die hier überhaupt nicht, weil er nur die Kurzfolgen anhört. Mich interessiert der Spendenbetrag und mein Anteil. Ja. Ich kann mich nicht an eine Spende erinnern. Habe ich was von einer Spende gesagt? Endlich, jetzt können wir mal wirklich sagen, du bist ein Geschichtsexperte, wenn du hier ja zitierst mit, ja, Spende, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Das war eine E-Mail, ne? Das ist eigentlich oder ein Spendenbetreff. Spendenbetreff, ja. Wirklich ein Spendenbetreff? Ja, es war ein Spendenbetreff. Die Leute nutzen die Aufmerksamkeit, die mit einem Geldbetrag zusammenhängt, um ihre Nachricht zu übermitteln, wie bei diesen Twitch-Premium-Chat-Spenden-Zitaten. Ist das so, ja? Und bei den Superchats bei YouTube-Livestreams. Man erkauft sich sozusagen Redezeit. Ich finde das sehr geil, die perverse Fratze des Spätkapitalismus in digitalen Zeitalter. Also ich hätte es jetzt so formuliert, schau an, was Geld alles möglich macht. So, es ist doch fantastisch, wenn man seine Wünsche einfach nur mit Geld erfüllen kann. Ja. Cool. Lobbyismus ist auch eine, ist der ganze Gedanke schön weitergesponnen. Aber vielleicht ganz kurz, aus welchem Format kennt man dich denn sonst? Mich kennt man, das ist eine gute Frage, ich wundere mich immer, wenn mich Leute erkennen. Ich habe eine ganze Zeit lang für Videospielmagazine gearbeitet, so die Play 3 zum Beispiel, die N-Zone, die PC Games und bin dann irgendwann zur Konkurrenz gegangen, zur GameStar. Na, das war, ich habe beide Seiten gespielt, ja. Wie auf einer Fiedel, die deutsche Print-Spielepresse. Und da bei der GameStar bin ich dann final Richtung Online abgedriftet, da war die Website dann wichtiger als das Printheft und habe da viel im Videobereich gemacht und da habe ich auch ein bisschen Visibility erlangt, wie man so schön sagt. Die hatten ja auch diesen YouTube-Kanal, bis heute haben sie ihn, wo man mich öfters mal gesehen hat und seitdem kennen die Leute den Stange und der Stange hat dann schon wieder die Seiten gewechselt, als seine Ex-Kollegen und Ex-Chefs Jochen und André einen Podcast gegründet haben namens The Pod, bekannt durch so einen jeden Sonntag erscheinenden Spiele-Stammtisch-Podcast für alle, der heißt Auf ein Bier und inzwischen durch Patreon unterstützt mit ganz vielen anderen hinter der Paywall verborgenen kleinen Podcast-Nuggets und das ganze Projekt ist Kickstarter finanziert, nicht Kickstarter, Patreon. Ich krieg inzwischen meine ganzen Startup-Hipster-Begriffe durcheinander. Pecuniam non olet. Ja, Geld stinkt nicht. Da hat er recht. Und ich war eins der Stretch Goals für das Projekt. Ich war das 20.000. Du warst ein Goal. Ich war das 20.000 Dollar Stretch Goal. Wie und fühlt man sich, wenn man so bepreist wird? Wie Vieh. Aber geiles Vieh. wie ein, ja, wie so ein Boxer. Ist aber eigentlich schon eine ganz geile Ansage. Ich war ein Stretch Goal. Das finde ich schon gut. Ja. Also man muss ja schon mal sagen, das ist ja wahrscheinlich in Deutschland die Produktion, die allein durch Hörerfinanzierung den größten Reibach macht. Ja. So. Wir sind, ich denke, vom Crowdfunding her der größte deutsche Podcast. Glaube wir haben um die 5.500, 5.600 Leute, die uns monatlich Pekonia aufs Konto überweisen, damit wir machen, was wir machen. Und ich bin auch Vollzeit angestellt als Podcast-Mitglied. Ist so verrückt. Gibt's. Was nicht alles gibt, das ist total verrückt. Ja. Voll schön. Ich kann mir das selber nicht erklären. Ist das? Hast du deine Berufung gefunden? Nee. Der Job ist super lustig, aber die Tatsache, dass ich halt ja so völlig unkontrolliert ja durch irgendwelche Instanzen, wie zum Beispiel Kollegen, die mir sagen, hey, zieh dir doch mal Klamotten an, so zu Hause für mich hin vegetiere und die Hürde, über die ich jeden Tag springen muss, ist 10 Uhr bei Skype live sein. Die Hürde ist so ungefähr knöchelhoch. Ja. Ich mache mir Sorgen um mich selbst. Ja? Aber es driften wir schon wieder in diesen Therapiestammtisch ab. Ist das ungefähr das Format? Dann bin ich hier hervorragend aufgehoben. Das ist schon ganz nah dran, würde ich sagen. Ja. Aber also ich würde dir noch den Tipp geben, leg dir Kinder zu, dann ist das wenigstens mit Hosen morgens anziehen und so. Das löst sich dann irgendwie. Der Herr Stanger hat gerade das Ultra-Déjà-vu, weil ich weiß nicht, inwiefern wir jemals noch offenbaren werden, welche Odyssee jetzt hinter uns lag, bis wir doch diese Zeilen aufnehmen. Aber der Sebastian und ich haben quasi genau dieses Gespräch, was du jetzt quasi wiederholt hast. Wart du mal, bis du noch Kinder kriegst. Ja, das war, glaube ich, auch beim Döner jetzt gerade schon der kulminante Endpunkt. Ja, das stimmt. Das Leben wird nicht einfacher. Das ist die Ultima Ratio des Kinderbesitzers, das letzte Argument, das er hervorbringt. Warte nur, warte. Also wir prügeln jetzt mal ganz schnell noch unsere Danksagungen und so weiter durch und Hörerbeschwerden und dann glaube ich, sehen wir auch, warum wir heute ein schön passendes Thema für unseren Gast haben. Also danke auf jeden Fall an, haben wir uns bei Thorsten bedankt? Warte, Sekunde, du hast jetzt gesagt, wir hören uns Beschwerden an, damit wir jetzt wissen, warum wir den Gast haben. Nee, das habe ich so nie gesagt. Okay, dann habe ich es nur so verstanden. Ich einfach alles leugnen. Das ist eine gute Strategie. Das ist die Shaggy-Verteidigung. Ja, yeah, it wasn't me. Also, haben wir uns letztes Mal bei Thorsten bedankt. Falls nicht, dann mache ich das hier nochmal. Danke auch an Benjamin, der jetzt ja mit seiner Spende hier quasi diese Folge möglich gemacht hat, wenn ich das mal so formulieren darf. Danke an Julia, die hat uns auch sehr, sehr großzügig unterstützt in den letzten Wochen. Und danke auch für die ganzen Zuschriften, zum Beispiel die von Rainer, der hat uns geschrieben, dass er vor wenigen Wochen unseren Podcast entdeckt hat und ganz lustig, also gar nichts von uns wusste, irgendwo drüber gestolpert ist und dann plötzlich in einer Folge seinen Kumpel gehört hat, weil der uns eine Audiopostkarte geschickt hat. Und dann war er ganz sauer auf den Kumpel, weil er ihm unseren Podcast noch nicht empfohlen hat. Und dann hat er uns gebeten, noch seinen Kumpel zu grüßen, der jetzt irgendwie 50 geworden ist. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. So, Haken dahinter. Dann gab es noch eine Bachelorarbeit. Ja. Ja. Kannst du da was drüber sagen? Ja, da wurden ein paar Podcasts aus privater, ich sag mal ehrenamtlicher Hand und auch Podcasts aus Produktion vom öffentlichen Rundfunk und Ähnlichem verglichen. Und da wurden wir auch drin zitiert. Ich zitiere, am schlechtesten schnitt Ach jedoch in der Kategorie Experten ab mit einer Gesamtpunktzahl von 0. ja. Danke, Marc. Also ja, okay. Dass wir bei Radio Z waren, das wissen ja die meisten Hörer, glaube ich, schon. Da müssen wir gar nicht mehr so arg viel. Da gibt es eine Folge dazu in unserem Feed, falls ihr die noch nicht gehört habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann gibt es noch einen Punkt hier auf meiner Agenda, den ich noch schnell abhaken muss. ich nenne es mal den Homöopathie-Vorfall. Wir haben eine verhalten aufgeregte E-Mail bekommen von einem Hörer, der zufällig über unseren Podcast gestolpert ist. Und also ich hätte vielleicht muss ich sagen, dass es ein Apotheker war. Und er hat sich an uns gewandt und hat sich ein bisschen beschwert darüber. Er hat sich an mich gewandt und sich darüber beschwert. Aber es war ja gar nicht ich eigentlich. Also er hat sich darüber beschwert, dass wir sehr abfällig über Apotheken geredet haben in der Homöopathie-Folge. Ja, da habt ihr zwei ganz schön abgelästert. Ich erinnere mich. Dann hat er mir einen Satz angekreidet, der eigentlich gar nicht von mir kam, sondern von Dominik, was an der Stelle aber gar nicht schlimm war. Ich hab mir das Feedback sehr zu Herzen genommen. Das ist jetzt auch der Moment, wo ich kein Mikrofon und mal kein eigenes mehr bekomme. Ja, das ist die Folge. Der Dominik hatte jetzt eine Folge Maulsperre, weil wir uns dieses Feedback so sehr zu Herzen nehmen. Nein, also grundsätzlich ist meine dahinterliegende Meinung, zu der stehe ich ja nach wie vor. Also ich habe grundsätzlich, bin ich sehr dankbar für Apotheken. Ich bin aber auch, wie soll ich sagen, ich fühle mich nicht immer da rundum gut betreut. Und ich glaube, dass manche Apotheker einfach auch, also wie bei allen anderen Berufen, es gibt gute und schlechte, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da haben wir uns dann auch ganz gut geeinigt, also der Herr mit dem Feedback und ich. Ich habe ihm dann noch ein bisschen Hintergründe zu meinem Rant mitgeben können und ich habe dann auch ein bisschen besser verstanden, warum man nicht alle Apotheker über einen Kamm scheren darf. Genau. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, den wir uns so ein bisschen hier jetzt selber ankreiden müssen. Und Entschuldigung an den Berufsstand des Apothekers. Ich glaube, wir müssen hier auch immer ein bisschen einordnen, ob wir hier was ordentlich abhandeln oder ob man einfach auch mal in dem Frust heraus ventiliert. Ich glaube, letzteres ist auch einfach mal gesund. Aber hallo. Ja. Ja, also jetzt, das war jetzt ein bisschen schnell, aber das ist einfach heute auch der Tag. Jetzt müssen wir mal in die Pötte kommen. Sagt euch der Name. Entschuldigung. Nee, den kenne ich nicht. Ich bitte an der Stelle um Handzeichen und nicht um Wortmeldung. Sagt euch der Name Ralf Bär etwas. Einer meldet sich. Einer winkt. Einer guckt. Das ist sehr schön. Ich habe geguckt. Ja, mit großen Augen habe ich den Padawan am Mischpult angeschaut. Nichts ahnend. Ja, das ist gut. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass du mir jetzt hier die Show stiehlst, wenn ich dir zufällig in deine historischen Interessen reinlaufe. Möglich, dass ich in 5 Minuten sage, ach, Ralf Bär. Wahrscheinlich. Ralf Bär wird am 8. März 1922 als Rudolf Heinrich Bär in Rodalben geboren. Das ist in der Südwestpfalz in der Nähe von Pirmasens. Oh, da habe ich Verwandtschaft. Ja? Ja. Ach, daher kennst du den vielleicht. Daher kenne ich Pirmasens. Ach so. Aber ich glaube nicht die Person. Papa Leo arbeitet in einer Schuhfabrik und er und seine Frau Lotte sind gläubige Juden, was auch der Grund ist, warum Ralf im Alter von 14 Jahren die Schule verlassen muss. Also er wird quasi entfernt aus der Schule. Und muss auf eine rein jüdische Schule wechseln. Die bekommt er nicht allzu oft zu Gesicht, denn im Jahr 1938 und damit nur wenige Monate vor der Reichspogromnacht flüchten Mama Bär, Papa Bär und Ralle Bär aus Angst vor Verfolgung nach New York. Dort hatten sie ein Apartment mit 3 Betten. Eines war hart, eines war zu weich und eines war genau richtig. Der Ralf ist schon immer ein ganz schlaues Bürschchen, der sich viele Dinge selber beibringt. Und für die Arbeit in der amerikanischen Fabrik, wo er dann recht schnell unterkommt, muss er allerdings nicht allzu viel können. Denn da arbeitet er für $12 die Woche als Teenager schon und das auch insgesamt 2 Jahre lang, bis er dann eines Tages an einer Bushaltestelle sitzt und eine Werbeanzeige entdeckt. Und auf dieser Werbeanzeige wird mit den Worten »Make big money in radio and television servicing« nach Auszubildenden gesucht für das relativ junge Feld der Elektronik oder der TV-Elektronik. Das klingt jetzt schon absolut fantastisch. Ja, es wird noch viel fantastischer. Ich sehe die Geburtsstunde eines Elektrotüftlers. Psst. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Geburtsstunde eines internationalen Konzerns. Mehrere. Einer spontanen Eingebung folgend hängt er seinen Fabrikjob an den Nagel und meldet sich beim National Radio Institute für einen Elektronik-Fernkurs an. Und schon 1940 hält er dann sein Zertifikat als Radio Service Technician in den Händen. Auch einen Aufbaukurs absolviert er in Rekordzeit. Also ist ein ziemlich findiges Bürschchen, der ziemlich schnell durch diese ganzen Themen durchtont, schon als Jugendlicher sich da Sachen aneignet, die alles andere als üblich waren in der Zeit. Wie kann ich mir das vorstellen? Kriegst du da einfach regelmäßig so ein Lehrmaterial geschickt und machst dann ab und zu eine Prüfung? Ich glaube, das ist so ungefähr die Definition von einem Fernkurs, ja. Okay. Ich glaube, das war vor allen Dingen eine coole Zeit damals. Wir haben ja heute auch Multimedia und Radio und Fernsehen ist ein Teil davon, aber damals war das halt Cutting Edge, die Fernübertragung von Ton und inzwischen auch Bild. 1940 dürfte Fernsehen schon existiert haben, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so grob sicher, aber schon, ne? Wie? Im weitesten Sinne? Ach so, warte mal. Und es gab nichts davon war smart. Computer wurden erfunden, um die Enigma zu knacken. Damals im Zweiten Weltkrieg, im mehr oder weniger. Es gab keinerlei genau. Computing, aber es gab bereits mit Funk und Radio auf jeden Fall krasse Technik im großen Stil, also mit krassen Transformern, Spulen und so weiter und richtig Output, also Megawatt-Anlagen und so weiter, um eben zu kommunizieren, Telegramme zu schicken und genau. All solche Geschichten. Spannende Ära für die Technologie, wirklich die Kinderstube von allem, was jetzt heute alltäglich ist. Genau, und gerade so die Zeit der Transistoren, die ja heute irgendwie so mikroskopisch klein sind und damals waren das halt noch richtige Geräte, die man irgendwie angefasst hat und irgendwo drauf gelötet hat. Ja, wobei, da müssen wir jetzt auch nochmal unterscheiden, sozusagen die Abwechslung von von Röhren eben zu Transistoren hin, auch im Bereich Radio, war ja eine Sache, die so unsere ältere Generation mitgemacht hat. Also ich kenne da auch eine Erzählung von meinem Vater, der gesagt hat, der hat sich dann damals einen einzelnen Transistor gekauft für ein Schweinegeld und hat damit ein Radio gebaut und das war der heiße Scheiß. Mhm. 1943 wird unser mittlerweile mit der US-Staatsangehörigkeit ausgestattete Ralle zum Militär eingezogen. Aufgrund seiner Ausbildung landet der Funke? Ja, er landet nicht in den Fronttruppen, sondern bei Military Intelligence, also bei der Aufklärung quasi, dem Nachrichtendienst, genau da, wo man dann mit solchen Enigma-Codeknackern und so weiter gearbeitet hat. Und sein Einsatzort ist das Hauptquartier in London, später kommt er auch mal nach Frankreich und zwischendurch werden einmal, das kann ich mir echt nur schwer vorstellen, aber einmal werden irgendwie seine Papiere verwechselt und er wird deswegen zu einem Fronteinsatz in die Normandie geschickt. Hoppala. What? Da kommt ihm dann aber eine Lungenentzündung zugute. Also er landet dann wieder im Krankenhaus, wo ihn dann seine ursprüngliche Einheit irgendwann aufspürt und wieder zurückbringt. Du kommst gefälligst mit. Was machst du da an der Front? Ich habe gesagt, du sollst nicht an die Front. Das ist schon lustig. Ich glaube aber tatsächlich, das ist eine Verwechslung. Ja? Ich gehöre gar nicht. Das hören die halt fünfmal am Tag. Natürlich. Das ist wie am Ende von Das Leben des Brian. Ja. Nein, ich bin Brian. In der Zeit, der er aber dort ans Bett gefesselt ist, ist er ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, muss er sich ja auch irgendwie beschäftigen. Und was er da macht, ist, er lässt sich Algebra beibringen. Also ist auch ein neugieriges Bürschchen. Ja, ist vor allem nützlich, wenn halt der Feind auf dich schießt, finde ich. Dominik schaut mich komplett ratlos an. Wegen der Kurvendiskussion? Wegen der ballistischen Kurven? Ich mache einfach weiter. Aber das ist doch, also wie meinst du das? Weil tatsächlich, in der Praxis ist doch gerade wurscht, wenn jemand auf dich schießt, was da die algebraische Bewertung dahinter ist. Genau so habe ich es gemeint. Ich verstehe. Okay, sehr schön. Ein Glück. Er wird dann von seiner alten Einheit wiedergefunden und zurückgebracht und er musste also eigentlich nie ins Gefecht, weil er eigentlich auch viel zu klein ist und sowieso als Ingenieur bei den Jungs von der Intelligence viel besser aufgehoben. Er kann aber mit dem Gewehr umgehen und bekommt sogar eine Small Arms Schützenauszeichnung, also so Pistolen und irgendwie kleinere Maschinenpistolen wahrscheinlich, vermutlich aber auf dem Schießstand. Meine Quellen sagen, dass er irgendwie mit 18 Tonnen Waffen am Ende nach Hause kommt, weil er irgendwie die ganze Zeit am Schießstand. 18 Tonnen? Aber fragt mich nicht. Was? Ja, das metrische Tonnen, tatsächliche Tonnen, das kann eigentlich nur irgendwie so ein komisches Umrechnungsding sein. 18 Tonnen Waffen. Hast du ein Bild von ihm vor Augen, wie er damals aussah? Kannst du diese Person beschreiben? Ich würde mir gerne in Gedanken ein besseres Bild von dem Herrn Bär machen. Beschreib einfach ein Bild von so einem Mecker und so einem Typ, der drin sitzt. Also ich kann dir später noch ein Bild zeigen, da ist er allerdings schon älter. In der Zeit, ich glaube, er war schon auch klein und dürr. Mhm. Also wenn ich mir ihn jetzt mit 18 Tonnen Waffen in so einem Rucksack vielleicht vorstelle, insektenhaft. Ob ich es jetzt so beschrieben hätte, weiß ich nicht. Naja, er kehrt als Veteran aus dem Krieg zurück und lässt sich dann von seiner Wahlheimat weiter ausbilden. Also er macht dann noch einen Bachelor of Science in Television Engineering, also tatsächlich in den 1940er Jahren dann ein Studiengang, den es vorher nicht gab. Also er ist einer der ersten Absolventen und es muss absolute Science Fiction damals gewesen sein. Mhm. Er schließt 1949 sein Studium ab und kommt bei einem Hersteller von elektronischem Medizinequipment dann unter, sogar eigentlich direkt als Chefingenieur, also schon auf einen relativ guten Posten. Klar, Röntgengeräte und sowas, Ultraschall gab es vielleicht damals auch schon irgendwie in der frühen Form und andere Messungen und Geräte. Genau. Und in der Medizintechnik, da gibt es die Kohle. Genau, ne? Und du hast immer irgendwelche Anzeigen, immer irgendwelche Apparate, irgendwas Hochkompliziertes, genau. Krasse Technologie. Er entwirft unter anderem chirurgische Schneideapparate, was dann auch schon irgendwie relativ krass klingt, wo ich nicht weiß. Naja, das war halt irgendwie so, damals ist ja so Elektronik und Technik noch ein überschaubares Feld. Ich denke so, kannst du alles. Okay. So, okay, weiß ich nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass damals Research and Development schon noch eher so ein bisschen hemdsärmelig war. Da hat sich halt jemand hingesetzt und ein paar Teile gekauft und das war alles noch ein bisschen beherrschbarer. Du hast halt nicht irgendwie Siliziumchips belichten und designen müssen, sondern du hast halt Dinge zusammengeschraubt. Hast gelötet und hast geguckt, ob es funktioniert. Und wenn nicht, hast weiter gelötet. Ja. Er hat auch noch an niedrigfrequente Muskeltänzgeräte entwickelt. Oh, damit haben die damals auch schon rumgespielt. Ja, und Epilatoren. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier in die Reihe passt. Es ist aber ein schönes, breites Feld, das er beackert hat. Er wechselt dann später zu Laurel Electronics nach New York, wo er unter anderem im Auftrag von IBM Elektronikteile und später auch dann an Fernsehgeräten irgendwie herumschraubt. Grüße an die Ex-Kollegen. Warst du auch mal bei IBM in New York? Nicht in New York. In Böblingen. Fast das gleiche. Böblingen in New York. Böblingen und Frankfurt. Bielefeld. Der Fallback-Hauptsitz. Ja. Zwischen 1952 und 1956 schafft er nochmal in einer anderen Firma in einem ganz ähnlichen Bereich und dort schafft er es dann sogar zum Vizepräsident. Und vorher aber irgendwie, das hat jetzt mit dem Elektronikkram nichts zu tun, heiratet er noch eine Frau namens Dina Winston im Jahr 1952. Mit der wird er am Ende dann drei Kinder haben. Nach einem kurzen Ausflug in die Selbstständigkeit klopft dann das Militär wieder bei Ralph an, in Form von Sanders Associates, die als sogenannter Defense Contractor für die US-Armee arbeiten. Also, die haben jetzt aber nichts mit dem Colonel Sanders zu tun. Die haben leider nicht, das fände ich noch schöner, wenn das so wäre, aber die machen halt im Auftrag der US-Armee. Also die sind ein, wie nennt man das auf Deutsch? Defense Contractor? Subunternehmer, wie diese weißen Vans, die im Auftrag der Post unsere Pakete nicht abliefern. ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Die sind relativ fix angestellt halt mit einem Auftraggeber, glaube ich. So, da gibt es vermutlich nicht viel, also die haben vermutlich nicht mehrere Kunden. Ja, da kann ich auch gleich, weil du sie mir so empfohlen hast, die Doppelfolge über den Original Xbox-Hack und die zugehörige Crew empfehlen, weil da ging es auch in Teilen um diese Military Subcontractors. Ja, am Rande, genau. Ist aber eher am Rande, genau. Aber genau. Die Folge ist nichtsdestotrotz super. Ja, fantastisch. Ralphie bekommt da einen ganz guten Posten mit rund 500 Leuten unter sich und vielen, vielen Mikroprozessoren und Transistoren. Was ist sein Job? Naja, er leitet halt da so eine Abteilung, die Elektronik macht. Mit 500 Leuten, aber so genau. In den 50ern. Ja. Da ist ja ne Manhattan-Projekt und so. Und ja, es ist schon ein bisschen später gewesen. Die Atombombe war bereits erfunden. Aber so Elektronik, glaube ich, die waren da schon immer froh drum. Ja, ja. Und experimentierfreudig und geldausgabefreudig. Genau. Und die haben dann halt auch vor allem an Radarsystemen gearbeitet. Mhm. Also Dinge, die dann später auch bei der Mondlandung zum Einsatz kamen. Der Russe musste ja auch belauscht werden. Oh ja. Wir haben dann Kalten Krieg. Ja, wobei ich glaube, der Hauptanwendungsfall für diese Radarsysteme, an denen die gearbeitet haben, war die Fernsteuerung von Raketen. Von so langen, mittelstrengen Raketen. Und gegen wen verwendet man die? Womit füllt man sie? Pudding. Pudding? Ja, köstlichen Pudding. Naja, also ja, Mondlandung, aber wie gesagt, ich nehme an, dass die für ferngesteuerte Raketen vielleicht auch noch den einen oder anderen Einsatzzweck sonst gefunden haben. So, der Dominik weiß es schon. Habt ihr jetzt schon eine Idee, wo es hingeht? Nee. Schön. Ich freue mich immer über Unwissenheit. Das ist ganz schön gemein. Ne? Aber du weißt doch, null Experten. Ich fürchte, dass du dich bei mir anbiedern willst und deswegen die offensichtliche Route wählst. Anbiedern. Dass du mich einfach grob in die offensichtliche Schublade steckst. So hier, der hat was mit Videospielen zu tun. Da schmeiß ich doch einfach mal Wikipedia an und klick mich so ein bisschen durch so einige der Videospiel. Oh klar, ich habe den Finger an der heißen Stelle. Ich glaube, Jürgen fühlt sich ertappt. Dass mir grinst. Also ich fand es ja schon sehr offensichtlich bis hier, aber okay. Ich bin gespannt. Ja, aber ich meine mal ganz ehrlich, dass es in den Bereich Videospiele gehen könnte, hatte ich am Anfang mir schon gedacht. Klar, mit dem geladenen Gast, aber mir sagt halt die Person weiterhin trotzdem nicht. Ja, und das ist total spannend, weil das ist einer der, ich verrate euch nichts vorher. Ist es McAfee? Benennt er sich nachher? Bär McAfee. McAfee, der jetzt nur noch so komische Bitcoin-Prognosen macht. Ich bin ein großer Fan. Aber das ist, glaube ich, was also wenn ihr da draußen die Videos rund um Mr. McAfee nicht gesehen habt, dann schaut euch das an, weil das ist wirklich Realsatire. Also der Erfinder dieser Virensoftware, die Antivirensoftware. Tatsächlich Antivirensoftware, ist irgendwann mal, ich glaube, wahrscheinlich war das schon immer latent, aber irgendwann ist er komplett durchgedreht und hat also dann auch mit seinen Millionen fantastische Videos produziert, die wirklich aussehen, als wenn sie direkt aus einem GTA-Spiel als Parodie produziert worden wären. Aber also, bringt das irgendwie die Branche mit sich? Weil der Kaspersky, der ist doch auch so durchgeknallt. Der war doch der mit den Jackie Chan Videos, oder? Ja, aber also Kaspersky ist ja exzentrisch und der hier Kollege, jetzt habe ich den Namen vergessen, McAfee ist komplett batshit crazy. McAfee prognostiziert bis Ende nächsten Jahres einen Bitcoin-Kurs von über 1 Million Dollar. Wo steht er gerade? Bei 8.000 Dollar. Nee, 8.000 Euro. 10.000 Dollar ungefähr. Herzlich willkommen bei Ach, dem Anlage-Podcast. Also, zurück zu Ralf. Der ist ein großer Autodidakt, was jetzt nicht heißt, dass er Autos meist, na, das lese ich nicht vor, der Witz, der ist zu schlecht. Das ist geil. Den hast du einfach, er lag da, du hast ihn in die Hand genommen, du hast dann festgestellt, dass er klebrig ist, aber ich finde es geil. Ja, und vor allem, dass es wie Teer an seinen eigenen Händen klebt nach seinem Erlebnis heute. Also, dann lese ich ihn doch vor. Wenn er jetzt so drauf rumreitet. Ja. Den hast du dir aufschreiben müssen. Ja, ich schreibe mir alles auf. Jürgen schreibt Gags auf. Nein. Der schreibt alles runter. Ja, ja. Boah, das ist jetzt aber, endlich wird die Sendung spannend. Also, du darfst ja gerne mal eins der Skripts anschauen, Sebastian, weil es ist tatsächlich so, dass er unsere Reaktionen auch antizipiert, der alte Perfektionist. Manchmal. Das steht wirklich manchmal da, Klammer auf, Philipp wahrscheinlich, Doppelpunkt, und dann, was ich wahrscheinlich sage. Er hat schon manchmal recht gehabt oder so. Das ist, aber es ist absurd. Das ist ja absoluter Hybris. Das ist doch irre. Das ist doch. Sind die dir alle so unterlegen, dass sie da nicht, dass sie nicht dein Konstrukt was, kaputt was machen? Was wollen sie sofort? Denn machen? Mit blöden Fragen dazwischengrätschen? Vielleicht einen eigenen Willen haben, der sich nicht deiner Erwartung beugt? Oder bist du einfach so? Schau mal, so, die haben noch nicht mal ein eigenes Headset, jeder. Das ist ja faszinierend. Ich finde es auch schön, dass es das jetzt endlich mal thematisiert wird, weil ich komme ja schon dezent verarscht vor, weil ich meine unglaublichen Gnade angeboten habe, dass ich mir jetzt ein Headset teile, ob der Situation, in der wir uns befinden. Und niemand auch nur annähernd sich bemüßigt gefunden hat, mal zu erklären, dass ich mich jetzt nur sehr sporadisch hier von der Seite melden werde. Und dass du immer leise wirst, wenn du jemanden anguckst. Und du ploppst auch. Also das ist generell, ja, nicht ganz so nah dran. Du musst dran vorbeisprechen. Genau, also das sollte ich vielleicht auch mal kurz sagen, wir werden das hier auch splitten. Tatsächlich, wie genau, stellt sich im Laufe des Abends noch heraus. Aber ich werde mich jetzt tendenziell mal ein bisschen zurückhalten in der nächsten Stunde. Ich habe euch alle lieb. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Soll ich jetzt den Witz noch vorlesen? Absolut, ich bitte darum. Und zwar und im Wortlaut, wie er da steht. Habe ich nacherklären. Habe ich schon gesagt, dass Ralf ein großer Autodidakt war? Fragezeichen. Das heißt nicht, dass er Autos mit Sprachsteuerung herumkommandiert hat, sondern dass er sich viele Dinge einfach selbst beigebracht hat. Kannst du mir jetzt erklären, warum das lustig war? Nee. Wegen dem Auto. Weil es da steht. Das ist schon ziemlich lustig. Das ist witzig. Geil. Weil es da steht. Das ist witzig, weil heute an uns jemand. Kennst du das ist witzig, weil den Twitter-Account? Das ist der beste Twitter-Account der Welt. Kennst du den, Sebastian? Nee, ich bin nicht so der. Ich hab einen Twitter-Account, der hat auch Follower und ich habe das Passwort. Also mein Browser wusste immer das Passwort, also der hat sich immer gemerkt, dass ich bei Twitter bin. Und ich habe den Twitter auf dem Handy gehabt und sogar ein bisschen damit interagiert und fand das ganz nett, wird auch ein bisschen lästig. Irgendwann hat mein Handy mich nicht mehr gekannt, so hat gemeint, bitte log dich mal wieder ein. Und nee, weiß ich nicht. Aber mein Browser kennt das ja noch, habe ich mir keine Sorgen gemacht. Inzwischen meint auch mein Firefox, sich nicht mehr bei Twitter so einloggen zu können. Also wer auch immer das Passwort erwählt, viel Spaß mit meinen 2600 Followern. Das war irgendeine Südfrucht. Eine Südfrucht. Ich hätte eine Challenge, die wir basisdemokratisch quasi gegen Jürgens Meinung abstimmen könnten und dann durchsetzen könnten. Wie wäre es denn, wenn er mal sämtliche Regieanweisungen jetzt lesen soll? Das wär schon sehr gut. Ich liebe es. Ich glaube, dass da tatsächlich gar nicht so arg viele drinstehen diesmal. Oh. Sehr interessant, wie die Fassade langsam bröckelt und der viel interessantere, ja, der Schimmel dahinter zu Vorschein kommt. Mir gefällt's. Ich bin ja ein großer Deswegen Fan von ja, so. Ich mag zum Beispiel Lokalkolorit, so ein bisschen Milieu. Es muss ein bisschen schmutzig sein, dann finde ich das geil, ja. So. Warum klingt das jetzt Kölsch? Ich weiß nicht. Ich finde Köln, es hat angenehm Assi. Ja, da gibt's noch Bütchen, wo es gleichzeitig nach Pisse riecht und du hast Durst auf den Pilsken. Jetzt hier der goldene Handschuh, ist das genau das, worauf du abzielst? Das ist Hamburg. Das ist Hamburg, aber sonst alles. Aber so stellt sich der Sebastian einen perfekten Abend vor. Aber ich stelle mir jetzt so ein Fanshirt von dir in deinem Shop vor. Köln, angenehm asozial. So, jetzt haben wir die Apotheker vergraut und jetzt die dann Kölner? Noch die Kölner. Die Kölner gelobt. Schauen wir mal, wer am Ende noch übrig bleibt. Ja, und ich habe keinen Shop. Dann mach einen. Nee, ich will keinen Shop haben. Ja, alles gut. Lass mich in Ruhe. Wieso haben wir heutzutage immer Leute Shops? Und Twitter-Accounts. Und vor allem Shop. Ich bin froh, dass mir mein Twitter-Account davon geflattert ist. In Kölner, ich habe mich nicht gewehrt. Ja, ich hab den Wellensittich-Käfig offen gelassen bei meinem Twitter-Account. Oh. Ja, ich habe ihn ausgewildert. Oh, der tut weh. Bär. Der kennt sich ja ganz gut mit Fernsehgeräten aus, aber auch. Wann hält er eigentlich Winterschlaf? Aber auch. Weißt du, was ich mich frage? Später. Wenn der sich auf den Kopf stellt, ob der dann. Das waren doch Kühe, oder? Das gibt es auch als Bär. Ich kenne es nicht als Bär. Weil das gibt es nämlich auch als Innenleben für Stofftiere. Also ja, für so einen Bär. Wenn du es dann umdrehst, dann macht halt. Ich glaube, dass das trotzdem Kühe sind, auch als Innenleben für einen Bär. Also du meinst, ich glaub, die Standalone Bär stopfen die Kühen, dann Kühe rein? Ja, ich glaube schon. Ich frage mich, kann man immer so Plüschtiere individualisieren kann? Das klappt ja voll gut mit dem Zurückhalten, Dominik. Okay, ich bin jetzt raus. Ich surfe ein bisschen im Internet. Ich höre euch trotzdem zu. Ich kann das. Nein, also das mit dem Stofftiere individualisieren gibt es auch sogar in den USA so ein, bau dir deinen eigenen Bären, so ein Build-A-Bear heißt es, glaube ich, gibt so eine Kette, da gehst du rein, nimmst du dir so ein Stofftier, dann kannst du den mit irgendwelchen Zeug füllen, irgendwie noch was Steckst anziehen. Steckst eine Kuh rein und dann macht der Mörr. Und dann füllst du ihn am Ende auch mit Watte auf. Hm. Also von daher, da könntest du auch an der Stelle vielleicht eine Kuh reinstecken. Bär. Kennt sich ja jetzt ganz gut mit Fernsehgeräten, aber auch mit Elektrotechnik aus. Und er überlegt sich, was man jetzt mit so einem Röhrending vielleicht anfangen kann. Also in Amerika gibt es zu der Zeit 40 Millionen Fernsehgeräte, nochmal ungefähr so viel auf dem Rest der Welt. Und eigentlich wäre es doch spannend, wenn man die für mehr nutzen könnte als nur für das schnöde US-TV-Programm. Im August 1966 hat er dann die zündende Idee. Interaktive Spiele auf dem Fernsehbildschirm, die über eine angeschlossene Konsole und Eingabegeräte gesteuert werden können. Das ist jetzt wirklich bahnbrechend, ich meine, hallo, 1966. Moment, aber gab es das nicht schon ein bisschen? Gab es das nicht schon ein bisschen? Ja, was ist das schon wieder für eine? Ich glaube, so die ersten Videospielsachen. Hier, Sherlock. Du darfst jetzt Videospiele Sherlock nicht mit Computerspielen verwechseln. Da fängt schon mal an. Ah, okay, jetzt bin ich gespannt. Naja, also eine Konsole, die du an deinem Fernseher anschließt. Genau, weil die ersten Sachen, die so Videospiel- oder Computerspielartig waren, waren ja auf. Die liefen auf Teleskopen. Ja, oder halt auf irgendwelchen Universitäts-Mainframes, Supercomputern. Genau, das kam dann danach, ne? Genau. Ja, ich meine, das ist natürlich nah dran an diesem Oszilloskop-Kram, wo du halt nur mit irgendwelchen Transistoren und Drehreglern versuchst, irgendwie Anzeigen zu beeinflussen. Genau. Da kommt das her, ja. Aber das wirklich so als Spiel tatsächlich in so einer Form einzusetzen, dass du es zu Hause am Fernseher benutzen kannst. Ja klar, das war nur in Forschungsanstalten benutzbar, nicht irgendwie mal bei Oma Lieschen zu Hause am Fernseher. Und Bär setzt sich jetzt hin, schreibt einen vierseitigen Proposal, den er an seinen Vorgesetzten gibt, um den von der Idee zu überzeugen, daran zu arbeiten. Und der ist so halb begeistert. Witzig finde ich, dass Bär sein System LP nennt. Das steht für? Let's Play. Let's Play. Wirklich? Ja. Ach, geil. Ernsthaft? Ja. Wow. Oh. Oh. Und der Kreis schließt sich. Und der Kreis schließt sich. The Circle of. Und Ralph bekommt dann $2,500 zugesprochen von seinem Vorgesetzten und einen Bill Harrison, der ihm ein bisschen zur Seite stehen soll. Und hier ist ein Bill Harrison für Sie. Und die offizielle Erlaubnis, weiterzuentwickeln. Er hat auch schon die Vermarktung im Kopf. Es soll am Ende halt was rauskommen, so ein Ding, das man sich an den Fernseher anschließt, das nicht mehr als $20 kosten soll. $20? Ja, damit auch jeder sich das. Dominik, du hängst doch eh gerade und hast Sprechverbot am Smartphone rum. Schau doch mal ganz kurz in den Inflationsrechner. Oh ja, was $20 im Jahr, wie viel? 1966. 1966 heute sind. Das ist eine sehr gute Frage. Er und sein Bill entwerfen jetzt gemeinsam tatsächlich eine Box, die man an den Fernseher anschließt und die Eingabesignale elektronisch von einem Controller über diesen Zauberkasten auf den Fernsehbildschirm ausgibt. Absolutes Voodoo. Ja. Ich muss jetzt zugeben, der erste Prototyp ist noch nicht so spektakulär. Es gibt nur einen einzigen Hebel und wenn man den drückt, dann färbt sich eine rote Box auf dem Fernseher blau. Wow. Aber ich meine. Aber es tut was. Ja. Ich meine, es klingt in 2019 sogar Farbe, Alter. In Zeiten von Raytracing und VR und. Wir hatten keine Farbe. Aber ich wollte gerade fragen, war. Selbst in meiner Kindheit nicht. Aber war in der Zeit denn überhaupt Farbfernsehen ein großes Ding schon? 1966, ja. Ja. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ja, ja. Also hat es sicherlich nicht jeder, aber das war schon ein Ding. Also ich muss jetzt auch gestehen, wir hatten einfach bis, also noch mit in die 80er Jahre also zu Hause. Ich sehe hier auch den Beweis, dass deine Lügengeschichten langsam auffliegen. Ja. Nur weil du jetzt hier mit der Recherche nicht hinterherkamst, einfach uns einen Bär aufbinden. Ja. Null Experten. Ich biete jedem an, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ja. Also außer Dominik, weil der aber hat Internet. Ist jetzt die erste Konsole ist zu bunt, die ist bunt. Die zweite ist dann nur schwarz-weiß und die dritte ist dann genau richtig. Oh, au, au, au. die Dollar-Geschichte. Ne? Die Leute an den Geräten zu Hause können auch noch mal ganz kurz raten, was denn wohl 20 Dollar, was denn wohl damals die 20 Dollar bedeutet hätten in modernem Geld. Also wie viel eine Konsole so, nicht in Bitcoins, wie viel sie heute so kosten würde. Also welchen Preis der Bär im Jahr 2019 gesagt hätte. Und ich bin überrascht, irgendwie passt das ganz gut. 158 Dollar ist es inzwischen. Okay. Und das ist ein solider Preis für die Idee und das Produkt, was er hatte, finde ich. Ja, es kommt jetzt natürlich darauf an, welche Maßstäbe du anlegst, ja, aber das ist durchaus Gott, also ein niedriger Preis für das, was er vorhat eigentlich. Ja, so, und dafür, dass es bislang eigentlich nur ein Kasten auf dem Fernseher rot macht, ist es ein verdammt hoher Preis. Genau, aber ich meine, du musst dir mal das Gefühl von demjenigen vorstellen, der wochenlang irgendwas in einer Werkstatt zusammenlötet und der dann zum ersten Mal diesen Hebel drückt und sich dann die Box am Fernseher von blau auf rot färbt, nee, von rot auf blau. Das, naja. Der muss sich doch fühlen wie der Gott. Ich meine, er weiß ja, was passieren muss. Und er kann das sicherlich auch während des Entwicklungsprozesses manuell herstellen, indem er da einfach irgendwie das Analogsignal hin und her shiftet, die Rot, Grün, Blau und so weiter. Also er weiß, was passieren wird. Aber wenn die Schaltung so funktioniert und das Gerät das Videosignal so ausgibt und den Controller wahrnimmt, sodass er dann tatsächlich das Fernsehbild interaktiv beeinflussen kann, ist das schon, ich glaube, der hat dann in dem Moment gesagt, okay, cool, Schritt 1, geil, geil, geil, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool. Also ich weiß auch theoretisch, was für so eine Podcast-Aufnahme. Eine 100-Dollar-Prämie. Ich weiß auch, was für so eine Podcast-Aufnahme passieren muss und trotzdem hocken wir jetzt hier mit einem Headset zu wenig. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, die Mute-Tasten irgendwie zum Laufen zu kriegen und überhaupt ist der ganze Abend. Und dein Auto ist kaputt. Der ganze Abend nicht so ganz rund gelaufen. Ja, der betrunkene Italiener, der dein Auto zusammengeschraubt hat, hatte auch weniger Ambitionen als der Typ. Vielleicht sollte ich nicht zum Subaru-Händler gehen mit meinem Auto, vielleicht ist da das Vor allem, wenn dein Auto ein Fiat ist. Ja. Alter, der wird mit Allrad zurückkommen. Das wär aber doch tatsächlich praktisch. Also ich habe ihn da auch schon mal hingebracht und dann war es ein Benzin, also kein Benzinauto mehr, sondern ein Gasauto. War das so abgesprochen? Das verrate ich dir jetzt nicht. Ralf und Bill, die sind ziemlich begeistert von dem, was sie da gemacht haben. Und sie stellen das Ding der Sanders Chefetage vor. Die sind hoffentlich mit mehr Funktionen als dem Farbumschalten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die nicht so begeistert ist. Ich kann mir null vorstellen, dass das ankommt. Also die fragen sich jetzt halt schon so ein bisschen, und sie fragen auch Ralf, warum er seine Zeit mit so einem Mumpitz verschwendet. Mhm. So, von ganz oben kommt die klare Ansage, weniger Konsolenquatsch, mehr Arbeit. Davon lässt sich aber Ralf nicht aufhalten. Ich meine, dann erfindet er den PC und irgendwie sagt, die Konsolenspiele können nicht. Er wechselt dann seinen Namen zu Shigeru Miyamoto. Liegt zu nahe. Ja, also ich warte noch darauf. Irgendwo fehlt mir noch der Name, den ich kenne. Ja, ja. Und es kommt bestimmt gleich. Es kommt noch ein Name, den du kennst, ich verspreche es dir. Also, Ralf lässt sich nicht aufhalten. Ich meine, der ist Abteilungsleiter und kann sowieso mehr oder weniger machen, was er will. Ja. Er kann weiterhin große Teile seiner Arbeitszeit, seinen Ideen widmen und er kann auch immer mal wieder einen von seinen Angestellten da einfach dran arbeiten lassen. Oder schlagen, wenn er frustriert ist. Oder das. Ich frage mich eben, wie viel kommt dir denn überhaupt noch zu irgendwelcher Arbeit, wenn du 500 Leute führst? Naja, also als Leiter arbeitest du gar nicht mehr. Ja, ja, da leitest du, ne? Du stellst frustriert fest, dass eigentlich niemand sonst gerne arbeitet und versuchst trotzdem irgendwie was zu schaffen. Naja, eben, deswegen frage ich mich manchmal bei solchen Sachen auch ein, klar, wenn du irgendeine Vision hast, oder eine Idee, dann kann man sich alles direkt lassen. Ja. Aber selber machen ist dann nicht mehr so viel. Nee. Also ich weiß auch nicht, wie. Also ich verstehe, ich bekomme im Freundeskreis mit, wo langsam Leute in Führungspositionen kommen oder eben auch Angestellte unter sich haben und sowas. Und das scheint eigentlich nur frustrierend zu sein und wenig anderes. Ich glaube aber, dass das ein relativ neues Phänomen ist. Ich glaube, dass in der Zeit von Fabrikfertigung und so, das alles noch ein bisschen anders war. Das waren doch noch handfeste Probleme. Da musste man nicht immer bloß diese Produkte erfinden, und wenn die das eigentlich Band lief, gar nichts sind. Wenn das Band lief, dann waren die beschäftigt so und dann hatten die keine Zeit, dich mit irgendwelchen Dingen zu nerven. Die mussten nicht Trello-Boards aufsetzen und irgendwelche lustigen Projekte machen und jetzt machen wir mal eine Initiative. Die mussten nicht agile sein. Ja, oh Gott. Er hat das Wort gesagt. Er hat das Wort gesagt. Im Jahr 1967 stößt jetzt noch ein Bill zu dem Entwicklerteam. Bill Rush. Rush, also mit SCH. Deswegen weiß ich nicht genau. Rush vielleicht. Gemeinsam entwickeln sie diesen Zauberkasten jetzt weiter zu einem Zweispieler-Zauberkasten. Also auf dem Bildschirm ist jetzt dann. Geld machen. Auf dem Bildschirm ist jetzt dann ein Labyrinth zu sehen und ein Spieler steuert einen Punkt und ein Spieler steuert einen anderen Punkt und die jagen sich gegenseitig. Der Gag ist aber, dass man das Labyrinth, glaube ich, auf den Bildschirm aufkleben musste. Also das. Ja, das. Oh, wie da gab es diese. Ja. Da gab es eine Konsole, die einfach nur so mit Lichtpunkten gearbeitet hat. Genau. Also die wird nicht. Soweit ist die Grafik noch nicht. War das wird nicht Intellivision? Oh Gott, oder Magnavox oder sowas. Magnavox, das könnte auch sein. Es gab jedenfalls Fernsehaufklebefolien für so ganz frühe Geschichten. Ja. Genau, wo du dann auch sowas wie Hockey hattest und du hast die zwei Hockeyspiele gespielt, was einfach nur so zwei leuchtende Punkte waren. Ja. Aber tatsächlich hat er zwischen sich auch einen Ball bewegt, den du dann auch beeinflussen konntest. Aber sowas wie Tore zählen und auch so das, die Grafiken, wie du sagst, waren einfach nur Aufklebfolien für den Fernseher. Boah, das Schöne ist ja, dass ich absolut unvorbereitet bin und auch diese ganze Videospielgeschichtssache, da habe ich mich mal dafür interessiert, aber das ist auch schon 10 Jahre her. Ja, verstehe. Als damals dieser Angry Video Game Nerd so beliebt war. Ja, richtig. Den gibt es übrigens immer noch. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand zuschaut. Doch, der hat sehr viele Zuschauerzahlen, der kriegt aber im Moment ein bisschen, den finden manche Leute inzwischen ein bisschen doof, weil der halt mit so einem kompletten Team arbeitet. Der hat halt auch Familie und hat halt auch nur begrenzt viel Zeit und Co. Und der hat halt früher hemdsärmlich sehr viel alles selber gemacht. Das war so ein No-Lifer, wie man so schön sagt, ne? Genau, und der hat jetzt halt einfach so ein komplettes Team und hat halt auch noch ein Leben nebenher. Der Spirit ist nicht mehr da. Und das ist dann halt für viele Leute so ein, das ist nicht mehr echt und irgendwas. Ja. Und man kann auch dieselbe Sache einfach nicht so als Kultur verändern. Otto Walkes ist auch nicht mehr lustig. Ich habe das Bild letztens erst verwendet, aber jetzt weiß ich nicht, Otto Walkes ist auf einer großen Bühne, der sagt, hallo Leute. Also ich habe mir neulich den Peter, Paul and Mary Sketch angeguckt und ich habe herzhaft gelacht. Die alten Sachen. Aber vielleicht, weil ich auch schon vor 20 Jahren drüber gelacht habe. Aber ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das ist halt der Punkt, dass du, wenn du heute einen Otto Walkes auf der Bühne hast, da gehen halt die Leute hin, die ihn schon vor 30 Jahren geil fanden. Ich glaube, der geht nicht mehr auf die Bühne, oder? Und das doch, echt. Doch. Also ich fände es gut, wenn er nicht mehr auf die Bühne gehen würde, glaube ich. Aber ich verstehe auch total, dass du halt nicht aufhörst, auf die Bühne zu gehen, wenn du groß bist. Weil ich glaube, diesen Punkt, diesen Zenitpunkt mit dem, ich habe jetzt alles erreicht, ich höre auf, das zieht ja kaum einer wirklich durch. Ja, vor allem, wenn du halt siehst, was dann alles für Schwachköpfe nach dir kommen. Dann denkst du, das kannst du immer noch besser. Ich glaube, es ist gar nicht das. Es ist, glaube ich, dieses, wenn du so getrieben bist, dass du so gut wirst, dass du so groß bist, kannst du nicht einfach abschalten. Hui, wie sind wir denn zu diesem Thema gekommen? Wir laden einfach mal Otto Walkes ein. Ja, finde ich schön. Das wäre cool. Also, sie entwickeln das jetzt weiter. Von einem Punkt, der den anderen Punkt jagt, zu 3 Punkten, sodass sie zwischen den 2 Punkten dann mit sowas Ähnlichem wie einem Ball vielleicht, könnte man es nennen. Also du meinst etwa das, was ich gerade geschildert habe? Also sie machen ja keine Hockey-Simulation, sondern eine, ich nenne es mal eine Ping-Pong-Simulation vielleicht daraus. Die Entwicklungszeit ist sowieso relativ spannend, denn immer wieder kommen irgendwelche Militärprojekte dazwischen, sodass er seine bahnbrechende Erfinderarbeit unterbrechen muss, was ja schon ein bisschen. Ja. Die Marschflugkörper marschieren nicht von allein. Ja. Und aber wie gesagt, er kann als Abteilungsleiter auch immer mal ein paar Leute für seinen Kram abziehen, ohne dass es eigentlich wirklich auffällt. Er nimmt auch gerne mal Geräte mit nach Hause, um mit seinen Kindern dann zu playtesten. Aber das halte ich immer für eine sehr, sehr gute Idee tatsächlich. So iterativ. So Sachen, die Spaß machen sollen oder sowas. Einfach mal Leuten hinzusetzen, die nicht an der Materie Spaß haben, sondern mit dem Ding Spaß haben sollen. Aber ich glaube, sein Arbeitgeber findet es grundsätzlich nicht so geil, wenn irgendjemand von einem Defense-Contractor Zeug mit heimschleppt. Ja, klar, stimmt. Wenn du Defense-Contractor bist, da hast du auch ganz schön Auflagen, was du da mit rausnehmen darfst, reinnehmen darfst, wer da mal ins Gebäude darf und so. Ja, da hast du wenig Auflagen, da hast du ein Generalverbot, glaube ich, da überhaupt irgendwas mitzunehmen. Ist egal. Also er schafft es tatsächlich trotz aller Widrigkeiten irgendwann so weit, dass das Ding so weit ist, dass er es der Öffentlichkeit vorstellen mag. Er träumt davon, dass seine Konsole irgendwann in den Wohnzimmern in ganz Amerika steht. Und er stellt aber auch fest, dass das mit einer Firma wie Sanders irgendwie schwierig ist. Die Zeiten sind sowieso hart, Mitarbeiterzahlen schwinden und so ein Militärzulieferer will sich jetzt nicht unbedingt mit einer Ping-Pong-Simulation vielleicht nach draußen wagen. Mhm. Schnell findet Ralph einige andere Interessenten, General Electric zum Beispiel oder Zenit Electronics. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Die kommen mir bekannt vor. Ja. Dann gibt es auch noch so spannende Firmen wie Sylvania und RCA. Die sagen mir jetzt nichts. Aber trotz vieler Gespräche und vieler Verhandlungen kommt es teilweise zu Vorverträgen, aber nie zu einem wirklichen Vertragsabschluss. Und irgendwo in dieser ganzen Zeit kommt Ralph dann mit einem Mann namens Bill Benders in Kontakt. Noch ein Bill. Das reißt nicht ab. Ich erkenne ein Muster. Und dieser Bill Benders, der ist jetzt richtig begeistert von diesem Teil. Und der wechselt irgendwann mal seinen Arbeitgeber und nimmt dann so diesen Funken, den er oder diese Idee, die er da bei dem Ralph sich abgeschaut hat, mit zu seinem neuen Boss und sagt, ey, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Und dieser neue Arbeitgeber von Bill Benders ist eine Firma, die wir gerade schon genannt haben, Magnavox. Mhm. Und die äußern jetzt Interesse an diesem Apparat und, also wahrscheinlich kennt man in der Gaming-Ecke, kennt wahrscheinlich jeder Magnavox, oder? Jeder, der schon länger als 2 Jahre irgendwie Videospiele spielt, hat das vielleicht schon mal irgendwo gehört, aus so einer Retro-Ecke raus. Ja, aber ich glaube wirklich vor Augen habe ich es jetzt nicht. Ist es das Ding, was wie so eine kleine Arcade aussieht? Gab es zu der Zeit nicht auch schon längst Arcades? Ich habe riesige Probleme, das Thema gerade einzuordnen. Hier wird ja gerade, wir können das Kind ja beim Namen nennen, ne? Es geht hier um den Atari und um Pong. Ne? Das hat dir der Teufel gesagt. Ach, und es geht gar nicht um Atari. Es geht doch um die Atari-Heimkonsole, ich sag's dir. Und ich frage mich halt gerade, war da nicht längst schon Arcade ein Ding? An der Stelle erzählst du gleich noch die Geschichte, wie bei Pong das Münzkabinett kaputt, also wo der Betreiber dachte, das alles klar. Die steht später noch in meinem Aufsicht. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, aber die kommt noch. Aber okay, tatsächlich krass. Sind wir noch vor der Zeit der Arcades. Okay. Also ist die Idee der Heimkonsole den Arcades vorausgegangen? Das war mir nicht klar. Weil ich dachte, die Arcades waren eher da. Und die Heimkonsole hat uns dann die Arcade nach Hause gebracht. Ja. Karl aber meine durch den eisernen Vorhang zeitlich völlig das verzerrt. Das war so ein bisschen eine Mischung aus beidem. So, die haben sich dann eine ganze Weile gegenseitig beflügelt. Aber okay. Tatsächlich hat das Spielen an der einen Seite hier so angefangen mit so Oszillatoren und bla und schließen wir das doch mal an den Röhrenmonitor an. Und Röhrenmonitor, bevor ich das in so eine Kabine baue, denke ich ja erstmal an den Röhrenmonitor, der eh zu Hause steht. Und auf der anderen Seite kam es halt aus dieser Mainframe-Universitätsecke, wo die Tüftler, die Studenten irgendwie irgendwas programmiert haben und da so erste Text-Adventures und sonst was irgendwie auf so großen Supercomputern programmiert haben. Aber komm mal, vielleicht beantworte ich deine Fragen noch im Laufe dieser Geschichte. Der aktuelle Entwicklungsstand, sie landen jetzt bei Magnavox und die gehören heute übrigens zu Philips. Ach, wirklich? Na, wirklich. Sehr interessant. Also zu Philips, ne? Nicht zu Philipp. Ja. Steht auch hier. Ja. Nach 7 Prototypen und zig Absagen von TV-Herstellern, mit denen sie auch natürlich gesprochen haben, schnappt sich jetzt also Magnavox die Lizenz und bereitet eine Serienfertigung von dieser Kiste vor. Der aktuelle Entwicklungsstand der Konsole ist aber am ehesten mit primitiv zu beschreiben. Wir haben da drin keinen Computer, sondern ausschließlich Transistoren, also keinen Mikrocomputer, sondern wirklich nur nackte Elektrotechnik sozusagen. Elektronik, ja. Ja. Und Elektrotechnik ist ja dann schon. Sekunde, also es schon, keine Mikroelektronik. Das ist der Punkt, glaube ich, worauf du raus willst. Naja, hat keine zentrale Recheneinheit. Ja, und keine Integrated Circuits, also ja. Noch nichts im Bereich Miniaturisierung. Also eine große Kiste vom Kleingerät, vom Kleinteileschalter vom Konrad, schön zusammengelötet. So ungefähr. Und tatsächlich ist auch im ersten Konzept dieser Kiste auch das mit diesen bedruckten Scheiben, die man dann auf dem Fernseher mit Elektrostatik, kann man das ja so richtig schön genau. Hinbippen. Die hatte so Frischhaltefolie ähnlich, ja, war das Zeug. Das ist dicker, ne? Dann aber so ein bisschen so glitschig, schleimig. Wie so, hat mich ein bisschen erinnert in diese, wie heißt das, so Schnellhefte, wo du so 3-4 Blätter zwischen 2 Folien einstecken kannst. So von der Konsistenz her und dann ein bisschen speckig. So, so Gelee-artig würde ich auch sagen. Ja, genau. Gallert. Genau. Gallert-Folie. Ja. Damit es in den Schick der 1960er Jahre passt, bekleben Ralf und die Bills ihre Prototypen mit Tape. Und zwar mit so diesem Tape, das so aussieht wie so ein Holzpanel. Na, könnt ihr euch das vorstellen? Oh ja, alles muss mit Holzpanel sein. Es muss ja auch wirklich zum Wohnzimmer passen. Ne? Das Ding soll ja im zentralen Elektronik aus stehen. Der Zeit. Damals war ja auch der Fernsehschrank beliebt. Oh, ja. Wo auf der einen Seite der Schallplattenspieler mit integriert war, der Fernseher in der Mitte und die Lautsprecher links und rechts daneben. Und im Idealfall hat man noch Platz für die Schnapsbar. Wobei ich gar nicht weiß, ob das ein bisschen später war, weil der Fernseher, glaube ich, damals noch so viel Platz gefressen hat, dass der selber schon irgendwie so ein großer Holzkasten war. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das kann ich jetzt zeitlich nicht. Ach, Radios mit diesem Holzfurnier ist aber so echt alles heißer Scheiß. Alles vertäfelt. Und Türgegensprechanlagen, das ist eine schöne Ära der Elektronik gewesen. Das ist jetzt die Geburtsstunde der legendären Brown Box, wenn ihr das schon mal gehört habt. Also das kommt von diesem beklebten Holztape. Die steht im Smithsonian, wie übrigens das ganze Labor von Ralf Baer. Also sehr interessant, wenn man da mal irgendwie vorbeikommt, glaube ich, das ist mal eine spannende Ausstellung. Wie witzig es jetzt einfach wäre, wenn jetzt jemand uns in New York hören würde. Das wäre witzig. Ist das bitte schreibt uns, sollte das sein, so sein? Ja. Er sollte mindestens gerade versehentlich im Smithsonian sitzen und ihm sollte ein bisschen langweilig sein. Das wäre fantastisch. Ja. Ich hätte jetzt hier auch ein YouTube-Video, wie Bill und Ralf auf dieser Brown Box Ping-Pong spielen. Sie haben das Ding Brown Box genannt? Naja, wegen dem Tape. Das war also der Spitzname. Es kam dann unter einem anderen Namen auf den Markt. Es war wahrscheinlich halt so der Projektname. Aber es war der Projektname, ja. Ja, okay. Ich glaube, Videos funktionieren ja im Podcast nicht so gut. Ich lasse euch einen Link da. Da spielen sie und der Ping-Pong-Ball liegt nach links und rechts. Schafft es, Bär, das Paddel zu bewegen? Aber ich dachte, weil du ihn wolltest ja ihn sehen noch, ne? Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich meinte, ich wollte dich einfach nur anregen, ihn zu beschreiben, was dir nicht gelungen ist. Nö. Ja. Auf so, aber das ist doch, wenn du das ist doch Podcast vielleicht ein schönes Learning für die nächste Folge, dass die Leute zu Hause an den Geräten ja sich ein bisschen besser reinfühlen können und visualisieren. Falls du das nächste Mal über einen anderen Menschen sprichst, weiß nicht, wahrscheinlich geht es in der Regel um unbelebte Objekte bei euch im Podcast, dass sie dann eine bessere Vorstellung davon haben. Unbelebte Objekte. Also wenn du unseren Podcast hören würdest, würdest du wissen, dass ich mich nett von außen auf sowas antriggern lasse. Aha. Im Gegenteil. Deswegen bin ich jetzt hier innen, im Inner Circle. Im Gegenteil. Oh Gott. Ich werde nie wieder, also irgendwen beschreiben. In Zukunft mehr Zahlen und Fakten. Liebe Hörerinnen und Hörer, hiermit ein Aufruf, um dem Jürgen etwas zu helfen. Damit der sich's vielleicht vorstellen kann, zeichnet doch mal, wie der Jürgen aussehen könnte, wenn der Podcast aufnimmt, und schickt's uns auf Twitter. Das wird nie funktionieren. Ralle lässt sich das Ding jetzt patentieren. Und das müsst ihr euch so vorstellen, er schleppt diese Brownbox aufs Patentamt. Und innerhalb kürzester Zeit hocken alle Patentrechtler in diesem ganzen Standort in einem Raum und stehen Schlange, um an diesem Ding zu spielen. 1973 wird ihm das US-Patent Nummer 3728480 zugeteilt. Das ist halt auch schon eine lange Zeit, ne? An der er da so rumwurstelt. Naja gut, bis das alles wirklich dann auch eine Serienreife und so kriegt. Es ist tatsächlich, springe ich jetzt gleich nochmal zurück, weil 73 ist dann die Konsole auch schon auf dem Markt. Mhm. Das Patent kommt ein bisschen später. Du musst ja vor allem auch gucken, dass du, also so ein Patentanmeldung kann ja ewig dauern, gerade wenn du so ein neues Themengebiet angucken wollen. Und was halt besonders fies ist, ist so ein Ding wirklich zur Serienreife zu kriegen. Wenn du gerade so ein Ding hast, was halt enorm billig sein muss, dann musst du ja auch gucken, irgendwie, wie du den Preis von dem ganzen brauchst, Ding senkst. Du brauchst die Skalierung, du brauchst die ganzen Bauteile, die müssen billig sein. Das muss machen. Höhle der Löwen geguckt. Ich muss skalieren. Ich habe die das Original, wie heißt das? Shark Tank und die, es gibt ja auch noch australische, kanadische und britische Ableger, die heißen zum Teil Dragon's Den. Da habe ich die habe ich vor vielen Jahren schon gerne gesehen, einfach nur aus so einer gewissen Trash-TV-Schaulust. Und das Geile ist, damit habe ich ein Riesenrepertoire, was Interviews mit jungen angehenden Entwicklern angeht, gewonnen. Oh, ihr habt hier ein Henne-und-Ei-Problem. Oh, wirklich, haben wir? Und wie wollt ihr das finanzieren? Seid ihr schon Cashflow-positiv und sowas? Ich habe wirklich einen Schatz an Bullshit, den ich jeden an den Kopf werfen kann. Und die Leute werden so, oh Gott, hier kennt sich jemand aus und ich weiß halt nichts. Und ich wiederhole immer so diese Sätze. Und Länderwissen, sehr schön. Ja, das ist fantastisch. Und wie akquisiert ihr eure Neukunden? Ja, kostet euch das viel? Das ist ja hochinteressant. Jetzt bin ich aber gespannt, wie sieht's denn aus, wenn jetzt einer eurer Wettbewerber in den Markt reindrückt? Habt ihr irgendwelche Patente und diesen ganzen Bullshit? Das sind ja eigentlich dieselben 20 Fragen, anders variiert. Ein Wahnsinn. Also damit habe ich viel Spaß, insbesondere auf diesen Entwicklermessen und Konferenzen gehabt. Ja, wenn da halt gerade so die alle noch nicht so arg lange Entwickler sind. Ja, nee, auch einfach so. Ja. Dann wurdest du im Gespräch dann auch anders wahrgenommen, anstatt einfach nur so, aha, wie geht denn das? Ja, die langweiligen Fragen zu stellen. Wir haben ja auch vorhin mal kurz ein bisschen MFG gespielt mit CPA und CPL. Das war auch super. Mhm. Naja, also den verschiedenen die KPIs. SWOT-Analyse brauchst du halt, ne? Strengths, Weaknesses, den Opportunities. Den Report abwarten. Threats, ganz genau. Und Venn-Diagramme. Venn-Diagramme. Aber weshalb ich eigentlich jetzt hier doch ganz rüde nochmal um ein Wort bitte. Etwas hat mich getriggert, was du gesagt hast. Und zwar habe ich das immer massiv genossen, als du unterwegs warst, immer auf Terminen im Ausland. Und was du getan hast eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du es immer noch tust, absurde Zeitschriften dir zu kaufen. Ich habe dir die Women and Guns mitgebracht. Ich kann mich mal... Nein, aber du bist ja ein so vielseitig interessierter Mensch und du bist vor allem jemand, der halt... ja, keine Ahnung. Tatsächlich ist das auch die Zeitschrift, an die ich mich erinnere. Einfach mal ins Regal der Wahl gehen und einfach irgendwas kaufen und das lesen und sich mal wirklich mit einem Thema beschäftigen. Das habe ich nicht immer gemacht, das habe ich dieses eine Mal gemacht und dir mitgebracht. Das aber schön, dass du dich erinnerst. Ist für immer im Gedächtnis geblieben. Eine Fachzeitschrift in Hochglanz, Frauen mit scharfen Waffen. Ja. Das war fantastisch. Das war eine Zeitschrift für die Frau. Von heute? Von heute, aus den USA, die ist die für Waffen interessiert. Und die war auch sehr schlecht gemacht. Das war eine kleine Auflage, das Titelbild, das Coverbild hatte ungefähr Handyfotoniveau von 2010. Also grob pixelig und verrauscht. Aber die Artikel waren auch blöd, die Anzeigen waren das Schönste. Wie irgendwie eine Frau dramatisch fotografiert, zu ihrem Holster greift, das da beworben wurde. Protect your family, protect your kids. Ja? In diesem Foto drückt sie ihren Mann, der das Baby trägt, zur Seite und greift zur Waffe, um ihre Familie zu beschützen. Ah. Und das ist halt der Hammer, das siehst du sonst wow. nicht. Wow. Ja. Der Mann von heute, der ja, muss ja auch. Ich bin immer an Nischen interessiert. Also Nischenprodukte, ja. Nischenfirmen, ja. Das ist immer ein Quell der Freude und der etwas plumperen Werbenachrichten. Ne? Das ist noch nicht alles so hier 100% auf Compliance und Political Correctness und internationale Wertekataloge gebürstet. Da hat man doch wunderbare Ausreißer und halt schrägsten Shit. Also offensichtlich ist es das Milliardenbusiness in den USA, Dinge an seine Waffe zu schrauben. Und spezielle Systeme zum Anschrauben von Dingen zu verkaufen. Das ist offensichtlich das Zubehör. Aber es ist ja auch sonst bei Autos nicht anders. Ne? Da schraubt man sich auch alles Mögliche ran und an den PC mehr RGB. Also der Mensch schraubt, der Mensch rüstet gern auf. Und naja, vor allem, wenn du dir manchmal dann doch irgendwie dich zu einem großen oder zu einem teuren, aber qualitativ hochwertigen Produkt durchgerungen hast, dann kaufst du das ja in der Regel nur einmal. Und wenn du jetzt nicht gerade ein Hardcore-Sammler bist, dann bist du ja für den Markt verloren eigentlich an der Stelle. Mhm. Also musst du Zubehör haben. Den Leuten einimpfen, fuck, ich brauche die Taschenlampe, mit der ich um die Ecke. Mhm. Ganz genau, das Periskop für die Sturmgewehr. Ja. War schon im Yps und in der Mickey Maus drin. Ja, ja. Das Periskop ist eine... Ja, ja, eine Periskop. Das Versprechen des Periskop ist das Beste am Periskop. Und das UFO und der Eierbaum. Also, 1973 steht die Magnavox Odyssey schon einige Monate im Handel. Am Ende jedoch nicht für 20, sondern für $100. Hoppala. $100 im Jahr? Wie skalieren Sie das mal ganz kurz? 73, Herr Schmidt. Dominik? Ja, 73, $100. $100. Und verteilt auf eine Konsole und 28 Spiele. Hm. Ja, aber immerhin. Aber müssen Sekunde, wir auch mal. Waren diese 28 Spiele auch dabei? Ja, ja. Weil das waren ja einfach nur Folien und Modi. Naja, klar. Aber das war alles in einer Konsole. $865 umgerechnet auf heute, stimmt das? Kann das sein? Moment, das Jahr ist ein anderes. Aber jetzt nicht so weit auseinander. Ja. Was war denn so eine richtig teure Konsole zu ihrem Launch? Die PlayStation 3. Was hat die gekostet damals? 699 €, glaube ich sogar. Okay. In ihrer höchsten Ausbaustufe. Aber das war doch auch ein Blu-ray-Player. Richtig, und damit hat man sich das noch selbst einreden können, dass es eine gute Investition war. Das ist so, wie wenn du heute sagst, du kaufst ja nicht ein Smartphone, sondern ein Foto. Mit dem du telefonieren kannst. Ja, sonst würde ich mir doch eine Spiegelreflexkamera kaufen müssen. Und ein viel schlechter heutzutage. Und ein Faxgerät. Also, wir müssen noch ganz kurz würdigen. Das ist die erste kommerziell erhältliche Spielekonsole. Ja? Wirklich? Kurzen Tusch. Ja, wirklich? Ist das jetzt so verwunderlich? Ja. 1973? Naja, Magnavox Odyssey. Noch irgendwas, Die Erfindung des Kellerkinds. Ja. Da wurde das Kellerkind geboren. Da ist es noch Wohnzimmer. Ne? Aber die Aussätzigen haben endlich aufhören können mit Dungeons & Dragons. Ja? Pen & Paper war tot. Aber die richtige Dungeons & Dragons Welle kam da doch erst noch, oder? Ich weiß gar nicht. Das war doch so, in den 70er Jahren gab es doch dann wirklich dieses Dungeons & Dragons und Fever. Und 80er. Den Film mit Tom Hanks? Richtig, mit diesem so Dungeons & Dragons ist satanisch und gefährlich. Ja. Und ja. Dennoch, ich finde es schön, dass in den 70er Jahren endlich Schluss war mit, dass halt Nerds noch irgendwie analoge Hobbys brauchten. Endlich konnten sie, aber das sie so richtig wegdriften. Aber Sekunde, aber digital ist es ja noch nicht wirklich, oder? Steckt da Digitaltechnik drin? Ich glaube eher, das sind doch noch Analogschaltungen. Ich hab's ja gesagt, keine Mikrocontroller und so. Also ja, eben, Transistoren und... Boah, ey. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen arg Kniefieselei, aber... Ist ein schönes Wort. Ja. Kniefieselei. Ja. Du bist halt auch ein Gescheithafel. Um jetzt mal ein anderes Wort entgegenzustellen. Hören wir doch mal dem Onkel Jürgen zu. Du, ich habe heute den ganzen Abend Zeit, solange mich dann später noch jemand heimfährt. Bis 1975, Dominik schüttelt mit dem Kopf, dann muss ich jetzt zum Bus leider. Bis 1975 werden fast 350.000 Stück davon verkauft. Trotz des Preises. Was schon sehr respektabel ist. Denn obgleich. Wer wird auch später immer wieder kritisieren, dass der Preis halt einfach viel zu hoch war für das Ding. Und für eine Weile ist die Produktion dieser Heimspielekonsole der profitabelste Geschäftszweig von Sanders. was dazu führt, dass Bär dort jetzt wirklich unoffiziell machen kann, was er will. Was er will, solange nur die Schecks einfliegen. Und ich meine, ich finde es geil, wenn Militärzulieferer als größten. Er ist immer noch bei Senders. Ja. Obwohl er bei Magnavox jetzt. Die lizenzieren. Alles klar. Genau, die Entwicklung und Produktion. Die Produktion ist dann bei Magnavox, aber die Entwicklung ist bei Senders. Alles und die klar. Lizenzen okay. werden dann natürlich abgedrückt. Also, so viel Erfolg, so viel Aufsehen, da bleiben die Neider natürlich nicht aus. Nolan Bushnell ist so einer. Sagt euch der mal. Den kennt man vom Namen. Der ist der Kopf hinter einer kleinen Firma namens Atari Inc. Und der beginnt, nachdem er. Sind es die mit der Teenage Riot? Der beginnt, nachdem er Bears virtuelles Tischtennis auf einer Messe gesehen hat, beginnt er selber einen Arcade-Apparat umzubauen. Also diese Idee in einen Arcade-Apparat umzubauen. Mhm. Und da ist jetzt auch so ein bisschen, da kommt das jetzt so ein bisschen zusammen. Also vorher gab es dieses Thema Arcade-Automaten noch nicht so richtig. Und schon im selben Jahr, also 1972 noch, kommt er mit Pong auf den Markt. Also er klaut die Idee von Bear und macht daraus einen Spielhallenautomat. Und so schnell hat er den hingegeben. Naja, das war ja nicht viel. Das, wenn du ja, mal ja. grundsätzlich, ja, nee. Ja, aber ich sag mal, die Grundlagentechnik, die der da ja in der Forschung und Ähnliches reingesteckt hat, da wäre jetzt schon die Frage, hat er sich mal so eine Konsole gekauft, aufgemacht, ein bisschen angeguckt oder? Garantiert reverse-engineered. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Damals ist Elektronik noch lesbar gewesen. Du hast es aufgemacht und gesehen, was da drin ist. Hast die Teile nachgekauft und hast sie genauso gleich zusammengeschraubt im Zweifelsfall. Wenn es nicht sogar so weit war, dass auf dem Gerät vielleicht im Innenleben direkt eine Schaltung aufgedruckt war, damit du im Kaputtfall selbst reparieren konntest. Damals wurde Elektronik noch reparierbar hergestellt. Ist ja wirklich so, dass Kühlschränke und auch Fernsehgeräte früher, sobald du die Abdeckung runtergemacht hast, war da einfach eine Anleitung drin, wie der Schaltkreis aussah, damit du halt inklusive auf Papier gedruckt. Ja, richtig gedruckt und da reingeklebt, damit du halt direkt nachgucken kannst und selber messen, was du da austauschen kannst. Hm. Heißt nicht, dass das dann deswegen gleich jeder Mann und jede Frau einfach so kann, aber wenn du dir die Zeit nimmst und es dir erlernst, konntest du es halt. Aber der Job des Fernsehtechnikers so, den gab es halt mal eine ganze Weile. Genau. Ex-Kollege Toni Oppel hat mal als Fernsehtechniker gearbeitet und mit diesem wunderbaren Spruch mitgeteilt, den ich jetzt zwanghaft sagen muss. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Hat's geraucht und hat's gestunken, war es bestimmt ein Telefunken. Oh. Das wärmt mein Herz. Ja, ich überlege gerade, das trifft jetzt auch auf mein Fiat zu vorhin, aber okay. Naja, also der Erfolg von Pong ist jetzt eher so, aber auch da, das Ding ist einfach sehr, sehr teuer und auch das wird sehr irritierend vermarktet zu Beginn. Aber Sekunde, du redest jetzt von einem Arcade-Automaten, oder? Da ist doch eigentlich egal, wenn der echt ganz schön teuer ist, weil den stellst du doch hin und verdienst doch dann die ganze Zeit davon. Ja, da können wir später nochmal drüber reden. Passives Einkommen. Da können wir dann an anderer Stelle nochmal drüber reden. Bleiben wir mal noch bei Bär, denn es dauert jetzt auch nicht lange, bis Magnavox Atari dann logischerweise wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, denn die hatten ja dann quasi die Lizenz gezahlt für was, wo ein Patent drauf war. Und der hat's geklaut. Und Bär kommt jetzt zugute, dass er halt militärisch trainiert ist und seine komplette Entwicklung akribisch dokumentiert hat. Und so gibt's auch recht schnell einen Gerichtsentscheid zu seinen Gunsten. Also zu, ja, Magnavox und sein, mehr oder weniger. Es gibt auch ähnliche Dokumente natürlich bei Atari. Die kamen aber nie an die Öffentlichkeit. Die halten die bis heute unter, also ich meine, heute ist ja von Atari nicht mehr viel übrig, aber die behalten sie unter Beschluss. Das klingt nach, wir stehen einfach drin, Tag 1 der Entwicklung, wir haben die Konsole aufgestellt. Tag 2, wir haben sie einfach nachgebaut. Tag 3, wir haben es ein bisschen abgeändert. Tag 4, Party. Vielleicht haben sie es auch irgendwann in der Wüste verscharrt, die Dokumente. Aber auf jeden Fall kamen die nie an die Öffentlichkeit. Und alles, was Bär gemacht hat, steht im Museum mittlerweile. Am Ende wird Atari dazu verdonnert, 1,5 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren an Magnavox zu überweisen. Wow. Da kannst du jetzt nochmal recherchieren, Dominik. Ich glaube, das ist eine Scheißladung. A shitload. Shitload of money. Shitload of money. Damit wäre jetzt offiziell geklärt, wer der Urvater von Pong ist. Also mit Gerichtsurteil sogar. Mhm. Kleiner Tipp, es ist nicht Atari. Sondern der andere Typ, über den ich schon so viel erzählt habe. Wie hieß der jetzt? Colonel Sanders? Atari schüttelt sich kurz, entwickelt sich dann aber irgendwann zum unangefochtenen Platzhirschen, was Spielekonsolen und Arcade-Maschinen angeht. Aber dass die so eine Strafe in zu dem Zeitpunkt wegstecken konnten? Du zahlst Wahnsinn. So eine Strafe auch nicht in dem Moment, wo das Gericht sagt, zahl die Strafe. Also du steuerst das kann man noch lange vor sich herschieben und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie in dem Jahr noch sofort ihre Portokasse aufmachen und das zahlen mussten. Da kann man auch. Ja, das, aber wie groß war denn Atari damals? Da können wir, also wenn Atari es so eine 5-Mann-Bude ist? Atari ist tatsächlich der zweite Teil dieser Geschichte. Da können wir dann nochmal tiefer drauf eingehen. Für den Moment, also die schütteln sich kurz und dann erholen die sich aber relativ gut wieder. Aber es ist ein Keil zwischen Bushnell und Bear, der auch nicht mehr so schnell weggehen wird. Die beiden werden Zeit ihres Lebens in offener Feindschaft quasi miteinander umgehen. Die, also sowas wie Erzfeinde quasi. Ja. Werden die in diesem Moment. Dagobert Duck und Klaas Clever. Denn die Frage, wer denn eigentlich der Vater der Videospiele ist, wird auch zwischen diesen beiden über Jahrzehnte hinweg immer wieder diskutiert. Also Bear ist es, nach heutigem Stand, würde ich sagen. Und Bushnell tritt aber vor jede Fernsehkamera und vor jeden, der es wissen will, und schreit hinaus, dass er es denn. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, wenn er eben nicht so der militärisch kleine Typ, der eher viele Leute leitet und gut Projekte ummünzt, sondern eher schnell auf die Kacke haut, dass er jemand eher Vokales ist. Das und ist dann die, auch die klassische Beziehung, die man oft so bei Gründergeschichten hat, der introvertierte Tüftler, das Gehirn und das Mundwerk. Ja, so der Wolfgang Verkäufer. Und Jobs, ne? Also ich habe hier stehen, es ist der Kampf Hippies gegen die Jungs vom Militär, so was jetzt so in dem Zeitgeist vielleicht das Bild ein bisschen besser passt. Jedenfalls am Ende ist es so, dass nachdem Bushnell 40 Jahre lang die Klappe deswegen aufreißt, Bear am Ende so die Schnauze voll von dieser Auseinandersetzung hat, dass er Bushnell den Titel einfach zugesteht, wenn auch unrechtmäßig. Also er sagt ihm einfach am Ende, okay, du bist der Vater der Videospiele, auch wenn er weiß, dass es nicht stimmt. Das zeigt schon, wie sehr ihn das genervt haben muss über die Zeit. Bear bleibt jetzt Bully eigentlich dann irgendwo auch. Bear bleibt jetzt weiter am Ball. Er erfindet die erste Lightgun. Er bringt einen Erweiterungspack für die Odyssey mit Namen Shooting Gallery mit dieser Lightgun auf den Markt. Er tüftelt an einer universellen Konsole oder einer universelleren Konsole mit dem Codenamen All-Purpose Box, wo dann ein Kassettenrekorder drin ist, ein Mikrofon, eine Telefonhörerstation und mit der man, das ist mega spektakulär, mit der man Home-Shopping machen kann. Wie ich mir einfach nur vorstellen kann, wie dieses Produkt bestimmt mega Erfolg war. Also die. Und günstig. Das wird nie produziert, aber der baut. Praktisch, weil es jetzt ein Smartphone alles liefert. Der baut ein Ding, es ist so geil, er baut ein Ding, damit kannst du in erster Instanz mal auf einer Kassette den TV-Ton aufnehmen. Also du kannst spezielle Werbe und es ist konzipiert, ist es für den sogenannten Impulse-Buy. Ja, also du siehst eine TV-Werbung, dann drückst du auf die Record-Taste, nimmst die TV-Werbung auf deine Kassette auf und kannst dann später den Telefonhörer auf die Station legen, kannst das Band also über den Telefonhörer an eine Firma übermitteln, wo es dann wieder idealerweise automatisiert entgegengenommen und eine Bestellung ausgelöst wird. Und dann wird dir das Produkt zugeschickt. Ist doch geil. Also quasi so oft im Leben auf Knopfdruck. Immer die Leute, die zuallererst so eine visionäre Idee haben und vielleicht sogar ein Produkt entwickeln, sind nicht die, die damit das Geld verdienen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Oder einfach viel. Es ist ja auch mega umständlich. Aber er hat bereits gesagt, die Idee, dass der Fernsehzuschauer leichtes Futter ist für den Impulskauf, die hat er gesehen. Das respektiere ich. Er ist halt 20 oder 30 Jahre zu früh dran. Aber es ist halt geil, was der. Und er hat diese Box gebaut, so dass sie funktioniert. Also wird halt nie umgesetzt. Aber es gibt ein Video, wie er diese Box erklärt. Das finde ich so geil. Aber nur eine ganz kurze Anekdote einschieben. Hast du schon mal was im Fernsehen gekauft? Ja. Also ein nicht sozusagen, ich habe es nicht gesehen und habe es bestellt, sondern ich habe etwas, oder ich besitze etwas, was auch im Fernsehen beworben wird. Ja, ein Glas Nutella oder was? Nee, so ein Waren so wir mal in Amerika in diesem Geschäft, wo es nur Home-Shopping-TV-Sachen gab? Das war angenehm, Das war richtig geil. Ach du liebe Zeit. Das war super. Aber sag mal, hast du ein Home-Shopping-Produkt in deinem Haushalt? Ja. Ja, du könntest es nennen beispielsweise. Ja, das ist so ein Gemüseschneider. Was macht der? V-Hobel? Was macht der? Den auch. Ich koche sehr gerne. Ich habe tatsächlich zwei Dinge aus Shopping-Center. Das eine ist dieser V-Hobel. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der ist oder so. Wegen dem war ich mal im Krankenhaus, weil ich mir einfach. Fingerkuppe, ne? Ja, Fingerkuppe einmal komplett durchgetrennt habe. Das Ding ist ordentlich scharf. Und das andere Ding ist so ein. George Foreman, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das Slap-Chop? Ja, es ist kein Slap-Chop, aber sozusagen so ein. Auch so ein Ding, wo du halt Gemüse obendrauf legst und dann machst du einen Verschluss obendrauf und dann drückst du es halt durch Messer durch. Und das Ding habe ich aber empfohlen bekommen von einem Koch. Im Fernsehen. Nein. Rufen Sie jetzt an. Einen, den ich in echt kenne. Ach so. Und der hat gemeint, oh, irgendwie, er hat kaum so Home-Shopping-Zug, aber das finde ich richtig geil. Die kauft er sich auch immer wieder nach, wenn das irgendwie mal kaputt ist oder es verliert oder irgendwas. Oder. Und das macht, was macht das konkret? Das macht Stifte, Scheiben? Genau. Okay. Genau. Und dann fällt es halt direkt in so eine Schüssel rein und dann hast du halt seinen Salat fertig. Da haben sie den Salat, alles klar. Ja, das ist tatsächlich echt gar nicht so schlecht. Ich finde, das Schönste am Kochen ist das Kleinschneiden. Das mit dem Messer. Das ist. Bin ich habe mich da mal so bestialisch geschnitten. Ja. Und da habe ich jetzt aus Frust mehr oder weniger mir das beigebracht, wie ich einigermaßen gut Zwiebeln klein schneide und so. Den Knöchel vorschieben. Ja. Der Trick, dass du das Messer immer so am Knöchel reiben lässt, ne? Dass du nie die Fingerkuppen. Das kriege ich nicht so gut hin, aber ich habe schon gelernt, die Fingerkuppen da wegzulassen und die Kralle zu benutzen. Es ist einfach so meditativ, beruhigend, befriedigend, Dinge klein zu schneiden. Bin ich auch bei dir, seitdem ich ordentliche Messer habe. Ja. Und was ich mir die Tage auch. Hast du schon mal mit einer Axt probiert? Nee. Also, und Holz meine ich, nicht Gemüse. Das ist mir nicht geheuer. Da ist zu viel Kraft dabei und zu viel Fragezeichen. Ja, wer weiß, wie das Holz innen drin aussieht und so. Und ich habe auch noch nie nüchtern Holz gehackt, weil das in der Regel bei Lagerfeuer passiert und zu später Stunde, wenn es Holz Zeitpunkt. Ist. Ja. Nee, aber ich habe die Tage auch mir so eine Schleifstation gebaut, wo ich halt meine Messer ordentlich schleifen kann. Und hab dann auch gedacht so, jetzt hast du es gut bearbeitet, eigentlich müsste alles passen, aber ist das wirklich scharf? Hab damit geschnitten, hab gedacht, naja, passt schon. Und dann die Tage habe ich aber festgestellt, es ist sehr scharf. Ich habe nämlich die Schublade aufgemacht, hab in das Fach gegriffen, vermeintlich mit den Gabeln, war aber das Fach mit dem Messer, zieh mir eine Hand wieder raus, denk mir, oh, jetzt ist aber rot an der Hand. Ja, das Geile ist, wenn die Klinge scharf ist, merkt man nicht, dass man geschnitten ist. Nein, das tat null weh. Auch diese, kennst du diese Microplane-Reiben? Die der Teufel gemacht, diese länglichen Reiben, die sehen aus wie eine Pfeile und mit denen reibt man halt irgendwie Käse und so direkt über. Und die sind schon sehr scharf. Und ich habe da auch mal irgendwie beim Kochen bei Freunden und dann irgendwann festgestellt, hä, ist das Blut? Ich habe das noch laut die Frage gestellt, weil es mir so seltsam vorkam, dass da plötzlich an dem Stück Käse, was ich in der Hand hatte, diese rote Flüssigkeit dran war. Verrückt. Ja, shit. Ach ja. Und jetzt habe ich meine Telefon-Geschichte ganz erzählt. Vielleicht du wolltest eigentlich was anderes erzählen. Ja, okay. Aber vielleicht besser so. Naja, also Bär entwickelt jetzt alles mögliche Zubehör, aber dann auch Nachfolger von der Odyssey, Odyssey 100, Odyssey 2, das dann als Konkurrenz zu Atari. So eine geile Odyssey 100 und der Nachfolger ist dann die 2. Ist vielleicht auch in der anderen Reihenfolge. Das wie bei der Xbox so 360 genau. Die Xbox One folgen zu lassen. Jedenfalls soll das dann die Konkurrenz für Ataris neue Heimkonsolen werden. Aber da können wir jetzt mal einen Speicherpunkt setzen, da können wir dann nochmal drauf zurückkommen. An anderer Stelle, der Dominik kippt mir hier gleich vom Stuhl. Kleine Spoiler, Dominik ist nicht vom Stuhl gekippt, aber er hat Jürgen nach Haus gebracht und alle sind gut nach Haus gekommen. Und deswegen ging es am Tag drauf übers Internet weiter mit Teil 2. Deswegen klingen wir gleich auch ein bisschen anders, andere Umgebung, andere Mikrofone, trotzdem weiter genauso viel. Ach, viel Spaß. Also soll ich einfach dann mal, wo haben wir denn aufgehört? An was erinnert ihr euch noch? Wollt ihr mal kurz zusammenfassen? Atari. Atari war sozusagen das Letzte, dass wir über Atari und dann genau, Magnavox Odyssey Nummer 2 und dann 1000 oder erst die 1000 und dann die 100 oder 360, darüber hatten wir so gesprochen. Genau. Und ja, dann, das stimmt. Und dass der Kollege Bär so Kollegen Buschnell, dass er irgendwann gesagt hat, zähneknirschend aufgegeben hat und gesagt hat, okay, ja, der hat dann die bist du halt der Erfinder der Videospiele. Mir doch scheißegal. Ihr habt ja wirklich aufgepasst, cool. Ja. Also. Und weißt du, eine Sache ist mir nämlich noch aufgefallen, was ich jetzt so ein bisschen nachgedacht habe. Es war alles ist, gelogen. Dass es ja total absurd ist, dass die Odyssey ist ja mit der Firma zusammen in den Eigentum von Philips übergegangen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Dass eigentlich eine der ersten Spielekonsolen, die so ein Meilenstein war, später gefolgt ist von einer hauseigenen Konsole von Philips, die einfach sehr absurde Spiele rausgebracht hatte, nämlich das CDI. Wenn man sich überlegt, dass die auch damit ja irgendwo die Urväter der Videospiele waren, das ist schon. Naja, sie haben es halt irgendwie geerbt, so, ne? Ja, trotzdem. Naja, Also, ich habe euch ja auch gesagt, ihr sollt einen Speicherpunkt setzen, gedanklich, denn Atari, kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich möchte euch erst noch kurz quasi das Leben von Ralph Baer zu Ende erzählen. Mhm. Und jetzt muss ich gerade selber nachgucken, in welchem Jahr wir sind. Wir sind Anfang der 1980er Jahre, 82, 83, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und das ist die Zeit, in der es auch Baers Arbeitgeber so langsam, ja, richtig mies geht. Also da ist Auftragsflaute, das Militär hat nicht mehr so viele Ausgaben, der Kalte Krieg ist vorbei, da werden Gelder abgezogen. Und das macht indirekt auch was mit Baer. Also einmal ist da natürlich eine schlechte Stimmung auf der Arbeit, aber auch er so privat rutscht so ein bisschen so in Selbstzweifel ab. Ja, vielleicht schon fast so, ja, vielleicht an den Rand der Depression und stellenweise sicherlich auch ein kleines Stückchen darüber hinaus. Er redet sich jetzt auch zusehends ein, zusehends ist Quatsch, ne? Er redet sich jetzt auch zunehmend ein, dass die anderen immer recht gehabt haben. Also, dass seine Konsole eigentlich nur Zeitverschwendung ist. Oh. Das ist tatsächlich keine gute Einstellung. Das ist ein bisschen destruktiv, ja, an der Stelle. Interessanterweise hat es bei ihm jetzt aber keine so, also Depression hat ja viele Gesichter, ne? Es hat jetzt bei ihm keine so von außen betrachtet zumindest, nein, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, keine negativen Auswüchse angenommen, sondern er hat es in was Positives gemünzt. Er hat nämlich jetzt angefangen, das mit dem Konsolenerfinden so ein bisschen sein zu lassen und hat stattdessen Spielzeug erfunden. Also das heißt, er hat sich abgewandt von dem Thema, das ihn ein ganzes Stück weit da so fertig gemacht hat und hat gesagt, okay, dann, wenn ich hier das jetzt nicht nutzen kann und nicht für mich positiv betreiben, dann mache ich halt was anderes. Ja, wobei, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ein harter Cut war oder ob er einfach da so ein bisschen weggedriftet ist, ne, und einfach sich anderen Dingen gewidmet haben, die irgendwie, keine Ahnung, sinnvoll erschienen. Sagt euch der Senso was? Ja, klar. Ja, Kaffeemaschine. Nein, dieses Simon Says Spiel, in Deutschland dann auch bekannt als Senso. Genau. Simon ohne mit verschiedenen farbigen Tasten. Genau. Ja. Vier Ecken und du musst immer Ton und Signal leuchten. Eine Farbe wird dir vorgegeben, das musst du dann wiederholen und das Ganze wird immer länger, die Kette. So ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer, aber eben als Spiel. Aber in cool. Ja, und schnell. Ja, das hat der Ralf nämlich auch erfunden. Der hat Simon Says erfunden? Nicht Simon Says, aber Simon hieß das Ding. Das hat mit Simon Says, glaube ich, nichts zu tun. Aber, okay. Aber das ist bekannt als Senso. Ja, genau. Ja. Abgefahren. Ich habe das ja noch nie in meinem Leben benutzt. Ich kenne das als Nerd-Klischee, als eins dieser 80er-Jahre-Kultspielzeuge. Ja. Aber besessen habe ich es nie und drauf rumgedrückt nie in meinem Leben. Mir begegnet es öfters mal als Minispiel in Spielen. Ja, aber ich glaube, du kannst es heute noch kaufen, glaube ich. Also das ist noch heiß im Kurs, hoch im Kurs. Aber das ist ein typischer Fall von, dass wenn jemand als sein Lebenswerk hätte, dann wäre das ausreichend. Ja, absolut. Dann wäre das schon gar nicht schlecht. Helf mir mal auf die Sprünge. Bilde ich mir ein, dass das in Simpsons mal irgendwann eine Rolle gespielt hat. In irgendeiner Simpsons-Folge mal irgendwie vorkam. The Simpsons already did it? Ja, natürlich muss ja eigentlich fast, ne? Alles kam schon mal in den Simpsons aber vor. Aber ich konnte es nicht finden. Also ich glaube, in so einer Halloween-Folge. Ja, das kann sein. Bin mir nicht sicher. Weil eigentlich müsste man das sonst ja finden können. Es gibt ja von allem auch irgendwie GIFs und Videos von Simpsons. Es gibt auch eine Datenbank, wo man sämtliche Simpsons-Dialogzeilen durchsuchen kann. Und dann automatisch generierte Screenshots aus den Szenen bekommen. Ja, das ist großartig. Ich hab ein extrem umfangreiches, wertiges Buch, der ersten 20 Staffeln zumindest. Aber diese Datenbank, die werde ich demnächst aufsuchen. Ich habe meine Facharbeit, meine Fachhochschulreife über die Simpsons geschrieben. Naschmann. Ja. Ich habe Teile meiner Diplomarbeit über das Thema Bushnell und Baer geschrieben. Was? Echt? Nein. Warum weiß ich das nicht? Warum erfahre ich das jetzt hier? Es ist, Entschuldigung, es geht nicht anders. Das ist, was soll ich sagen, ein witziges Kapitel in meiner Vita. Deswegen hast du dich vornehm zurückgehalten im ersten Teil dieser Aufnahme? Ja, ich meine, du hast ja eingangs gefragt, wer den Namen kennt und ich habe den Arm gehoben und habe dann nichts weiter gesagt. Und gegrinst hat. Ja. Vor allem, wie bizarr jetzt eigentlich, dass ich Jürgen auch irgend so ein Stück weit denken kann, den ganzen Aufwand der Vorbereitung. der Dominik hätte es einfach aus den Arm schütteln können. Also ich glaube jetzt einfach mal, ich werde noch Dinge erzählen, wenn es nicht schon eh passiert ist, von denen der Dominik noch nie gehört hat. Sehr gut. Nach 1983 tut sich Bär mit Bob Pelowitz zusammen und sie erfinden und vermarkten weitere Spiel- und Spielzeugideen. Und das noch lange bis nach Ralfs Renteneintritt, also eigentlich bis unmittelbar vor seinem Tod. Bär und Bob. Bär und Bob. Konsequenterweise entwickelt Bär auch noch einen Animatronics-Bären, der mit einem Heimvideorekorder interagieren kann. Also irgendwie total verrückt, du kannst dann irgendwie mit dem Bär deinen Videorekorder steuern. Mhm. Das ist fast so durchgedreht wie dieses Home-Shopping-Ding. Da kann ich euch auch mal einen Link zu einem schönen Doku-Video in die Shownotes packen. Die 80er Jahre haben echt ganz viele so tolle Spielzeugideen, so futuristische. Das ist auch, also Rocky 4, den Film, der ist natürlich von übelsten Klischees geprägt. Der und ist natürlich ein extremer 80er Film, aber den kann man an sich noch ganz gut gucken. Das Einzige, was wirklich, wirklich, wirklich schwer zu ertragen ist, ist, dass da so ein Butler-Roboter mitspielt. Habt ihr den mal gesehen? Und der ist halt wirklich einfach nur noch trashig. Ja. Ich kenne nur diese Szene und nur diese Sache mit diesem Butler-Roboter. Mehr kenne ich gar nicht. Rocky ist halt satt und reich und hat sich halt diesen Roboter geleistet, der halt hier State of the Art ihn bedient. Und das ist schon ein bisschen persifliert in dem Film, aber tatsächlich dann doch nicht so ganz. Gab es nicht auch in Ein Trio mit vier Fäusten so einen komischen Roboter? So ein oranges Ding? War das wirklich das gerade? Nee, da war was, ne? Da war was, ja. Besser den Film nochmal anschauen. Wobei, jetzt würde er eher so in den 80ern, aber ich glaube, da wurde das Zeug halt vor allem günstig und für den Massenmarkt erschwinglich. Nein, da war halt Elektronik dann auch irgendwie ein Ding, ne? Genau, aber, genau. Ich meine, und guck, auch jeder Quatsch wurde elektrifiziert, nenne ich jetzt mal. Genauso. Ich hatte so eine Spardose, das war so ein Roboter, dem hast du eine Münze auf die Hand gelegt, dann die Münze runtergedrückt, also den Arm. Dann hat er die Münze hochgenommen, hat sie in den Mund geschoben, hat dann drauf rumgekaut und dann irgendwie so einmal die Zunge nach vorne, nach hinten, so ein Geste ausgeführt. Und dabei kam natürlich die ganze Zeit so ein Geknirsche von den Motoren, die eingebaut waren, und es roch leicht dampfig nach Plastik. Achso, jetzt dachte ich, da war auch eine Kuh eingebaut. Nee. Hm. Was du meinst, ist ja, wenn man dann den Bären umdreht und es macht dann. Ich dachte, das hätten wir schon ausführlich geklärt. Im Jahr 2006 wird Bär von George Bush Jr. für seine Leistungen mit der National Medal of Technology geehrt. Das ist so ziemlich die höchste Auszeichnung, die man so im Bereich Wissenschaft und Technik kriegen kann. Da war er aber dann auch schon alt. Da war er dann schon alt. 2006 ist schon, da war er schon alt. Jetzt geht's ja mit 7 Meilenstiefeln durch Bärs Leben. Lebt er überhaupt noch? Nee, oder? Nee, er lebt nicht mehr. Sonst hätte ich ihn nicht thematisiert. Aber was ich besonders schön finde, ist das Foto von dem, als George Bush ihm die Hand schüttelt. Das ist natürlich jetzt doof, dass wir nicht zusammensitzen, sonst könnte ich euch das zeigen. Ich packe das jetzt mal kurz, den Link dazu, in unseren Slack. Und dem Sebastian schicke ich das per WhatsApp. Und dann könnt ihr euch mal dieses Foto kurz anschauen. Ja. Dezent einschüchternd. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass George W. Bush Jr. einschüchternd auf jemand anders wirkt. Also der, wie er ihm halt auch in die Augen starrt. Und ich glaube, er drückt ihm auch die Hand ganz fest. Ne, ich glaube tatsächlich, deine Beschreibung vorher mit dem eher etwas klein und hager und so ein bisschen so, ja, schon so ein bisschen nerdig vom Aussehen her, würde ich dem gut zuschreiben. Ja, das passt gut zu dem, was du bisher beschrieben hast. Ja, also fand ich ein schönes Foto. Unser lieber Bär, der kriegt natürlich auch noch weitere Auszeichnungen. Von IEEE bis GDC wird er von allen möglichen Institutionen geehrt, die mal mehr, mal weniger mit Technik zu tun haben. Ebenfalls im Jahr 2006 kehrt Ralf zum ersten Mal nach seiner Flucht vor den Nazis zurück in sein Geburtsland. Und während seines Heimaturlaubs übernimmt er die Schirmherrschaft des Berliner Computerspielmuseums, was ich auch sehr nett finde. What? Oh. Ja, toll. Da will ich jetzt mal hin. Da will ich auch unbedingt mal hin. Da habe ich jetzt schon so viele tolle Sachen gesehen, die da ausgestellt worden sind, auch mit Aktionen. Das würde ich gerne anschauen. Und das Schöne, dass der Ralf ja bis vor kurzem noch gelebt hat, ist, dass es auch sehr viel schöne Interviews auch mit modernen Gaming-Medien, sage ich jetzt mal, und auch teilweise Mainstream-Medien mit ihm gibt. Das ist auch ein Da kann ich euch auch noch einige Links schicken, ein Quell an schönen Anekdoten und witzigen Informationen. Heißt aber auch, der hat sich nicht zurückgezogen oder so? Ja, ein bisschen, aber er wurde natürlich von allen wieder immer wieder hervorgekramt auch. Ausgegraben. In einem Interview mit Gamasutra im Jahr 2007 wird er gefragt, welches sein Lieblingsspiel sei. Und er antwortet, I don't play. Recently, one of my grandsons bought an Xbox with him and we played a race game. Well, I couldn't manage that damn thumb joystick. I was always hitting the walls. I couldn't steer the car worth a damn. After about 15 minutes, I said, forget it, I've had enough. Also, finde ich auch witzig, dass der Erfinder der Videospiele kein Spieler ist. Ja, aber das ist halt. Aber er hat zumindest mitbekommen, wie das alles groß wird und wie eine ganze Kultur- und Medienform daraus entsteht und eine riesige Industrie. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat es im kalten Herz ja doch irgendwas gewärmt. Also, das hat sicherlich was mit ihm gemacht und gerade auch, wie weit er das halt mitbekommen hat. Na, wirklich von dem ersten Pong-Ball, der irgendwie übers virtuelle Netz geflogen ist, bis zu irgendwelchen fortschrittlichen Rennspielen auf der Xbox. So, finde ich halt schon geil. Ja, aber ich meine, das spricht auch extrem dafür, wie weit das Medium halt unterdessen gekommen ist, weil ich meine, das ist halt extrem komplex, was hier passiert, sowohl visuell als auch vom Input her, als auch von den Geschichten, die erzählt werden. Also mit einem Pong von damals hat es halt nichts mehr zu tun. Das ist halt, glaube ich, exemplarisch dafür, dass der Erfinder des Ganzen halt da selber nicht mehr mitgekommen ist irgendwann. Ja gut, aber der war, glaube ich, auch von Anfang an nicht der, der Pong gespielt hat. Er fand es halt cool, das irgendwie zu bauen, dass es funktioniert, ja. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich nicht sehr viel Pong-Duelle in seinem Leben gespielt. Na Moment, du hast ja gesagt, dass er die Sachen mit nach Hause genommen hat, um es mit seiner Tochter auszuprobieren. Ja, um das Ding zu perfektionieren. Aber ich glaube, dass es dann, als es mal raus war und in den Heimkonsolen übers Land verteilt war und über die Welt, da hat es ihn, glaube ich, nicht mehr so arg interessiert. Da hat er sich dem nächsten Thema gewidmet. Okay. Da würde ich mal tatsächlich euch drei gerne fragen, weil ich jetzt hier in der glücklichen Situation bin, drei ehemalige oder auch noch aktuelle Spielejournalisten mit am Rohr zu haben. Wie ist denn das für euch, euer Verhältnis zum Spielen, als ihr noch aktuell Rezensionen geschrieben habt oder das auch musstet? War das einfach schlicht und ergreifend Arbeit? War das Genuss? Oder war das auch immer viel ein Schielen auf andere, die Spiele haben konnte, die ihr eigentlich spielen wolltet? Also ich kann mal ganz kurz, bevor die beiden deine Frage beantworten, weil ich kann deine Frage nicht beantworten, weil ich tatsächlich nie wirklich ein Spiel getestet habe. Ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, dass extrem hart war der nächste Job nach der Firma, weil wir halt wahnsinnig viel Rezensionsmuster bekommen haben. So, keine Ahnung, ich musste mich erst wieder an eine Welt gewöhnen, wo ich nicht jedes Spiel, was es gab, im Prinzip jedes, was mich interessiert hat, halt dann auch privat spielen konnte. So, also das war tatsächlich für mich interessant, dass du lebst, live and breathe halt quasi die Spiele und das ist halt dein täglich Brot und das ist halt ganz normal. Genau, und ich glaube, da haben wir tatsächlich bei der Pizza oder beim Döner drüber geredet. Ich glaube, was halt für Tester, wie zum Beispiel den Sebastian oder den Jürgen halt interessant ist, ist nicht interessanter Aspekt des Ganzen. Ja, ist manchmal Arbeit, ist manchmal furchtbarer Stress, wenn man wenig Zeit hat, wenn man feststellt, oh fuck, oh fuck, oh fuck, das Spiel ist länger, als ich dachte, ich muss übermorgen den Test fertig haben, ein Video auch, ich muss Screenshots machen. Man widmet sich dann dem Spiel völlig anders als ein Konsument zu Hause an den Geräten. Aber man spielt auch nicht unbedingt das, worauf man große Lust hat. Manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen oder zu seinen Spielen. Gerade als Praktikant muss man echt sehr viel oder musste ich damals Trash spielen und mittelmäßige bis ramschige Spiele. Mit der Zeit konnte man sich dann aber aussuchen und hat sich so ein bisschen mit den Kollegen geklärt oder mit der Chefredaktion, worauf man steht, worauf man Lust hat. Da ging es in der Regel. Manchmal hat es auch trotzdem Spaß gemacht. Manche Spiele, wie ich erinnere mich an meinen Test zu Red Dead Redemption, das war zwar auch Arbeit, aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Ein Stück weit ist es aber schon anders. Und ich bin heute, ich mache es ja immer noch, aber privat auch nicht mehr in der Lage, allzu viel zu spielen. Nur für mich zum eigenen Spaß ein Videospiel spielen, ist schwierig. Das mache ich sehr, sehr selten. Das Einzige, was ich da spiele, ist gerade aktuell Dota Underlords, weil es sich so wunderbar von alleine spielt nebenher. Und ich muss bloß ab und zu Entscheidungen treffen. Das ist absolutes Labsal. Aber mich jetzt parallel nochmal hinsetzen mit einem Spiel, über das ich jetzt nicht irgendwie einen Podcast produzieren muss, das fällt mir aktuell schwer. Mal gucken, ob das jemals wiederkommt, wenn ich mal beruflich nichts mehr mit Spielen mache. Jürgen, ist es bei dir wiedergekommen? kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, nee, das ist immer weniger geworden. Also es gab sicherlich, es gab so eine Zeit, gerade wo die Arbeit dann auch mal ein bisschen stressiger war, wo man wirklich nach Hause gekommen ist und keinen Bock mehr auf Spiele hatte. Und also das hat sich dann schon wieder ein bisschen eingependelt, nachdem ich dann nicht mehr in der Redaktion war. Aber tatsächlich spiele ich heute wirklich ganz, ganz wenig. Also und das, es fehlt mir auch nichts. Also ich habe einfach andere Dinge, die viel Zeit fressen und wo ich mir denke, ja, ist eigentlich alles viel cooler als Spielen im Moment. Ja. Wobei ich hoffe so ein bisschen, dass sich das wieder dreht, wenn ich mal Rentner bin und Zeit habe, weil ich glaube, wenn mal irgendwie unsere Generation alt ist, ja, die ja früher schon irgendwie gespielt hat und dann sich wieder irgendwie connected über wie auch immer das Internet dann aussieht und zusammen irgendwie statt Seniorenheim irgendwie virtuell zusammensitzt und irgendwie Videospiele spielt, das stelle ich mir ziemlich cool vor. Da habe ich auch Bock drauf. Deswegen habe ich auch so, ich kann durchaus mit einer Zukunft leben, wo ich dann vielleicht nicht mehr mit Spielen zu tun habe. Beruflich und privat auch sehr wenig. Aber den kompletten Kontakt zu verlieren, das würde ich mir übel nehmen. Also meinem späteren Ich, weil mich interessiert einfach, was die verrückten Japaner, was der AAA-Markt in den USA, was die Indies, was Virtual Reality in 20, 30 Jahren können. Ich will das ganze Spektrum immer noch sehen. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass wenn jemand sagt, mit Computerspielen kann ich nichts anfangen, dann ist das aus meiner Sicht einfach falsch, weil wenn du mal nachfragst, dann findet sich mindestens ein Spiel, was derjenige oder diejenige toll findet, weil halt einfach ein Tetris oder ein Peggle oder ein FIFA oder dergleichen nicht als wirklich Spiel gewertet wird. Das ist im Prinzip für mich, wenn du sagst, du magst keine Spiele, dann heißt es, du könntest genauso gut sagen, du magst keine Filme oder keine Musik oder keine Serien. So, natürlich oder keine gibt's Podcasts. Natürlich gibt es Menschen, die mögen das nicht, so Punkt. Aber ich würde sagen, das ist die absolute Ausnahme. So, ich sehe das nicht so wild. Ja, da gibt es für jeden ist da was dabei. Es gibt halt Leute, die spielen halt nicht so gern. Die spielen ab und zu mal was. Ich lese zum Beispiel nicht oft Zeitschriften. Ja? Oder ich gucke auch kein Fernsehen. Gucke ich schon mal ab und zu, sehr selten. Aber mein Gott, muss man nicht so schwarz und weiß denken. Und die wenig Spieler und Nichtspieler. Was mich da am meisten traurig macht, ist, dass sie dann, wenn sie mal spielen, diese spielähnliche Software für Smartphones benutzen, die ihnen mit Free-to-Play-Mechaniken der übelsten Natur in der Regel das Geld aus der Tasche zieht. Ja, das so ist tatsächlich was, was mich auch sehr, sehr ärgert, ja. Ja. Wo es einen sowas von vielfältigen Spielemarkt heutzutage gibt mit ganz geringen, niedrigen Einstiegshürden, ja, wo wirklich jeder irgendwas finden kann, ob es jetzt Virtual Reality ist oder irgendwie wirklich Next-Gen-Konsolen oder irgendwas dazwischen. Da gibt es eigentlich keine Ausrede, dann irgendwelche komischen Klickerspiele auf dem Handy zu spielen. Richtig, selbst auf dem Handy gibt es solide Spiele für kein selbst Geld oder für wenig Geld. Es gibt Gratis-Spiele für den PC und so weiter, aber die halt zu finden und Leute zu aktivieren, die halt diese Manipulationssoftware vom Handy als Spiel empfinden, das ist halt auch schwierig. Und das ist eine der Dinge, die mich grundsätzlich so ein bisschen frustrieren, dass dieser Markt auch leider so groß und so erfolgreich ist. Naja, aber so ist der Mensch, ne? Wenn er eine Schwäche hat und er steht halt auf diese Skinner-Maschinen, auf diese kleinen emotional manipulierenden Spielmechanismen. Und wenn der Mensch diese Fehler hat, dann wird es ein Produkt geben, das diese Fehler ausnutzt. So ist die Welt. Sie kann nicht anders sein. Ich habe eine gute Freundin von mir, die hat zeitlebens im Prinzip, also seitdem im Studium war, also zeitlebens ist falsch, seitdem im Studium war, hat die nur Candy Crush gespielt. Und zwar wirklich halt bis zum Level, was weiß ich, wie viel, 1000. Das sind mehrere tausend Level, ja. In verschiedensten Versionen und hat keinen einzigen Cent ausgegeben. In all den Jahren. Mhm. Das finde ich mehr als beeindruckend. Ja. Also sie ist ein Freak. Es gibt, ja, sie ist außergewöhnlich. Aber auf die gute Art und Weise. Genau. Aber ja, das es gibt so viele Bandbreiten und am Ende des Tages, wenn du Spaß hast, dann ist es halt das Einzige, was zählt. So. Erlaubt ist, was Spaß macht. Was für ein schönes Schlusswort zu der Frage. Ich wollte gerade sagen, was für ein schönes Schlusswort. Hey, ich habe hier noch ein paar Seiten. Nein, nur zu der Frage von mir. Also, unser lieber Bär häuft in seinem Leben ungefähr 150 Patente an. Vom Videospiel über Elektronikspielereien bis zu Systemen zur Verfolgung von U-Booten. Und wer so viele Patente hat, der macht natürlich auch was? Geld verdienen. Verklagt Leute ob deren Benutzung? Er verbringt extrem viel Zeit seines Lebens mit Patentgerichtsverfahren. Oh Gott. Gegen Atari, gegen Nintendo, gegen alle möglichen Leute. Das ist ein sehr lukrativer Einkommensstrom, an dem er mehr oder weniger indirekt beteiligt ist, sondern es geht eigentlich ja hauptsächlich um die Marken, die bei seinem Arbeitgeber liegen. Also er verdient ganz viel Geld für Magnavox im Gerichtssaal. Über die Jahre sollen es wohl mehr als 100 Millionen Dollar gewesen sein, die Magnavox allein mit Patentklagen verdient hat. Wow! Nintendos Vizepräsident Howard Lincoln hat mal gesagt, Magnavox isn't in the business of making video games, they're just in the business of suing people. Tja. Tja. Das ist halt die Frage, wann er das gesagt hat, weil ich meine, wie wir alle wissen, ist diese Firma ja nicht mehr existent und auch nicht wirklich. Nintendo? Ja. Was? Nein. Hä? Suing people, Magnavox. Genau. Ja, aber Nintendo ist ja ein perfektes Beispiel, wie die sich immer wieder quasi neu erfunden haben. Ja, was haben die ursprünglich gemacht? Kartenspiele. Hanafuda-Karten. Nee. Ich war bei Gummistiefel, aber das war Nokia. Ja. Das ist aber, glaube ich, schlicht falsch. Das ist, glaube ich, eine Urban Legend. Ich glaube, dass das nicht falsch ist. Das mit den Karten ist richtig, das mit den Gummistiefeln ist falsch. Ich glaube, das ist richtig. Ja gut, aber es gibt doch ganz viele so Mischkonzerne, die so alles bauen. Da hatten wir ja doch schon mal drüber, dass Yamaha Flügel, Motorräder und Videospielkonsolen baut. Wie absurd es eigentlich ist. Und von daher... Mitsubishi ist auch so ein Unternehmen, das macht alles. Absolut. Ich öffne nebenher mal den Wikipedia-Artikel zu Nokia. Ich bist du so ein live im Podcast Recherchierer und Kontrollierer? Also normalerweise nicht, nur wenn ich... nur wenn ich wieder recht haben will. Nur wenn ich recht haben will. Also immer. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts produzierte das Unternehmen vor allem Gebrauchsgegenstände wie Gummistiefel und Radmäntel für Rollstühle. So. Mhm. Bear stirbt am 6. Dezember 2014, 8 Jahre nach seiner Frau, in seinem Haus in Manchester, New Hampshire. Er hinterlässt 3 Kinder, 4 Enkelkinder und den Platz um sein Haus herum, der heute noch den Namen Bear Square trägt. Oh. Bear gilt heute als einer der vergessenen Väter der Computerspiele. Selbst Bushnell kommentiert Bears Tod mit den Worten, sein Beitrag zum Aufstieg der Videospiele sollte nicht in Vergessenheit geraten. Immerhin. Jetzt, wo er tot ist, kommt er nochmal rum. Es gibt ein Buch von Bear, das ich leider jetzt in der Vorbereitung nicht ganz geschafft habe, das man aber bei archive.org komplett lesen kann. Video Games in the Beginning, also eine sehr empfehlenswerte Lektüre, zumindest der Teil, den ich davon gelesen habe. Wie eine Einleitung. Und ihr erinnert euch ja noch an den Speicherpunkt, ne, den wir vorhin gesetzt haben. Also gestern. Mhm. Also vorhin. Da kämen wir jetzt nochmal zurück. Wir wollen jetzt mal noch die Story von Atari so ein bisschen ausschlachten. Atari ganz kurz. Atari in der Bushnell sozusagen. Das ist wieder so ein Witz, den ich mir aufschreiben musste, dass ich ihn nicht vergesse. Was steht als Redaktion für uns da? Gar nichts. Ja. Frenetisches Lachen. Die Leute, die jetzt vielleicht in a nutshell als Redewendung nicht kennen oder wie ich ein paar Sekunden gebraucht haben, um das mit Bushnell zu verbinden. Wir fahren hier die Strategie, dass Witze lustiger sind, wenn sie nicht alle verstehen. Also ich. Der Philipp fährt eine andere Strategie, aber das macht nichts. Mach einfach dein Ding. Atari, wisst ihr das, wofür Atari steht? Habe ich vergessen. Bist doch der Fachmann. Habe ich vergessen. Atari ist ein Begriff aus dem Spiel Go, der so viel heißt wie, ich werde gewinnen. Oh. Atari. Ich muss an dieser Stelle eine kleine Absurdität des Entwickleralltags einstreuen. Ich habe mich mit der Programmiersprache Go beschäftigt. Die hat nichts mit dem Brettspiel zu tun. Und wie es so üblich ist, stoße ich irgendwann über so ein Problem oder so eine Überlegung, wo ich gedacht habe, wie löse ich das gut? Ach komm, ich frage mal Entwickler, die sich damit auskennen. Was macht man also als alter Softwareentwickler? Man schaut natürlich in den IRC-Chat, guckt sich einen passenden Kanal an, der heißt halt Go, geht rein, liest nichts, was irgendwie in der Überschrift dasteht in der Kanalbeschreibung, sondern schreibt da einfach seine Nachricht rein. Und normalerweise denke ich mir jedes Mal, wenn sowas passiert, Leute, lest halt die Kanalbeschreibung. Und was mache ich? Ich stelle dir natürlich eine Frage zum Programmiersprache und irgendwelche Typen labern mich dazu so ein, ja, was hat denn das mit den Regeln zu tun von dem Brettspiel? Und dann kam mir auch ziemlich schnell so, oh, du bist im falschen Kanal gelandet. Oh, ich bin einfach in dem Kanal zu dem Brettspiel geblieben. Jetzt kommt aber der Punkt. Und dann haben sie gesagt, please go. Ja, ja, ja. Nee, die haben mir den normalen Kanal auch genannt. Der stand sogar schon in der Beschreibung drin, weil das wohl alle paar Sekunden passiert. Und dann war aber ein Typ total nett und hat mit mir hin und her geschrieben. Und dann habe ich angefangen, mir die Go-Regeln beizubringen. Also, ich verstehe jetzt grob, wie das Spiel funktioniert. Ich könnte es nicht ordentlich spielen, aber jetzt irgendwie habe ich nämlich auch gedacht, so irgendwoher kenne ich diesen Begriff noch. Das ist der Moment, wo ich echt mein Gewissen mal erleichtern kann. Weil ich mir vor Jahren ein Go-Brett gekauft habe. Quasi wie jemand, der sich am 1.1. ein paar Laufschuhe kauft. Ah. Weil ich Go unbedingt lernen wollte. Und was glaubst du, wie oft ich das da reingespielt habe? Mehr als einmal? Also mehr als nullmal? Nein. Fragezeichen? Nein. Kennst du die Regeln? Nein. Okay. Ich habe ein sehr wertiges Go-Board, falls du mal Bock hast. Wir können einen Go-Podcast machen. Sehr gut. Habt ihr das Logo von Atari vor Augen? Mhm. Ja. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Es ist ein Wasserfall. Nein, aber nah dran. Ich hätte jetzt erst gedacht, das wäre, also es erinnert mich immer so ein bisschen an die fallenden Karten des alten Solitärspiels. Und auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, naja, weil das so auch ein bisschen A-förmig ist, dass es so eine Anlehnung an das A von Atari wäre, von der Form her. Hat wahrscheinlich damit aber einfach gar nichts zu tun. Es ist tatsächlich der stilisierte, heilige japanische Berg Fuji. Ah. Oh. Und wenn man es weiß, dann sieht man es auch so ein bisschen. Also, dass das hier so ein bisschen Once Berg sein soll. Once you see it, you can't unsee it. Genau. Ursprünglich sollte die Firma von Buschner und seinem Kumpel Ted Dabney, oh Gott, das kann ich nicht aussprechen, Suzuki heißen. Ich weiß gar nicht, warum sie es dann irgendwann in Atari umbenannt haben. Komisch. Komisch. Vielleicht kurz noch zu Bushnell. Der entdeckt während seines Studiums das Spiel Space War. Das ist ein Weltall-Duell-Shooter, den er auf dem Universitäts-Mainframe gespielt hat. Das ist so ein Spiel, da kreisen zwei Spieler mit Raumschiffen um eine Sonne und müssen sich, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ne? Das habe ich schon gespielt von der DOS. Super gut. Es gibt tatsächlich eine Browser-Version auch, die man irgendwie spielen kann, oder mehrere, glaube ich. Das ist ganz cool eigentlich, weil also die müssen sich abschießen, aber die Sonne wirkt Gravitation auf die Geschosse aus und auf die Raumschiffe. Also die Schüsse werden von der Sonne quasi abgelenkt, was das Ganze halt wahnsinnig kompliziert macht. Und also das ist was bei Bushnell sofort zündet, ja. Also der spielt dieses Spiel und er hat sofort irgendwie, rattert es bei ihm los und er geht dann bei seinem ersten Arbeitgeber nach dem Studium auch, also drängt er darauf, einen Klon von diesem Spiel als Spielhallenautomat zu bauen. Und das er ist dann wohl auch überzeugend genug. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie die Firma hieß. Aber sie bauen zumindest mit Bushnell zusammen diesen ersten Arcade-Automaten, der Computer Space heißt. Also der ein Klon von diesem Space War Mainframe Computerspiel ist. Und vermutlich, weil das bierschwangere Klientel für so einen Arcade-Automaten, also wenn man sich vorstellt, wo das üblicherweise steht, in irgendwelchen Pubs, irgendwo hinten beim Billard. What? Moment. Also da möchte ich ja entschieden dagegen gehen. Ist das nicht total die Jugendbewegung damals schon? So, dass junge Leute damals eben noch nicht. Also da gab es noch keine Arkaden und so. Also damals war das halt irgendwo eine Alternative zum Billard tatsächlich. Okay, alles klar. Und vermutlich, weil für dieses bierschwangere Klientel die Steuerung einfach auch zu kompliziert war. Also es gab tatsächlich mehrere Tasten für Rotation, für Schub, für Feuer. Und es gab so eine riesenlange Anleitung, die man irgendwie vorher lesen musste, um dieses Spiel zu spielen. Ja, konnte man quasi eine Simulation. Teleportieren und Raketen schießen und Schild und Lebensenergie so balancieren. Also du brauchtest x Tasten, um das zu spielen. Wobei, das weiß ich gar nicht, ob das in der ersten Version schon so war. Aber okay. Es war auf jeden Fall so, dass die Leute halt auch noch nicht auf das ganze Medium trainiert waren. Ja. Und dann waren die halt mit mehreren Tasten für unterschiedliche Funktionen und Bildschirm und Schießen und Gravitation waren die halt vollkommen überfordert. Also ein Joystick, zwei Buttons, alles drüber hinaus ist schwierig. Genau. Und ja, 1971 war das im wahrsten Sinne des Wortes halt noch Rocket Science. Ihr könntet wenigstens so tun, als wäre der ein oder andere Gag. Da war die Verbindung jetzt wohl gerade weg, weil ich meine, wir nehmen ja remote auf. Dann stolpert Bushnell über Bears Ping-Pong. Und das ist auf der anderen Seite an Einfachheit ja kaum zu überbieten. Und da können wir jetzt auch kurz vorspringen, dann zur offiziellen Firmengründung von Atari, die dann im Juni 1972 stattfand. Denn tatsächlich war das erste Produkt, das unter dem Label Atari rauskam, der Pong Arcade Automat. Moment, und also da gibt es eine Anekdote. Der kam erst nach Space War. Ja. Das ist ja echt krass, weil der einfach so viel weniger komplex ist, aber natürlich viel zugänglicher und verständlicher. Ja, genau deswegen, ja. So, Hammer. Big genau, Brother genau kam auch nach Shakespeare. Da ist was dran. Ja. Jetzt, was du sagst. Aber also tatsächlich ist es so, dass ja diese Space War, das kam noch unter dem Arbeitgeber, wo Bushnell vorher angestellt war. Und Pong hat er dann quasi in seiner eigenen Firma entwickelt. Also produziert hat es dann nochmal jemand anders, aber entwickelt hat er es dann mit Atari. Ja. Der erste Automat wird aufgestellt in einer heute legendären Kneipe in der wohl kalifornischen Spielerszene, Andy Capp's Tavern. Also ich hat mir jetzt nichts gesagt, aber das scheint wohl ein sehr legendäres Örtchen zu sein. Gibt's da auch so, da gibt es garantiert auch eine Szene mit so den ältesten noch funktionierenden Automaten, die am Originalort stehen und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja, dass es die Taverne vielleicht sogar noch in der einen oder anderen Form gibt. Aber ich glaube, die Szene sucht sich die Automaten schon zusammen. Die bleiben nicht im Originalort stehenden Orte. Ja, die Immobilien, du weißt ja, wie es ist, das vergeht alles. Aber die Anekdote hierzu kenne ich, dass nach zwei Tagen der Kneipenbesitzer gemeint hat, hier, komm, der Automat ist kaputt, alles furchtbar. Pfusch, das hätte ich gerne repariert. Und es stellte sich raus, dass der Automat nicht kaputt war. Nein, das Münzfach war voll. Voll mit Quartern, also 25-Cent-Münzen, weil er so erfolgreich war, der Pong-Automat. Genau, so erzählt man sich's. Die ist tatsächlich umstritten, die Anekdote, aber sie ist einfach zu schön. Also sie stellen diesen Automaten auf und setzen sich tatsächlich, und das stelle ich mir auch cool vor, halt dann mit einem Papier in die Nähe und schauen halt zu, wie die Leute wirklich sich an dieses, mehr oder weniger neue Medium rantasten. Oh, wenn ich das hier richtig sehe. Verzeihung, deins passt jetzt wahrscheinlich hier besser rein. Ich frage mich bloß laut, ob Pong bereits diesen sogenannten Attract-Mode besessen hat. Das ist eine Eigenheit von... Vor sich hin spielt, wenn keiner Geld einwirft oder wenn keiner dabei steht. Ich habe jetzt nämlich ernsthaft überlegt, was ein Attract-Mode ist, aber das sind das ist auch etwas, was manche Videospiele haben. Also das ist eine... Das ist automatisch Konsolenspielen, ja, Konsolenspiele, sagen wir mal so, der 16-Bit- und 32-Bit-Ära haben das sehr oft gehabt, dass wenn du im Hauptmenü warst, dass dann nach einer Minute oder zwei dann einfach das Spiel angefangen hat, Spielszenen zu zeigen, damit es eben Interessenten anlockt. Das war für Automaten in Arcades super wichtig, aber eben auch bei Konsolen, die zum Teil in Elektronikmärkten rumstanden, in diesen Demo-Kiosken, war das auch ganz wichtig. Und also das ist ein schönes Relikt, das gibt's heute nicht mehr. Ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sag, das hatte der vermutlich nicht, weil der, denke ich mal, ähnlich einfach zusammengelötet war wie die ersten Konsolen. Also frag mich, wie lange das gedauert hat, bis das dieses Marketinginstrument erfunden wurde. Ich wahrscheinlich mit dem ersten unbeliebten Automaten. Ja, das ist aber tatsächlich so, wenn du nichts tun musst, dass die Leute da spielen, dann ist natürlich ja, genau. Aber ich glaube, ja, es ist ja auch andersrum, dass du sowas besonders brauchst, wenn du gegen einen Computer spielst. Weil so ist es ja sehr begreiflich, wenn zwei Leute spielen müssen. Auch wahr, ja. Also das ist wie bei der Tischtennis-Tisch. Bei dem Pong-Automaten ist es tatsächlich jetzt so, dass das jetzt diese Kneipenszene so ein bisschen auf den Kopf stellt. Also tatsächlich stehen die Leute schon Schlange, bevor die Kneipe öffnet. Sie gehen rein, sie essen nichts, sie trinken nichts, sondern sie stellen sich einfach nur an diesem Automaten an und spielen. So, das hat es vorher noch nicht gegeben. So, das hat es auch danach nie wieder gegeben. Ja, doch, dann eben schon. Da gab es dann eigene Arkaden, so ja, irgendwann. Aber dass man nichts isst und nichts trinkt währenddessen. Dass die Faszination Computerspiel so hoch ist, dass man quasi nicht mal mehr eine Cola nebenbei trinkt. Aber da hätte ich jetzt auch mal ganz andersrum die Frage, hast du überhaupt als Kneipier viel dran verdient? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich eher wie so eine Dartscheibe das Ding in die Ecke stelle und mir denke, naja, wenn ich das da hinstelle, dann kommen öfter welche, bleiben länger da und konsumieren ordentlich. Und gar nicht mit dem Hintergrund, und dann zahlen die für jedes Spiel, sondern, ach komm, das mache ich ganz billig, ist eigentlich egal, ich verdiene an den Getränken. Und plötzlich hast du ein, wie du sagst, oh, die Quarters sind voll, also die Halterbox dafür. Das Münzfach. Ich kann ja an dem Ding selbst verdienen. Aber tatsächlich ist das auch unterschiedlich. Also das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal beantworten. Denn also viele von diesen Automaten, nicht nur heute, sondern auch wahrscheinlich auch schon in dieser frühen Zeit, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber die wurden einfach ja auch nicht unbedingt von dem gekauft, der die Kneipe betreibt, sondern die wurden halt irgendwie geleased oder mit irgendeinem Mietvertrag da reingestellt. Oder also da gab es dann irgendwie einen Prozentsatz, der an den Betreiber ging, an den Barbesitzer ging, und der Rest wurde halt irgendwie von dem Automatenaufsteller geregelt. Ja, ich kann dir in die Richtung immer noch eine sehr lustige Doku empfehlen über einen Typ, der damals angeblich oder scheinbar eine Schwachstelle in Spielautomaten kannte und damals durch noch das getrennte Deutschland gefahren ist und in alle Kneipen rein ist und einfach mit die Automaten geleert hat. Das ist eine super Doku. Aber das ist doch ein Verbrechen, Philipp. Ich bin mit jemandem befreundet, der durch Deutschland gefahren ist, und es gab so Skat-Spielautomaten, wo aber irgendwie auch Menschen gegeneinander gespielt haben, und der ist überall hingefahren, wo diese Automaten standen, weil er einfach wahnsinnig gut war im Skat. Ah. Und hat da die Leute abgezogen. Und hat er gut vierstellig gemacht? Das hat sich gelohnt, um sich für dieses Rumfahren in Deutschland Mietwagen zu nehmen. Wow. Okay. Also so schlecht lief das, glaube ich, nicht. Aber seinen Job hat er behalten. Das ist eine längere Geschichte. Der hat, glaube ich, noch nie so einen richtigen Job gehabt, wie du Job definieren würdest. Okay. Ich hätte gerne eine Folge zu dieser Person. Ich würde gerade sagen, kann der mal sterben? Boah. You went there. Sehr gut. Der Dominik, dem legt man die Pistole hin und er drückt ab. Guter Soldat. Ja. Tatsächlich. Ja, please proceed. Ich habe jetzt gerade überlegt, was bei uns im Podcast passieren muss, dass wir mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh, wir müssen diese Folge wieder vom Netz nehmen. Ja. Willst du es jetzt ausprobieren, oder? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das schon war. Nee, ich habe das, nur diese Frage ist mir gerade in den Kopf geschossen, das klingt martialisch. Egal. Also, das wäre ziemlich hart, wenn du dir in den Kopf schießen würdest, wenn der Live-Aufnahme. Das war der Moment, in dem die Jungs bei Atari beschließen, Moment, anders. Ich verliere mich in meinen eigenen Notizen. Also, als sie jetzt feststellen, dass diese Automaten einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gehen, ja, also dass die Leute da in diese Kneipen gehen und da einen Viertel Dollar nach dem anderen reinstecken, das ist dann auch der Moment, in dem die Jungs bei Atari beschließen, die Partnerschaft mit dem, der die Automaten baut, für sie zu beenden. Und selber diese Automaten zu bauen, weil sie einfach sagen, ey, da ist so viel Kohle drin, das lohnt sich, dass wir uns da eigene Kompetenz und eigene Produktionsfazilitäten aufbauen. Fazilität. Sie gehen jetzt also los und kaufen 50 Röhrenfernseher, die relativ billig sind in der Zeit. Und sie beginnen die Produktion an einem improvisierten Fließband in einer verlassenen Rollschuhbahn. Eine verlassene Rollschuhbahn, wie großartig. Ja. Ich frage mich vor allem, wer da so, also das wäre ein geiles Setting für so ein Scooby-Doo-Abenteuer. Und ich frage mich, wer dann da so hausen würde als Geist. Die Frage ist nicht, wer da so hausen würde, sondern die Frage ist, wer da so arbeitet. Und die beantworte ich dir gleich. Denn Atari beschäftigt dort Arbeitslose von der Straße, Drogensüchtige, Mitglieder von Motorradgangs, Hehler und jede Menge anderes Gesocks. zu Dumpinglöhnen von $1,75 die Stunde. What the fuck? Nicht selten montieren die Angestellten. Also da hilft uns tatsächlich auch der Inflationsrechner nicht in dem bei 1,75 Euro. Nee. Nicht selten montieren die Angestellten die Automaten völlig zugekifft, gleichzeitig besoffen und mit Rollschuhen an den Füßen. Ja, und jeder, der zufällig mal in der Tür steht, wird von Bushnell eigentlich vom Fleck weg engagiert. So. Ja, aber überhaupt, also Alkohol und Drogen und Rollschuhe ist einfach, das muss ja gut gehen. Das ist ja nämlich ein bisschen ein Roller Girl aus dem, wie heißt er hier, ach Gott, wie heißt er denn? Jetzt ist mir der Name entfallen. Meinst du der 90er Jahre Musik-Act? Von Anderson, Boogie Nights. Ah. Genau, wo sie eine Pornodarstellerin spielt, die immer Rollschuhe trägt. Auch sehr sinnvoll. Ja, die Produktionskosten eines Pong-Automaten belaufen sich auf etwa $400. Der Verkaufspreis liegt bei 1200. Also das ist tatsächlich auch eine wirtschaftlich sehr sinnvolle Entscheidung, die Kästen einfach selber zu bauen. Trotz trotz des hohen Preises findet das Ding reißend einen Absatz. Und das vor allem auch, weil anders als Flipper-Automaten, ja, die derzeit oft mit so Explosionen und mit irgendwie so aufgeklebten, halbnackten Damen daherkommen, die dürfen nicht überall aufgestellt werden. Der Pong-Automat ist aber so harmlos, dass der teilweise in Drogeriemärkten steht und am Flughafen und sonst wo. Der Siegeszug von Pong ist also jetzt nicht mehr aufzuhalten. Der Typ, der immer das Kleingeld aus den Münzboxen einsammelt, der kann eigentlich nur noch mit einer Axt bewaffnet umherfahren, weil Schusswaffen sind ihm offiziell verboten und unbewaffnet würde er nicht mehr diesen Weg fahren wollen. Er hatte wirklich eine Axt dabei? Ja. Literally? Literally. Okay. Das ist ein typischer Fall von, ich denke mir, das ist so USA, aber man hat ja keinen Baseballschläger, weil wenn ich mit einer Axt zuschlage, das will ich ja nicht sehen, was dabei rumkommt. Du, ja, aber vielleicht wollen die Leute drohen. Am anderen Ende der Axt das eben auch nicht sehen, genau. Okay. Bei Baseballschläger könnte es ja noch sein, dass der vielleicht nur mit dir Baseball spielen will. Oder war wieder Verbindungsabbruch gerade? Aber für weiteres Wachstum braucht Atari Investoren. Aber also es ist jetzt zwar so, dass die einen scheiß Erfolg haben mit diesem Ding, aber trotzdem sind viele einfach auch noch skeptisch, was das mit diesen neumodischen Computerspielen und Arcade-Automaten, was das da irgendwie alles soll. Weil früher nicht gehabt. Und erst recht sind diejenigen skeptisch, die überlegen zu investieren und dann mal die Produktionshalle besuchen. Ihr wisst schon, die mit den bekifften Gangmitgliedern auf Rollschuh. Im Sommer 1973 landet mitten unter diesen ganzen Freaks ein junger Mann mit Namen Steve Jobs. Auch der ist verstört ob der Arbeitsbedingungen. Zitat: Es roch überall nach Marihuana. Bei manchen Leuten konnte man vor lauter Bart das Gesicht nicht mehr erkennen. Sekunde, ich möchte betonen, das ist ein Typ, der sich später mit Wozniak zusammengetan hat. Ja, der auch ordentlich bartig war. Ich würde sagen, gar nicht mehr so weit hin bis Wozniak tatsächlich. Auch leere Heroinspritzen auf den Toiletten sind bei Atari in jenen Jahren völlig normal. Ja, volle werden ja auch klassische blöd. Start-up-Kultur. Ja. Genau, das. Das ist halt agil. Da habe ich mal einen ganz, ganz kurzen Exkurs, weil du sagst leere Heroinspritzen. Eine Kollegin von mir ist bei einem Betrieb, der macht gewesen vorher, der hat knapp 1 Milliarde Umsatz. Mit der Heroin. Nein, jetzt ich Moment, stopp. Sagen, möchtest du wirklich weiterreden über dieses Wissen, das du jetzt hast? Jetzt hat ungefähr 2.500 Beschäftigte. Ich nenne jetzt keinerlei weitere Indizien, dass man auf keinen Fall dieses Unternehmen identifizieren kann, aber es ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bayern. Der CEO dieser Firma hat eine wirklich amüsant, aber deutlich geschriebene E-Mail an alle geschickt, an alle, dass man doch wenigstens seine Kondome gescheit entsorgen sollte, wenn man auf Arbeit vögelt. Das finde ich doch sehr nett von ihm. Es ist wohl so häufig vorgekommen, dass irgendwo noch gebrauchte Präservative rumliegen, dass der CEO der Firma eine Mail sich genötigt hat zu schreiben. Aber es war nicht die Firma Billy Boy. Nein, tatsächlich nicht. Ja, das war nicht Q&A von Billy Boy. Also ich hoffe andersrum, dass es jetzt keine Firma ist, die unbedingt irgendwas verarbeitet, so wie Lebensmittel oder sowas, oder? Nein, gar nicht. Gut, überhaupt nicht. Naja, dann. Ist ja, nein, oh ich meine, ja, ist ja wirklich auch bestimmt, schon vorgekommen. Ist bestimmt die Dativ oder SAP. Bei Domian und Hack. Ja. Man möge doch bitte das Hack entsorgen. Das will keiner mehr. Es gibt einen wunderbaren Twitter-Account, wie heißt der? Ich glaube, Raging Domian. Der haut einfach die ganze Zeit nur so Rage-Sachen raus. Immer über die gerade laufende Sendung. Das ist ganz großartig. Ich habe zwar die Sendung nicht gesehen, aber ich habe diesen Tweet verfolgt, wo einer nach dem anderen kam. Das war ganz, ganz großes Kino. Das wäre auch. Ich habe mal eine Weile lang nicht Tatort geguckt, aber Tatort Twitter geguckt. Ja, das war deutlich unterhaltsamer als Tatort. Ja, total. Rage Domian heißt er, genau. Schlussendlich findet sich bei Atari doch noch ein Risikoinvestor. Man munkelt, die Mafia hätte da ihre Finger im Spiel. Wäre meine nächste Frage gewesen, ob jetzt die Rocker-Gangs mit einsteigen oder so, aber na gut. Also bei Finger im Spiel steht jetzt bei mir noch in Klammern haha, pun intended. Es handelt sich aber dann nicht um die Mafia, sondern um irgend so einen Typen aus dem Silicon Valley. Die Erweiterung von Atari schreitet jetzt mit auch einigen interessanten betriebswirtschaftlichen Ideen voran. Bushnell richtet beispielsweise einen Fonds ein für ungewollt schwangere Mitarbeiterinnen. Also die hatten vielleicht auch keine Kondome einfach in der Zeit. Okay. Und noch einen weiteren für inhaftierte Mitarbeiter. Finde ich aber echt cool. Also anstatt zu sagen so, hey, habt halt Pech gehabt, haut ab, zu sagen, ja, wenn wir schon da eher die verlorenen Seelen anstellen und auch ein Stück weit ausbeuten mit dem Geld, das wir ihnen nur zahlen, dann zumindest da so ein paar Sozialleistungen hochzudrehen. Ja, ist halt auch die Frage, ob man nicht einfach irgendwie mehr zahlt und irgendwie, keine Ahnung, keine Kriminellen einstellt. Aber vielleicht rechnet sich's. Ja, einfach. Aber vielleicht andersrum ist ja ganz cool, dass irgendwo Leute, die irgendwo abfällig der Gesellschaft sind, mal noch eine Chance kriegen, sich zu rehabilitieren. 1973 stehen schon 6000 Pong-Automaten über das Land und die Welt verteilt. In USA, Europa, Australien. Und schließlich schlägt der Automatenhersteller Bally Midway bei Bushnell auf und bietet ihm absurd viel Geld für die Pong-Lizenz. Und Bushnell schlägt ein. Also das ist ein Angebot, das man, glaube ich, nicht ablehnen kann. Sekunde, ist die Lizenz für das Spiel oder so für die Filmrechte oder... Wie meinst du? Rechte? Ja, also für was die Rechte? Einfach von allen naja, oder? Die Lizenz, die Automaten zu bauen. Ah, okay. Also die Automaten, ja, die also Automatenlizenz. Also die Frage, wer in dem Großteil der kulturellen Geschichte, glaube ich, nicht so relevant gewesen, wie nach der Zeit, als Schiffe versenken tatsächlich verfilmt worden war. Stimmt. Battleship, ja. Der noch, Film, wie, ey. Ich weiß noch, wie wir gelacht haben, als es mal so ein Fake-Trailer zu Minesweeper gab, ja? Yeah. Wie der mal gefeiert wurde früher und dann kommt irgendwann Battleship mit so einem Trailer und wir alle so, ah ja, Minesweeper, Battleship, ist ja mega witzig. Haben wir vor 10 Jahren schon drüber gelacht und dann kommt tatsächlich irgendwann dieser Film raus. Das habe ich von Michael Bay. Ja, ich habe es nicht gepackt. War der gut? Ja, klar. Michael Bay. Gütesiegel. Also sprich, Hirn abschalten, Popcorn in den Hals werfen und unterhalten lassen. Also ja, ich habe ihn, glaube ich, sogar irgendwann mal angeguckt. Aber ja. Ich könnte mich jetzt nicht mehr großartig dran erinnern. Ja, Rihanna hat da mitgespielt. Rihanna hat da mitgespielt? Ja. Wow. Hätte ich vermutlich aber auch nicht erkannt, muss ich zugeben. Warum? Warum ich die nicht erkannt habe? Weil ich nicht so viel Popmusik höre und noch viel weniger Popmusik anschaue. Bally Midway wird noch weitere 9000 Pong-Geräte verkaufen. Also es sind schon... mal ein Drittel mehr, als bis dahin schon verkauft wurde. Also das einen 133% nochmal. Wow, das hast du jetzt sehr schön ausgerechnet, ja. Dominik. Fun Fact, für den Export nach England muss Pong übrigens umbenannt werden. Der Begriff bedeutet im englischen Slang nämlich Furz. Ich habe jetzt gedacht, es muss auf Linksverkehr umgestellt werden. Aber wie wurde es denn genannt? Das habe ich versucht rauszufinden, ich bin gescheitert. Ich habe mir auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Kannst du ja mal vielleicht versuchen und es mich wissen lassen. Das Unternehmen wächst jetzt schnell auf 180 Mitarbeiter an und ebenso schnell beginnt Bushnell durchzudrehen. Obwohl die Technik- und Erfinderabteilung faktisch nur aus seinem Partner Elkhorn besteht, fordert er unablässig neue Entwicklungen, zum Beispiel auch die Heimversion von Pong. In einem Memo mit einer ganz, ganz langen Wunschliste schreibt er: Fragen, die darauf hindeuten, dass wir nicht die Produktionskapazitäten haben, sind für diese Diskussion nicht zugelassen. Mhm. Also er duldet auch keinen Widerspruch. Hm. Viele von den Vorstandssitzungen werden in Bushnells Whirlpool hinter dem Haus abgehalten. Stilecht mit Alkohol, Drogen und oben ohne Girls. Mm. Kein Wunder, dass in einem solch kreativen Umfeld einige smarte Ideen an die Oberfläche blubbern. Ein Charakterkopf, der gute Mann. Danke. Mhm. Das bringt Ataris Umsatz allein im ersten Geschäftsjahr auf beachtliche 11 Millionen US-Dollar bei einem Gewinn von 3 Millionen US-Dollar. Wow. Was 1973 für so ein neu gegründetes Unternehmen gar nicht so schlecht ist. Ja, vor allem einfach so viel Gewinn schon zu schöpfen. Ja, das ist vor allem Dingen auch eine gute Quote. Ich wollte gerade sagen, die Quote ist halt krass, so viel Gewinn zu schöpfen, gerade von Anfang an. Mhm. Ja, also heutzutage machen die meisten Unternehmen, die was auf sich halten, erstmal 5 Jahre lang Verlust. Ja. Oder länger. Und stellen dann mal fest, so, wie wollen wir eigentlich Geld verdienen? Ich schaue dich an, Twitter. Ja, aber das ist wirklich so, oh, jetzt haben wir endlich 60 Millionen Kunden, wie verdienen wir eigentlich Geld? Ja, du musst halt erstmal skalieren und dann rentieren. In seinem zweiten Jahr bringt Atari mit Grand Track 10 oder Grand Track 10 wahrscheinlich eher eine Rennspielsimulation heraus mit einem Quadrat als Rennwagen und ein paar Punkten, die eine Straße andeuten. Habt ihr das vor Augen? Kennt ihr das Spiel? Sagt euch das was? Ist das so ein Rundkurs? Wie so ein Rundkurs, ja. Ja. Ja, mit ein bisschen mehr Kurven, aber ja, genau. Du siehst so von oben drauf. Und mit zwei Autos, oder? Ich glaube tatsächlich nur mit einem, denn der Automat hat nämlich kein Joystick, sondern der hat Lenkrad, Pedale und eine Gangschaltung, was absolut abgefahren ist für die Zeit. Ja? Das bis dato wohl realistischste Spielerlebnis überhaupt und das, obwohl das Auto nur ein Punkt ist. Ist aber auch ein Grund, warum der Automat in der Herstellung schon $1,100 kostet. Heiderzacken, okay. Also in der Herstellung, das heißt verkauft mal das Doppelte von Pong. Das ist schön, dass du das so vorrechnest. Weißt du, für wie viel sie den Automaten verkaufen? 3.000, wenn du es schon so andeutest. Für $999. Ach, Schmarrn. Ui. Weil sie sich verrechnen. Nein. Ja, es war keine Absicht. Wie bitter. Das ist bitter. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade den Automat jetzt vor mir. Ich habe mal das nachgeguckt. Und es ist tatsächlich einfach so ein großes Arcade-Kabinett, da drin eben der Bildschirm mit, ich vermute, so einer runden Zahl, vielleicht so eine Zeitanzeige noch und einer sehr einfach, so aus Punkten gezeichneten Strecke und unten ein riesiges Lenkrad mit Atari-Schriftzug in der Mitte und daneben ein Schaltknüppel. Ja. Das ist nur ja auch geil. Realismus andeuten zumindest. Ja, ja, aber nicht bloß ein Lenkrad haben, sondern einfach, ich weiß nicht, ist es zum Gas geben oder ist es... Nee, ist zum Schalten. Du hast auch noch Pedale zum Gas geben. Wow. Glaub, der Schaltknüppel ist tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Gangschaltung. Ah. Also, das mit dem Verkaufspreis war ein Rechenfehler. Grand Track 10 übrigens ist auch das erste Spiel mit ROM, also mit Read-Only Memory. Mhm. So, das ist auch ein großer technischer Fortschritt an der Stelle. Der Killerpreis und das Verkaufsargument From the Pong People machen Grand Track 10 zum bestverkauften Automaten des Jahres. Auch wenn Atari an jedem verkauften Automaten $100 Verlust einfährt. Warum ziehen die das durch? Das habe ich mich auch gefragt, aber bei Atari habe ich das Gefühl, dass nicht jede Entscheidung komplett bis zum Ende durchgedacht ist und auch nicht jede oder Entscheidung vielleicht komplett sogar wirtschaftlich ist. Vielleicht. Also wenn deine, sagen wir mal, 90% deiner wesentlichen Entscheidungen in dem Pool bei irgendwie Drogen und ja, was, sagen wir es, wie es ist, bei Drogen und Nutten gefällt wird, dann sollte man vielleicht nicht jede Entscheidung auf die Goldwaage legen. Na gut, wenn du halt vielleicht dann auch den Hintergrund hast von, hey, wir sind hier die Speerspitze und reißen jetzt so schnell so viel, war vielleicht auch die Ansage, egal, wir ziehen es durch, damit wir im Markt bleiben und so der Name bleiben. Ja, ich meine, da hat ja keiner auch irgendwie eine Business-Ausbildung, ne? Und die fühlen sich, glaube ich, ziemlich unsterblich, 1973. Ja, ja. So, sie bringen jetzt mit Tank noch einen weiteren Automaten heraus, der auch dann den Jahresverlust schlussendlich ziemlich eindämmt. Also der auch ein großer Verkaufserfolg ist und dieses Desaster mit Grand Track 10 so ein bisschen abfedern kann. Sonst wäre wahrscheinlich die Atari-Geschichte auch schon in den frühen 70ern wieder vorbei gewesen. Die laxe Firmenleitung findet Anklang, vor allem bei kreativen Köpfen zwischen 20 und 30. Es gibt keine Kleiderordnung, es gibt keine Arbeitszeiten, es gibt nur Ziele. Und wenn die Ziele erreicht werden, dann gibt es Freibier am Freitag ab 4. So, sind Wochenziele? Das ist eine relativ überschaubare Filmkultur. Motto: Work hard, party harder. Mhm. Schön. Es folgen schnell weitere Automaten, darunter auch Quadrapong, der weltweit erste Vierspieler-Automat, was auch schon ziemlich abgefahren ist. Das hat sich nicht durchgesetzt, das würde ich gerne mal spielen. Ich habe auch noch nie einen irgendwo stehen sehen, muss ich zugeben. Und in nur 6 Monaten entwickeln Elkhorn und sein Team dann auch eine Heimversion von Pong. Unter dem Codenamen Darlene, was benannt ist nach einer, ich glaube, einer Sekretärin, also irgendwie nach einer Büroschönheit. Mhm. Aber Atari hat keine Erfahrung mit der Vermarktung von solchen Endkonsumentenprodukten. Also sie können Automaten bauen, ja, sie können Automaten verkaufen, sie können mit Kneipen und mit irgendwelchen Distributoren arbeiten. Aber sie haben keine Ahnung, wie man eine Heimkonsole tatsächlich an die Leute bringt. Das heißt, sie brauchen Hilfe. Naja, oder zumindest eine gute Idee. Yeah. Und Bushnell seine Idee sieht so aus, dass er einfach bei Sears in Chicago anruft und sich am Telefon irgendwie durchstellen lässt bis zum Einkäufer, so über mehrere Stationen. Und als er dort das Stichwort Pong fallen lässt, stößt er auch sofort auf großes Interesse. Aber also, sag doch vielleicht mal, was Sears überhaupt ist. Naja, Sears ist eine große Einkaufskette in Amerika, wenn nicht sogar in der Zeit die Einkaufskette. Aber für so Elektronik oder für alles? Nee, so alles. Also so Karstadt-mäßig. Kaufhof-mäßig, genau. Karstadt, Kaufhof, Quelle, Gott hab sie selig. Und drei Tage später steht tatsächlich ein Sears-Einkäufer mit Anzug und Krawatte vor dem Atari-Headquarter in Kalifornien. Morgens um 8. Und es ist noch keiner da, inklusive der Partner. In der bisherigen Firmengeschichte von Atari ist noch niemand jemals morgens um 8 im Büro oder in der Fertigung gewesen. Und auch niemand hat jemals eine Krawatte getragen. Was schon so ein bisschen so ein Culture Clash, glaube ich, ist. Und trotzdem kommt es zu einem Meeting und einer Einigung. Und Sears kauft alles, was Atari an Pong-Heimkonsolen produziert. Ich meine, was auch alles. Eine Ansage. Ja, aber ich verstehe das auch total. Ist ja auch eine Hammer-Ansage, wenn du sagst, hier, das Erfolgsspiel aus der Arcade bzw. aus der Kneipe, jetzt für zu Hause, exklusiv bei unserer Einkaufskette. Genau. Und Oktober 75 steht die Konsole dann für $99 bei Sears in den Regalen und wird zum absoluten Verkaufsschlager. Exklusiv. Exklusiv. Von sowas hat die Welt. Von den Erfindern von Pong. Von den, ja, von denen, die Pong geklaut haben und dann von den Typen, die Pong geklaut verkauft haben. Und also es ist der absolute Verkaufsschlager fürs Weihnachtsgeschäft, ja. Also die verkaufen das wie warme Semmeln. Atari hat jetzt fast 400 Mitarbeiter und muss dringend weiter wachsen, um überhaupt der Nachfrage Herr zu werden, also um überhaupt genug Konsolen produzieren zu können. Wir brauchen mehr Rocker, Junkies und bekiffte Leute und mehr Rollschuhbahnen. Unbedingt. Die sammeln vor allem jetzt auch neues Kapital ein, was jetzt dann 1975 schon sehr viel leichter geht als beim letzten Versuch. Und das bringt sie dann auch zu einem Jahresergebnis von 40 Millionen US-Dollar in Umsatz. Mhm. Was in der Kürze der Zeit schon sehr, sehr respektabel ist, finde ich. Wenn man jetzt so einen Erfolg hat mit Videospielen, dann dauert es nicht lang, bis die ersten Nachahmer auf den Plan treten. Also was witzig ist, ne, weil die ja auch, das ist ja auch alles nur geklaut. Aber die sind jetzt garantiert mega pissy, wenn jemand versucht, sie nachzumachen. Auch das, aber trotzdem erscheinen in den Folgemonaten und Jahren insgesamt 75 Pong-Konsolen-Klone. Ja, 75. Das finde ich schon krass. Also ich finde tatsächlich interessant, und es wird wahrscheinlich schwierig jetzt für dich zu beantworten, wie viele davon wirklich dreiste Klone sind oder wie viele wenigstens versucht haben, da einen frischen Wind reinzubringen. Weil ich meine, es ist wie mit dem klassischen Drama, alle Geschichten dieser Welt sind schon erzählt worden. Es sind Variationen. So. Also ich wollte gerade sagen, jede Tonreihenfolge gab es schon mal. Das sind alles jetzt Variationen mit anderen Möglichkeiten. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Es gibt mehrere Reviews auch auf YouTube zu so Pong-Konsolen der damaligen Zeit. Und sehr viele haben zwar immer so einen zweiten Modus eingefügt. Sowas wie, dass zum Beispiel du zwei Schläge hast, also sprich so zwei direkt untereinander befindliche Balken. Oder dass der Ball, dass zwei Bälle fliegen oder ähnliches. Aber am Grundprinzip haben die wenigsten wirklich was gedreht. Also das waren wirklich so Varianten und dann hießen die halt auch irgendwie Table Tennis und Double Tennis und die Inspiration war sehr klar und auch die Varianz war sehr gering von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, yeah. Okay. Und der wohl erfolgreichste Klon ist, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Coleco Telestar. Ja, die waren später noch eine größere Sache mit dem ColecoVision. Genau. Wir hatten auch irgendeinen von diesen Klonen hatten wir auch zu Hause. Ich habe es aber auf die Schnelle in dem Dachboden meiner Eltern nicht gefunden. Den hätte ich auch gerne mitgebracht. Das hätte euch jetzt nichts gebracht, weil wir jetzt ja nicht zusammensitzen, aber vielleicht ein andermal. Aber, ja, nichts, aber. Ich habe ihn nicht gefunden. Eines der Klonunternehmen, also quasi einer der Klonkrieger, mit Namen Fairchild, bringt 1976 ein Videospielsystem mit auswechselbaren Modulen heraus. Und das ist jetzt wirklich, ey, no fucking way. Auswechselbare Module, das musst du dir mal vorstellen. Sowas muss Atari auch haben. Also wird das Video Computer System entwickelt. Kurz VCS. Kennt ihr das vielleicht unter einem anderen Namen besser? Den Atari 2600. Ganz genau. Aber das heißt doch auch VCS am Anfang, oder? Es heißt VCS 2600. Ja, ja, genau. Und also ursprünglich hieß es nur VCS, es wurde dann irgendwann ein paar Jahre später umbenannt, um es besser von Vor- und Nachgängern irgendwie zu unterscheiden. Aber also groß und bekannt geworden ist es als VCS 2600. Ganz kurz, bevor du weitermachst an der Stelle. Warum 2600? Gibt es dafür einen Grund? Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Okay. Das VCS findet irgendwie das Interesse von Warner Communications, später Time Warner, heute Warner Media. Und dieses Hollywood- und Musikunternehmen kauft Atari vom Fleck weg für 28 Millionen Dollar. Und spätestens jetzt ist der Buschnell stinkend reich. Ja, vor allem da er noch weiter angestellt bleibt, erstmal so, ja. Mhm. Also das führt zu Spannung, weil die Business-Fuzzis von Warner überhaupt keine Ahnung von Spielen haben und auch überhaupt keine Ahnung davon haben, wie Atari Spiele produziert. Ich glaube, überhaupt niemand auf dem Planeten kann sich vorstellen, wie bei Atari Spiele produziert werden. Will sich das auch richtig vorstellen. So. Und jeder, der es sieht, wird es nicht glauben wollen. Die sind immer noch in dieser Rollschuhhalle. Nee, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob die das noch nutzen und besitzen, aber die sind ja jetzt schon bei, was habe ich vorhin gesagt, 400 Angestellten. Okay, ich glaube, die sind schon ein bisschen rausgewachsen. So Horden von Alkoholikern. Die Bahnhof auf Rollstuhlen. Ja. Die Innenstadt ist leer, keine Penner zu sehen und Alkoholiker. Sie sind alle in der Atari-Fabrik. Ach, schön. Das ist natürlich Bullshit, aber ein schöner Gedanke. Das dass jemand Bild, alle ja einliest, ja. Und genau, vor allem das mit diesen Rockern lässt mich nicht los. Haben die nichts Besseres zu tun irgendwie? So, ja, ich glaube, du musst auch ein bisschen sehen, was Rocker zu der damaligen Zeit noch bedeutet hat. Das war ja nicht gleich, dass du so ein Gangmitglied warst und mega gewaltbereit, sondern dass du halt vielleicht auch ein... Wie jetzt? Naja, also heute ist ja der Begriff Rocker deutlich anders besetzt als, keine Ahnung, guck mal in die 60er. Wenn du dann Mofa gefahren bist und nicht gemacht hast, was deine Eltern gesagt haben, dann warst du ein Rocker. Ah, okay, gut. Also, wisst ihr, was ich meine? So 60er, 70er Jahre war das ja noch ganz anders besetzt, der Begriff. Von daher... Ich meine trotzdem, dass ich den Begriff Gangmitglied schon benutzt habe. Gangmitglied bin ich beide. Das finde ich total verständlich, klar. Egal. 1976 steht Ataris nächster großer Hit in den Arcadehallen. Breakout. Wisst ihr, wer dieses Spiel in nur 5 Tagen programmiert hat? Ja. Steve Jobs. Nee. Sehr gut. Steve Jobs und Steve Wozniak. Hui. Beide zusammen. Und der Erfolg von diesem Spiel hat ihnen einmal einen ziemlichen Ego-Boost verschafft und auch das nötige Kleingeld. Also sie haben dann wohl irgendwie eine Prämie dafür auch bekommen. Und das hat dazu geführt, dass sie im selben Jahr noch bei Atari ausgestiegen sind und eine Firma gegründet haben. Ich weiß welche. Die kennt keiner mehr. Man mag es kaum glauben. Ja, welche denn, Dominik? Sag's. Nicht Apple. Sag's. Nicht Apple? War's Apple direkt? Natürlich war's Apple. Sie haben eine Firma gegründet und in der Garage, in einer ebenfalls legendären Garage, den ersten Apple-Computer entwickelt. Wusste ich echt nicht, dass die bei Atari vorher Spiele entwickelt haben. Das war für mich vollkommen neu. Ah, wusste ich schon, aber ich wusste nicht tatsächlich, dass dieses konkrete Spiel das eine ist. Bushnell, habe ich ja gerade schon angedeutet, ist weiterhin Atari-Chef. Das Sagen haben aber die Bosse von Warner, logischerweise. Die stecken auch hinter dem innovativen Preismodell vom VCS. Das Ding kostet $200, was gerade mal so die Produktionskosten abdeckt. Dafür aber macht Warner mit jedem Spielemodul, die $30 kosten, machen sie $20 Gewinn pro Modul. Also eigentlich wieder wie die modernen Konsolen, die insbesondere beim Produktions- oder Start ja oft auch stark finanziert werden durch die Produzenten, die dann aber bei jedem Spiel Tantiemen bekommen. Ja, aber da jetzt wir sind noch in einer Welt, wo die Konsolenhersteller alle selber alleine ihre Spielemodule produzieren. Ja, ja. Also von daher ist das ein bisschen anderes Konzept, das ist eher so die Tintenpatronen-Strategie. Ah. Und erfunden hat es eigentlich, ich glaube, Gillette. In den USA sagt man nämlich auch, verschenke den Rasierer und verkaufe die Klingen. Ja, ja. So das Razor and Blades Model. So findet man es auch unter Wikipedia. Die 2020 Variante davon ist, wenn ich meinen Podcast-Werbung Glauben schenken kann, die elektrische Zahnbürste. Ist das so? Oh ja. Also gerade bei besseren elektrischen Zahnbürsten sind die Bürstenköpfe empfindlich teuer. empfindlich teuer. Was ich da regelmäßig für Geld ausgebe, das treibt mir die Tränen in die Augen, aber ich mag meine elektrische Zahnbürste, also das Ergebnis dann letztendlich doch sehr, aber ich zahle meine sauberen Zähne mit einem hohen Preis. Ja, da habe ich mir zu Weihnachten mal schenken lassen und habe mir den Teufel ins Haus geholt. Aber da würde ich jetzt fast mal fragen, aber die Zahnbürste selber, die du gekauft hast, war ja auch nicht ganz billig, oder? So eine ordentliche elektrische. Das ist ja das Irritierende daran. Ja. Eine ordentliche elektrische hat noch teurere Bürsten. Das ist ärgerlich. Ja. Ist aber noch, ist ein noch geileres Konzept. Verkauf das Ding teuer und genau. Die Bürsten noch teurer. Ja, aber ich glaube, das ist doch genau dieser Punkt. Wenn du dir diese teure Zahnbürste gekauft hast, dann sagst du ja auch nicht, ja, okay, die Köpfe sind echt zu teuer, ich wechsle das System, weil du einfach so elendig viel Geld schon für das System ausgegeben hast. Und dann wirst du einen Teufel tun und von dem System wegwechseln. Das ist wie wenn du dir ein iPhone kaufst und dann einen Adapter für 800 Euro. Das klassische Beispiel ist auch der Drucker, der Tintenstrahldrucker. Nee, das finde ich jetzt wieder nicht, weil tatsächlich, ich finde, der Tintenstrahldrucker ist wieder ein bisschen wie das Gillette-Prinzip, weil wenn du da einen Tintendrucker kaufst, die sind ja oft wahnsinnig billig. Und oftmals ist ja dann auch die Ansage, ja, wenn die Patronen eingetrocknet sind, naja, kauft einen neuen Drucker, das lohnt sich eh nicht. Hm. 1977 verkauft sich das VCS 2600 eher so mäßig. Nur 300.000 Stück wandern über die Ladentheke. Nur. Ja, also die haben sich mehr ausgerechnet, sag ich mal. Der Marketingplan von Warner im Jahr 1978 bringt zwar viele, viele Sportstars in Werbeanzeigen, Sportstars in Werbeanzeigen, aber auch nicht die große ersehnte Wende. Ich würde euch jetzt gerne, ich habe so ein Magazin über die Atari-Geschichte, das würde ich euch jetzt sehr gerne zeigen. Das ist leider bei mir im Gang. Das hat der Dominik in meiner, hast du in meinen Sachen gewühlt? Das ist eine durchsichtige Box, mein Lieber. Okay. Du kannst ja drin blättern. Das sind sehr, sehr viele, sehr schöne Werbeanzeigen für alte Atari-Spiele drin und Arcade-Automaten und alles mögliche. Also das ist sehr erheiternd. Zwei Fragen da in die Richtung oder eine Anmerkung. Also das eine ist, wir sind immer noch in dieser Area von der Holzvertäfelung, weil das VCS hat auch immer noch so eine Holzvertäfelung vorne dran. Und die andere Frage, hattet ihr mal eines oder habt ihr mal irgendwo eines länger gespielt? Ja, wir sind noch, das ist schon noch so die Holzvertäfelung, wobei die Ära Ende der 70er Jahre, glaube ich, schon so ein bisschen vorbei genau, ist. Dieser Interior Design Trend der Holzvertäfelung, glaube ich, war früher. Und tatsächlich hatte meine Oma eins, was ich irgendwie witzig Oma. Finde. Also bei meiner Oma stand so ein Atari-Ding, mit dem Enkelkinder anzulocken. Ja, mit meinem Cousin irgendwie. Ganz schön clever. Bei mir war es die erste Konsole und zwar nach dem Mauerfall oder kurz vor dem Mauerfall, also späte 80er oder 1990, bin ich ein Sohnkind und das war schon geil. Das war natürlich das Redesign, der hieß dann Atari Junior, war ein bisschen billiger verarbeitet, hatte auch kein Holzfurnier mehr, sondern nur noch Plastik, aber das war mein allererster Kontakt mit dem zauberhaften Konsolengaming. Hooked. Das lässt einen nicht mehr los. 2600 ne? aus, ja. Und du hattest einen Computer zuvor auch schon? Nee. Okay, also sozusagen auch fürs Videospiel an sich. Niemand hatte einen Computer zu Hause in der DDR. Also außer einige wenige hundert Sonderlinge. Ja, ja. Da gibt es auch eine ganz, ganz großartige Doku. Ich glaube, die ist aber inzwischen in der Mediathek nicht mehr online. Die heißt Auferstanden aus Platinen. Ganz, ganz großartig über die Heimcomputerszene der DDR. Für mich als Westkind hochinteressant. Mhm. Da kann man auch mal René Meyer googeln. René, wie man René so schreibt, Meyer mit EY, der hat damals auf dem Kleincomputer, auf dem KC85, sich selbst Assembler-Programmieren beigebracht, um Videospiele zu programmieren. Anders kam man nicht an Spiele damals. Mit dem hatten wir schon mal einen schönen Podcast. Der ist auch sehr umtriebig. Der schreibt Bücher, der ist bei Messen am Start, der ist bei Clubs für Retro-Hardware dabei und bei Museen und so weiter. Sein Werk oder seine Person ist ein guter Einstieg in das Thema Computer und DDR. Kann ich also nur empfehlen, einfach mal diesen Namen zu googeln. Ganz witziger Typ. Wobei so der ganz große Durchbruch der Heimcomputer und so, der steht uns ja erst noch bevor. Mhm. So, da sind wir noch nicht ganz. Aber fast, denn 1978 und 79 wird im Hintergrund bereits fleißig an den Nachfolgern für das VCS gearbeitet, aber auch an zwei Heimcomputern, dem Atari 400 und dem Atari 800. Also richtige, vollwertige Heimcomputer. Eigentlich lustig, und dass die wieder kleinere Nummern haben als die Konsolen, die in den Nummern höher starten und dann noch höher werden. Ja, also das mit diesen Nummern, das habe ich sowieso noch nie verstanden. So. Aber gut. Bei Atari werden jetzt viele Spieledesigner abgezogen, um auch dafür extra dann die Betriebssysteme zu schreiben. Und es wird mindestens auch ein externer Entwickler eingekauft, um den Basic-Compiler zu programmieren. Kennt ihr den vielleicht? Ja. Das müsste doch der Herr Gates gewesen sein. Es gibt eine witzige Anekdote zu dem eingekauften Entwickler Bill Gates, denn irgendwie ging das mit dem Compiler nicht schnell genug voran, vermutlich weil Bill Gates nebenher an DOS herumschraubte. Und Bill wird alsbald wieder entlassen. Damit ist sein Vorgesetzter Alan Miller in die Geschichte eingegangen, als wohl die einzige Person, die jemals Bill Gates gefeuert hat. Sehr gut. Mit dem würde ich gerne ein Interview. Genau, wie er das heute findet. Ich finde es halt auch geil, was in dieser Firma zusammenkam an Rang und Namen der Szene so und anderen Szenen. So. Die haben jetzt alle auch nichts mehr mit Videospielen zu tun. Ja, aber es ist halt wie so eine Serie, wo halt dann Charaktere mal für eine Staffel dabei sind, aber ja, dann halt auch schnell wieder weg. Aber das ist auch, finde ich, tatsächlich oftmals so eine Lehre, die man da so daraus ziehen kann, wenn man selbst sagt, Mensch, ich möchte irgendwo eine spezielle Sache erreichen, häng gerade auf was fest, ist eigentlich nie die Antwort, auch in unseren Geschichten nie die Antwort gewesen, ja, dann bleibe ich da, wo ich bin und hoffe auf eine Chance, sondern es sind immer die Leute, die gehen, sagen, ich habe die Schnauze voll, ich mache was anderes, was Neues, wo dann überhaupt irgendwas passiert. So der Umschwung, dass du Erfolg plötzlich hast mit dem, was du tust und einfach das weitermachst, der kommt eigentlich nie. Ja, das kommt in der Regel dann woanders her, durch so einen Umbruch. Während dieser Zeit räumt jetzt Space Invaders die Spielhallen auf. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht von Atari, sondern von Taito aus Japan. Japan. Heute habe ich schon wieder mit meiner Aussprache. Ich nehme mal lieber noch einen Schluck Bier. Dann wird's flüssiger. Dann ein bisschen wie bei Street Fighter jetzt. Japan. Atari kann in der Football-Saison dann mit einem Vierspieler-American-Football-Automaten kontern. Aber es ist jetzt schon auch so, dass die Arcade-Automaten-Ära jetzt Ende der 70er Jahre so ein bisschen abflaut. Haha, vollkommen Quatsch. Es geht erst 1978 nochmal so richtig los. Da kommen dann noch Pac-Man, da kommen Defender und wie sie alle heißen. Und da kommen dann auch diese ganzen Highscore-Jäger. Ich meine, da gibt es einige richtig coole Dokus. An der Stelle möchte ich unbedingt mal The King of Kong. A Fistful of Quarters empfehlen. Also wer so mit Videospiel-Highscores irgendwie mit dieser Faszination irgendwas anfangen kann, sollte sich auf jeden Fall mal diese Doku anschauen. Und das geht jetzt gerade los in der Zeit. Witzige Randnotiz, bei den Olympischen Winterspielen 1980 an Lake Placid verzocken die Russen ihre ganze Kohle an einem Asteroids-Automaten. Bitte sag mir, dass irgendjemand einfach seine Medaille reingeworfen hat. Nee, das wäre aber sehr geil. Sehr zum Missvergnügen der russischen Politfunktionäre und Betreuer. Also da gibt es, glaube ich, so ein bisschen dafür. 1980 eröffnen in Deutschland 400 Spielhallen mit Umsätzen von bis zu 10.000 D-Mark pro Abend. Und jetzt frage ich dich auch direkt. Aber das ist eine Spielhalle im Sinne von, da ist auch Glücksspiel dabei. Aber warum heißt das Spielhalle und nicht Arcade oder Videospielhalle? Naja, ja, das ist, ich glaube, in der Zeit in Deutschland ist es mit Anglizismen wahrscheinlich auch noch nicht so weit her, aber wir haben ja dann auch so eine ganz eigene Automatenkultur irgendwann entwickelt mit diesen ganzen Geldspielautomaten. Und das ist jetzt, glaube ich, auch, warum dieser Typ von Merkur-Spielotheken irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit seiner ganzen Kohle. So, das ist da jetzt natürlich, kommt da irgendwie alles zusammen. Ja, aber eigentlich, wo ich ein bisschen drauf raus wollte, ist, dass halt in Deutschland so diese Glücksspielautomaten und der Pooltisch mit den Arcade-Automaten in dem Raum stand, wo du dann halt erst ab 18 rein durftest. Von daher gab es halt in Deutschland nie so richtig diese Arcade-Jugendkultur, weil das immer so ein Ab-18-Ding war. Weil du durftest halt als Jugendliche in diese Räume nicht rein, weil da eben auch Glücksspielautomaten und Ähnliches drin waren. Aber das war halt immer so ein Urlaubsding. So, ne? Das gab es halt immer irgendwie in Italien. Ey, absolut, du bist in Urlaub gefahren und plötzlich steht ein Bubble-Bubble-Automat rum und du denkst, wow. Genau. Der Umsatz mit Heimvideospielen steigt bis 1981 auf weltweit 1 Milliarde US-Dollar. Mhm. Mhm. Ohne Bushnell ist bei Atari mittlerweile der Spaß ziemlich raus. So, es gibt jetzt eine Kleiderordnung, es gibt Arbeitszeiten, es gibt einen Sicherheitsdienst, es gibt freitags kein Freibier mehr. Atari wird überhaupt jetzt von Leuten geführt, die mit Spielen halt eigentlich überhaupt sich nicht auskennen, ja, die nicht spielen, die mit Spielen bisher nichts am Hut hatten, die mit Spielen auch wahrscheinlich nie was am Hut haben werden. Das wäre jetzt echt tatsächlich nett, Dominik, wenn du mal noch an diese Kiste in deinem Flur gehen könntest und dieses Magazin holen. Da gibt es nämlich eine Anzeige, die genau von solchen Leuten auch gemacht wurde zum Thema Spielekonsolen und Spiele. Tun? Wenn das für dich nicht allzu viel Aufwand ist, wäre das ja, dann bis gleich. Lass mich raten, Jürgen, das ist eine Anzeige, die hat sehr viel Text auf einem monochromen Hintergrund und ein kleines Foto irgendwo, kleines Foto vom Produkt, keine Screenshots von den Spielen, sondern bloß das Produkt irgendwo abgebildet und der Text ist ein Blocksatz. Der Dominik wird es dir jetzt gleich beschreiben. Ja, ganz kurze Frage, kennst du die Anzeige, von der gesprochen worden ist, oder sind das einfach deine Prognosen, die du gerade rausgehauen hast? Das ist meine Prognose. Ja, also Dominik, der Sebastian hat gerade eine Prognose abgegeben, wie diese Anzeige aussieht. Wenn du mal Seite 39 den gelben Einkleber, da weiß Einkleberle, das ist ja ein Zufall, das habe ich ja gerade zufällig aufgeschlagen. Möchtest du uns mal, du hast nicht gehört, was der Sebastian gerade beschrieben hat? Nein, ich war nicht zugegen. Möchtest du mal bitte diese Anzeige beschreiben? Ja, man sieht eine Konsole am unteren Boden, was eine Atari-Konsole ist. Das wird wahrscheinlich die 2600 dann sein. Rechts daneben ist aufgebaut, farblich perfekt abgestimmt aufeinander. Sämtliche Spiele, die es gibt. Also es wird angedeutet, dass es quasi eine riesige Auswahl von wertigen Spielen gibt. Und dann steht in Großbuchstaben Atari. Zwischenüberschrift, there's no comparing it with any other video game. Und dann kommt ein Text, only Atari makes the games the world wants most. Games that are innovative, intense, incredibly involving and totally original. In 1980 Atari invaded the minds of millions with Space Invaders, Asterix, das ist jetzt ein Sternchen, was nirgendwo hinführt. It went on to become the single most popular video game in the world and thereby launched the Space Age game category. Today, Atari Missile Command and Asteroids are the fastest selling home video games in the country. And judging by its current success in the arcades, Atari Pac-Man is slated for the same next year. Also die wichtigste Frage ist, steht es im Blocksatz? Nein. Oh, okay, schade. Aber die zweitwichtigste Frage ist, hast du das Gefühl, dass es dir das Thema Videospiel gut transportiert? Also das liest sich, als wenn du das quasi in einem C-Level Magazin eine Anzeige wäre. Es ist jetzt nichts, was mich emotional abholt und nichts, was den Game abholt, sondern was halt einfach sehr nüchtern beschreibt, warum es sinnvoll ist, hier zu investieren. Und was könnte man auch so vielleicht machen in so einer Anzeige, um so ein bisschen einen Vorgeschmack auf so ein Videospiel zu geben? Vielleicht auch auf die Grafik? Ja, wobei das, ich verstehe, wo du herkommst, aber da möchte ich dich mal an dieser Stelle erinnern an die Spiele deiner Jugend und da mal auf die Packung zu blicken, weil selbst in 16-Bit-Area ist es oftmals so gewesen, dass nicht wirklich Spielgrafik gezeigt wurde, sondern eine Grafik, die halt irgendwie stilisiert war oder dergleichen. Ich meine, das ist halt. Es war dann zumindest eine. Es ein war Screenshot von der damaligen Zeit ist halt nicht sehr spannend. So. Nein, aber es war zumindest ein Hubschrauber und eine fette Explosion drauf. Und, ja, und was ist bildmäßig in dieser Anzeige zu sehen? Nichts. Ein Stapel Spiele. Ein Stapel Spiele. So. Modul. Nein, es ist visuell eine schöne Anzeige, aber es ist jetzt far from naja, also visuell schön, sprech dich das an. Mit anderen Worten, es zeigt einfach, es gibt Masse, aber zeigt dir, vermittelt dir kein Gefühl, keinen visuellen Eindruck, nichts. Nur, dass es viel gibt. Ist extrem, extrem nüchtern, aufgeräumt. Es ist ein bisschen Business-Bullshit, ja. Wir sind die Geilsten. Wir haben schon immer die geilsten Spiele gemacht. Wir haben das Thema Spiel erfunden und hier, wir haben einen dicken Stapel Spiele. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Ja, danke. Schade, dass es nicht im Blocksatz ist. Das hätte jetzt, das wäre doch schöner gewesen. Die Entwicklungsabteilung von Atari wird zusammengedampft, denn es liegen immer noch viel zu viele unverkaufte VCS auf Lager. Auf der anderen Seite wird aber das Werbebudget in astronomische Höhen geschraubt. Und diese Anzeigen sind dann das, was dabei rauskommt. Aber es gibt, wie vorhin schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele Sportstars. Und ich glaube, von Chuck Norris bis sonst wem, es gab so ganz viele auch Prominente, die mit Videospielen Promos für Videospiele gemacht haben. Ich wollte sagen, ich hätte jetzt ein paar verrückte Werbestunts erwartet. Ja, gibt's dann auch. Auch da, gerade in dieser Gamer-Ecke, diese ganzen Highscore-Gamer, die wurden dann auch viel für solche Promo-Aktionen eingesetzt. Und einige der Berühmten, die wurden dann durchs ganze Land geschickt, um halt mit, keine Ahnung, mit Michael Jordan One-on-One Basketball auf der Konsole zu spielen und so. Also so war so, das waren so die Werbestunts, die es da gab. Bei Warner ist man mit Atari insgesamt aber heillos überfordert. Zitat vom neuen Atari-Vorstand: Unser bester Programmierer war ständig auf Drogen. Einmal kam dieser Programmierer völlig stoned in mein Büro und las mir 4 Stunden lang Gedichte vor. Ich musste bleiben und mir das anhören. Er war schließlich mein bester Mann. Ich musste bleiben, ist ein wunderschöner Satz in dem Zusammenhang. Ja, 4 Stunden ist halt schon ein bisschen lang. Ist schon gut. Also da stelle ich mir jetzt diesen Business-Kasper in seinem Anzug vor und auf der anderen Seite so einen zugekifften Entwickler auf Rollschuhen, der Gedichte vorliest. Das finde ich herrlich. Es gibt aber jetzt gerade bei den Entwicklern auch so ziemlichen Unmut. Ne? In der Post-Bushnell-Ära werden sie nicht mehr so richtig mit Respekt behandelt, nicht mehr wie Stars. Sie schuften für den Hungerlohn und die Firma streicht die Kohle für die Spiele ein. Eine Gruppe an Programmierer schreibt eine Liste an durchaus realistischen Forderungen, wie ich finde, an Warner, wo sie unter anderem zum Beispiel ein Lizenzmodell vorschlagen für ihre Spiele. Also das so ein bisschen ist wie in der Musikindustrie. Also dass die einfach an den Verkäufen oder den Erlösen aus den Spielen mitverdienen. Jetzt musst du dir aber überlegen, in der Zeit gab es noch nicht mal einen Abspann oder irgendwas, wo der Name des Entwicklers genannt wird. So. Kommen wir zum ersten Easter Egg ever? Ganz kurz kommt es auch gleich, ja. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich euch gesagt habe, dass man sich schon von Bushnell getrennt hat. Das irgendwie habe ich diesen Absatz wohl übersprungen. Ja, ich nehme an, das ist mit dem Verkauf an Warner relativ schnell gegangen, dass Bushnell sich verpisst hat. Es war kurz nach der Entlassung von Bill Gates im Jahr 78. Also der war noch eine Weile beschäftigt und dann hat Warner ihn abgesägt. Also eigentlich hat er so ein bisschen auch um seine Kündigung gebettelt. Und er hat dann 1 Million Abfindung bekommen. Und ein weiterbezahltes Jahresgehalt von $100,000. Ach, wenn man ganz oben scheitert, dann landet man immer so weich. Ja, der ist ganz, ganz tief gefallen, der Mann. Genau, aber danach war es so mit dem Spaß vorbei halt bei Atari. Und also die Antwort jetzt von Warner auf diesen maßlos überzogenen Vorschlag der Spieleentwickler waren wüste Beschimpfungen von eben jenem Typen, der sich die Gedichte anhören musste. Und nachvollziehbarerweise verlassen jetzt diese Entwickler, es waren 4 Stück, die diese Forderungen formuliert haben und gründen ihre eigene kleine Entwicklerklitsche, die in die Annalen der Spielegeschichte eingehen wird unter dem Namen Activision. Und das größte Novum bei Activision ist tatsächlich, dass die Entwickler erstmal im Abspann genannt werden. So, das, vorher war das nur mal, Philipp hat es gerade schon angedeutet, dass Leute das halt so im Spiel versteckt haben, dass es ein Normalspieler oder eben auch ein Vorgesetzter beim flüchtigen Spielen nicht entdeckt hat. Aber wenn man eine oft absurde Abfolge von irgendwelchen Befehlen, Tastenkombinationen, irgendwas gemacht hat, dass man dann in irgendwelchen geheimen Räumen und Abschnitten gelandet ist, wo dann auch mal der Entwicklername irgendwo an der Wand stand. Und das erste Easter Egg der Geschichte ist aus dem Spiel Adventure für den Atari 2600. Also dem wird es zugeschrieben. Ob das wirklich jetzt stimmt, kann ich ehrlich nicht sagen. Also steht so auf Wikipedia. Atari bröselt so langsam auseinander. Aber so ganz zu Ende ist es noch nicht. 1980 kauft Atari nochmal eine Lizenz, und zwar die von Space Invaders, von Taito, und setzt es dann für das VCS um. Das ist das erste Arcade-Spiel, also aus den Arcade-Hallen, das im Nachgang für eine Heimkonsole lizenziert wurde. Es wird eine originalgetreue Umsetzung dann einfach. Ja. Okay. Und halt und auch derselbe Name. Auch derselbe Name, genau. Und das ist auch was, was den VCS-Verkauf nochmal so richtig ankurbelt. Mhm. Allein dieser Lizenzeinkauf soll Atari 100 Millionen Dollar eingebracht haben. Okay. Wow. Und damit ist jetzt auch so ein neuer Geschäftszweig irgendwie ein bisschen entdeckt, ne? Also auch einfach Lizenzen. Genau, Lizenzen einzukaufen für Asteroids zum Beispiel, für Super Breakout und so. Also das sind Spiele, die es in der Arcade gab, die dann jetzt nochmal auf die Heimkonsole kommen. Der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Weil jetzt zeitgleich schon ziemlich progressive 3D-Spiele teilweise sogar entstehen für die Atari Heimcomputer, zum Beispiel Star Raider. Aus diesem Grund nimmt keiner diese Heimcomputer als Arbeitscomputer oder Bürocomputer wirklich ernst. Also das ist tatsächlich so ein bisschen der Strick, den die sich selbst drehen. Diese Maschinen, die sind so leistungsstark und können so gut auch für Spiele verwendet werden, dass keiner irgendwie sieht, dass die auch für andere Dinge als Spiele verwendet werden können. Ich brauche den Computer für Hausaufgaben. Genau, das klassische Schülerargument. Für jetzt eine reine Spielmaschine sind aber die Heimcomputer natürlich viel zu teuer. Also es ist irgendwie so ein bisschen vorauszusehen, dass die Atari-Heimcomputer floppen. Wobei man sagen muss, dass bei Atari jetzt die Verluste sich noch in Grenzen halten, denn sie bringen immer mal wieder auch wirklich noch so einen Automaten-Hit raus, wie Missile Command oder Battlezone. Also auch da, sie können sich immer noch so ein bisschen wieder auffangen, selbst wenn sie irgendwie durch solche Dinge große Verluste einfahren. Im Kampf gegen den Commodore VIC 20 senkt Atari den Preis des Atari 400 dann und erhöht auch nochmal den Speicher. Und sie bringen dann auch ein Buch heraus, das jetzt gerade so Hobbyprogrammierer, aber auch professionelle Programmierer dann befähigen soll, für dieses System wirklich großflächig Programme zu schreiben. Denn ich meine, so ein Heimcomputer und Betriebssystem ist nur so gut wie die Software, die es dafür dann halt auch gibt. Und das ist was jetzt nochmal so, zwar so ein bisschen im Schatten vom VCS passiert, aber die Verkäufe von diesen Heimcomputern nochmal zumindest ein bisschen irgendwie ankurbelt. Bis Ende 1981 hat Atari einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Drittel des gesamten Videospielmarkts. Dazu 10.000 Angestellte in über 50 Gebäuden. Und nein, ich glaube nicht, dass das alles Rollschuhbahnen sind. Schade. Ja, auch das römische Imperium ist gefallen. Ja, ja. Ich sage irgendwie, das ist Wahnsinn, weil ich habe gerade schon gesagt, sie bröseln eigentlich so ein bisschen auseinander, aber sie machen halt immer noch ein Schweinegeld so, beim Auseinanderbröseln. Der Lizenzeinkauf von Pac-Man, witzigerweise 1982, entpuppt sich als kleine Katastrophe. Die Umsetzung ist miserabel. Die 12 Millionen geplanten zu verkaufenden Einheiten sind bei nur 10 Millionen VCS-Konsolen, die im Umlauf sind, vielleicht auch einfach ein bisschen hochgegriffen. Wieso? Ach, wieso? Kann man noch zwei, drei kaufen. Und im Jahr vorher, also 1981, war das Werbebudget an TV für TV-Werbung lag bei 18 Millionen Dollar im Jahr 1981. Das ist schon ziemlich krass. Und das hat dazu geführt, dass es einen richtigen Pac-Man-Hype auch gab. Aber alle halt dann mega enttäuscht waren, als sie festgestellt haben, wie kacke das Spiel ist und das auch reihenweise zurückgegeben wurde. Und am Ende wurden gerade mal die Hälfte der geplanten Module irgendwie verkauft. Also finanziell ein absolutes Desaster. Wir kommen auch noch zu anderen Desastern, die ihr vielleicht schon erahnt oder auch nicht. Aber ja, also das größte Lizenzdesaster war ja das letzte dann. Das kommt noch. Activision bringt jetzt 1982 Pitfall auf den Markt. Oh. Und das wird das meistverkaufte VCS-Spiel überhaupt. Blöd, kein einziger Cent landet bei Atari. Ach, da gab es dann keine Lizenzgeschichten. Das heißt, du durftest ohne Erlaubnis des Herstellers der Konsole deine eigene Cartridge auf den Markt werfen. Beziehungsweise ja, wahrscheinlich haben sie es einfach gemacht. Der Gag ist, das waren die ersten, die es halt überhaupt einfach mal gemacht haben. Ah. So, das war jetzt das erste Spiel, dass die gemacht haben. Und dann gleich so ein Mörderspiel. Und dann gleich halt so ein Bringer. Boah. Und Atari denkt sich natürlich, scheiße, was ist denn hier los? Und was macht man dann, wenn man sich denkt, scheiße, was ist denn hier los? Man zieht erstmal vor Gericht. Ja. Also sie haben erstmal Activision verklagt. Der Standardreflex. Was natürlich in die Hose ging, weil es natürlich Quatsch. So, sie hatten ja überhaupt keine Handhabe. Aber sie war natürlich jetzt schon ein bisschen neidisch auf den Erfolg, den die mit ihrem scheiß Pitfall hatten. Aber erklärt doch vielleicht mal ganz kurz, so viel Zeit, glaube ich, müssen wir uns dafür auch nehmen, was Pitfall für ein Spiel ist. Ganz grob nur. Es ist ein Sidescroll, Jump'n'Run, Abenteuerspiel. So. Das heißt, mit einem Dschungel-Setting. Genau, du rennst von links nach rechts, sammelst Schätze ein, weichst Skorpionen und Krokodilen aus und springst mit Lianen durch den Urwald. Ja, habe ich doch gesagt. Ich glaube, dass die Animationen vor allem ziemlich lebensnah waren damals. Das ist pixelige Scheiße, ich habe das so gehasst als Kind. Ja, das war in meinen 32 Spiele in einem Modul mit drin und das war einfach, also so wie ihr es jetzt beschreibt, ja, klingt das nach einem abenteuerlichen Abenteuerspiel für Abenteuerlustige, aber es ist in Wirklichkeit ganz grob pixelig, frustrierend, unbarmherzig schwer und was mich auch noch völlig frustriert hat, das ist ein endloses Spiel. Man läuft irgendwie hunderte Bildschirme nach rechts und kommt irgendwann wieder da an, wo man angefangen hat. Das ist totaler Blödsinn. Aber wir hatten ja nichts. Hat uns halt weniger gereicht. Wir hatten ja nichts. Und hätte ich das bei Release gespielt, mind blown. War ich da überhaupt schon geboren? Ich glaube, du beschreibst mein Verhältnis genau andersrum zu den alten Sarah Adventures, die ich damals unbandig schwer aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse fand und heute total liebe, auch wenn ich sage, so aus heutiger Sicht, super harte Rätsel, teilweise echt Logiklücken, nicht gut balanciert, lauter Probleme, wenn du weißt, was du tust, hast du es in 0, nichts durch. Aber wie du sagst, zum Release oder zu dem Zeitpunkt, als ich es damals halt wahrgenommen habe, oh, da kann man rumlaufen und dann Sachen eingeben und dann macht es die Figur voll krass. Ja, also ich glaube, jeder von uns hat auch in seiner Kindheit einfach Stunde um Stunde und Tag um Tag irgendein Scheißspiel gespielt, nur weil es halt da war, so. Im Gegensatz zu viel besseren Spielen, die halt nicht da waren. Ja. Jetzt hatte ich irgendeinen Gedanken, hatte ich jetzt noch, den ich euch mitgemacht habe. Ach, ich lasse euch einfach mal noch einen Link da, wo man die meisten oder viele VCS-Spiele einfach auch im Browser spielen kann. Da könnt ihr euch dann einfach auch selber ein Bild machen. Weitere unvergessene Spiele, die von Activision in den kommenden Monaten und Jahren auf den Markt geblasen werden, sind River Raid zum Beispiel, Hero, Stampede, und noch viele, viele mehr. Damit ist jetzt auch der, habe ich gesagt, dass die vor Gericht spektakulär verlieren? Ja, ne? Damit ist jetzt der Weg. Gut, dass du sagst. Nee, habe ich nicht. Aber ja, gut, denn das ebnet jetzt den Weg für Dritthersteller auf Konsolen grundsätzlich. So, das ist jetzt quasi der Präzedenzfall. Ja. Und das ist ziemlich doof, weil gerade bei Atari, der das Konsolenpreismodell ja vorsieht, dass sie ihren eigentlichen Gewinn mit den Modulen machen. Mhm. Also ist jetzt so ein bisschen doof, die Entwicklung irgendwie für Atari. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist der Anfang vom Ende, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Anfang vom Ende. Aber aktuell läuft es noch nicht so schlimm. Ja, also Atari geht es noch gut. Sie machen 70% des Umsatzes von Warner im Jahr 82 aus. Muss man sich mal vorstellen. Warner, die wahnsinnig viel Geld mit Musik und Film umsetzen, verdienen 1982 70% ihres Umsatzes mit Atari. Das ist ordentlich, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da fehlen mir die Worte. Ist das sustainable, sage ich da? Ja, ist das überhaupt noch gesund? Kann der Markt das aushalten? Ist das nicht, ist das skaliert zu viel? Das? Ja, können wir das skalieren? Ist hier nicht eine Blase am Wachsen? Hilfe! Die eigentliche Frage ist, was kommt wohl als nächstes? Und? Was kam als nächstes? Pornospiele. Naja, klar, hallo, wenn Dritthersteller plötzlich für die Konsole entwickeln dürfen, tauchen die ersten Pornospiele auf. Mystique? Wissen Sie, glaube ich, oder? Die da ganz. Weiß ich nicht, da gab es ganz viele schlechte. Also, die ersten Pornospiele ziehen jetzt das Image von Atari in der Öffentlichkeit so richtig runter. Es gab da so Dinge wie Custer's Revenge zum Beispiel, wo ein Spieler einen nackten Weißen durch einen Pfeilhagel in Richtung eines Marterpfahls steuern muss, wo eine nackte Ureinwohnerin gefesselt ist, was irgendwie nett so arg viel Sinn ergibt, aber was der nackte Weiße dann mit der nackten Nicht-Weißen anstellt, das überlasse ich eurer Fantasie. Das ist ja vom nicht irgendjemand, das ist ja Custard ist ja ein General, der geschlagen wurde und das ist ja, soll ja seine Rache sein an den Ureinwohnern, die, also, ne, die da dargestellt werden. Ja, hat dann auch noch einen ordentlichen historischen Bezug. Richtig, ne? Also irgendwie, mein lieber Herr Gesangsverein, mehr in die Nesseln und mehr Sachen auf einmal irgendwie in die Scheiße greifen, wird schwierig. Ja, und was neben den ganzen Pornospielen, die man jetzt gut oder schlecht finden kann, die meisten waren schlecht, also eigentlich alle. Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch einfach, wenn du sagst, du dein primäres Ziel bei sowas ist, das Schauwerte zu haben, der Spielinhalt ist nicht so wichtig, wie soll das ein nachhaltiges Spiel werden? Spiele leben halt immer auch von der Mechanik. Genau. Aber auch da gab es wahnsinnig viel Rotz jetzt auf einmal, ne? Weil alle gesehen haben, okay, damit kann man Geld verdienen. Also fluten jetzt so richtig, richtig viele, richtig, richtig miese Spiele den Spielemarkt. Und das in einer Zeit, wo gerade Tron in den Kinos läuft, ja, und die Leute denken, boah, es gibt sowas wie Videospiele, boah, Hammer. Und in der Zeit sind halt irgendwie, keine Ahnung, 7 von 10 Spielen einfach absoluter Schrott. Und wahrscheinlich gab es jetzt auch noch nicht die großen Presseapparat, der Spiele ordentlich getestet hat. Das heißt, als Konsument hast du vielleicht einfach mal so auf gut Glück zugegriffen. Nee, du hattest in der Regel halt einen Laden, ne, wo sich vielleicht einer auskannte oder nicht. Der dir vielleicht aber auch irgendwas verkaufen wollte, was weg muss. Hm. Das ist ja auch was Nintendo danach ausgezeichnet hat, dass sie dieses Quality-Siegel quasi eingeführt haben und du jedes Spiel erstmal durch den Qualitätscheck schicken musstest. Qualitätscheck ist ein sehr schönes Stichwort für das nächste große Highlight in der Geschichte von Atari und das hat nur 2 Buchstaben. E.T. Warner macht einen Deal mit Steven Spielberg, nachdem Atari innerhalb von nur 5 Wochen ein Lizenzspiel zum Kinoerfolg E.T. programmieren soll. Das, was kann da schon schief gehen? Nix. Das Weihnachtsgeschäft steht unmittelbar vor der Tür, also ist die Zeit ein bisschen knapp. Und es findet sich ein Entwickler, Scott Warshow, der auch selbst von Spielberg vorgeschlagen wird und der auch einfach irgendwie die Eier in der Hose hat zu sagen, ja klar, überhaupt kein Problem. Und er hat auch tatsächlich schon das ein oder andere Spiel vorher gemacht. Also der kann grundsätzlich was, aber 5 Wochen Entwicklungszeit ist natürlich, ist absurd, ja. Und kommt es dazu, dass E.T. das schlechteste Videospiel aller Zeiten wird oder so in die Geschichte eingeht. Und ich sag mal, ich glaube vollkommen zu Recht. Also ich habe das mal ein bisschen gespielt. Es tatsächlich, ich hätte es jetzt fast noch schlimmer erwartet, ja, nachdem man ja wirklich Land auf, Land ab immer liest, wie schlimm E.T. ist. Aber es ist schon so, es ist irgendwie buggy, E.T. fällt andauernd in irgendwelche Löcher, Dinge passieren, die nicht nachvollziehbar sind. Es ist schon ein ziemlicher Schmerz, dieses Ding zu spielen. Und der Day-One-Patch ist auch noch lang nicht erfunden. Der Day-One-Patch ist noch in weiter, weiter Ferne. Ich glaube, woran das Spiel massiv krankt, ist vor allem die Erwartungshaltung nach so einem polierten Spielberg-Erlebnis E.T. im Kino am Weihnachtstag ein Spiel aufzumachen, wo du sagst, es ist halt echt unteres Drittel. Ich finde nicht, dass das tatsächlich dieses Prädikat schlechteste Spiel aller Zeiten verdient hat, weil es funktioniert zumindest die Spielmechanik so halbwegs. Es gibt so viele Spiele, die noch schlechter funktionieren und noch schlechtere Spielmechaniken haben. Aber es ist halt in vieler Weise auch wirr und nicht so einfach zu lesen. Und von daher kann ich die Enttäuschung total verstehen. Naja, und als schlechtestes Spiel kann auch nur was in die Geschichte eingehen, das auch wirklich im Licht der Öffentlichkeit stand. Ja, die vielen 100 Spiele, die irgendwie überhaupt nichts taugen, aber die eigentlich nur 3 Leute auf dem Planeten überhaupt jemals gesehen haben oder gespielt haben. Wahrscheinlich so ein bisschen wie die schlechteste Band aller Zeiten, die, keine Ahnung, riesen Hallen gefüllt haben und dann total gefloppt sind im Laufe der Zeit, sind ja eigentlich auch nicht die schlechteste Band aller Zeiten, wenn sie so viele Leute erstmal so weit gebracht haben, dass sie alle diese Band wahrnehmen. Als ich das erste Mal in London war mit meinen Eltern, da waren wir irgendwie essen und dann waren wir in so einem Restaurant und von diesem Restaurant konnte man auf ein anderes Restaurant blicken und in diesem anderen Restaurant war die Hölle los und da war Schlangen und da war irgendwie, du hast das Gefühl gehabt, schon von außen, dass die Leute diesem Restaurant die Bude einrennen. Und dann haben wir irgendwie jemanden gefragt, was das denn für ein Restaurant ist, dass das irgendwie so beliebt ist und ob man da mal essen gehen kann. Und ich so, ja, nee, das ist schon Monate ist das irgendwie ausgebucht, aber das ist bekannt als das Restaurant mit der unfreundlichsten Bedienung der Welt. Auch schön. Finde ich super. Da hätte ich echt gern gegessen. Aber vor allem, stell dir mal ein Bewerbungsgespräch vor, dort als Kellnerin oder als Kellner so ein. Ja, wie bedienen Sie denn den Gast? Ja, ich kassiere dann ab. Nein, auf gar keinen Fall. Sie müssen den Messer in den Tisch rammen, dann anraunzen und erstmal eine Ohrfeige geben. Okay. Nee, Sie sind nicht angestellt. Sie sind viel zu nett. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber ist wurscht. Mhm. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. 5 Wochen Entwicklungszeit sind vorbei. Spielberg drückt selbst höchstpersönlich dem Spiel, bevor es in den Handel geht, das Seal of Approval auf. Und es werden insgesamt 5 Millionen Module an den Handel ausgeliefert. Wie viele Konsolen waren verkauft? Das weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es gab zumindest vor einigen Jahren schon 10 Millionen Konsolen im Umlauf. Aber das heißt, also, fast jede zweite Person, die diese Konsole hat. Ja, vielleicht eher so jede dritte. Vielleicht. Oder jede dritte. Selbst jede dritte müsste sich dieses Spiel kaufen, damit die alle losgekauft werden. Ja. Verkauft wird am Ende, wollt ihr raten? 100.000. Mehr? Ich würde tick mehr, vielleicht so 170. Mehr? Zählst du da die Rückläufe jetzt wieder raus? Naja, es sind schon die dann, die verkauft wurden. So, es ist ja damals schon auch so, ne, dass die Handelsketten haben die irgendwie gekauft und sich in die Regale gestellt und die sie nicht verkauft haben, konnten sie wieder zurückgeben. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie bereinigt. Ich glaube, es sind tatsächlich die verkauften. Es waren am Ende 1 Million. Also, was jetzt nicht ganz katastrophal ist, ne? Aber gut, 4 Millionen Module nicht verkauft, ist halt schon auch scheiße. Plus ein Ruf von Atari hat ein scheiß Spiel gemacht. Da ist die Marge hin. Und also Warschau sagt später, Steven Spielberg wollte E.T. als eine Art Pac-Man haben. Ich wollte etwas völlig Originelles machen. Vielleicht war Spielbergs Vorschlag rückblickend doch keine so dumme Idee. Nachträgliche Einsicht, sehr schön. Nachträgliche Einsicht. Wobei, also ich muss ja sagen, ich habe ja trotzdem Respekt vor dem Entwickler, der in so kurzer Zeit das geschaffen hat. Also selbst wenn man jetzt sagt, das ist nicht ausgereift, das ist kein gutes Spiel, aber in 5 Wochen einfach für dieses System das hinzukriegen, finde ich immer noch, dem kann man also immer noch Respekt zollen. Also der Entwickler ist auch nicht der Bad Guy in der Geschichte. Nee, überhaupt nicht. Das hätte man vorher auch konzipieren und testen und alles Mögliche müssen und mehr Zeit und also da ist einfach sehr viel schief gelaufen. Ich finde auch, da das an einer Person festzumachen, das geht einfach nicht. Aber das erinnert mich ein bisschen an die interaktive Black Mirror Folge, die ich zwar insgesamt eher schwach fand, aber tatsächlich geht es ja da auch darum, dass ein Computerspiel entwickelt wird. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die gespielt? Über die haben wir schon diskutiert hier in diesem Format. Ja, ich kann mich A nicht erinnern und B haben wir einen Gast. Ich habe sie weiterhin noch nicht gesehen, gespielt, gehört. Von daher kann ich da nur an Mr. Stange abgeben. Ich bin auch raus. Ja, nee, aber da ist tatsächlich auch so, dass wenn du dich halt drängen lässt, den Umständen, dass du es zu früh rausbringst, dann gibt es halt immer einen schlimmen Abbruch dieser Story. Das ist einfach nicht gut. Qualität ist wichtig, Jungs. Qualität ist wichtig. Auf der anderen Seite, wenn du ewig nicht rauskommst, weil du zu viele Features noch reinbaust oder auch manchmal der Zweite bist am Markt, wirst du halt nicht mehr wahrgenommen. Also ich verstehe schon auch, dass du bei manchen Dingen einfach da sein musst und dass das Weihnachtsgeschäft halt so ein Riesending ist in der Videospielindustrie. Tja. Also die Geschichte geht ja so, dass die unverkauften Module... Die könnte man doch neu bespielen, oder? Oder man könnte sie in einer Nacht- und Nebelaktion in eine Abfallgrube in der Wüste von New Mexico verscharren. Das ist tatsächlich eine Anekdote, eine Geschichte, die sich über, ich glaube, 30 Jahre sind es fast, hält und eigentlich keiner am Ende mehr weiß, ob das stimmt oder nicht. Aber... Es gab dann tatsächlich im Jahr 2014 ein paar Hobbyarchäologen, also die irgendwie eine große, also nach Jahren der Recherche und nach Jahren der Arbeit, tatsächlich eine große, groß angelegte Ausgrabung in dieser Wüste von Nevada gemacht haben. Und so konnte dann auch das Mysterium dieser angeblich 4 Millionen irgendwo verscharrten Module tatsächlich am Ende geklärt werden. Das hat damals Microsoft so als Werbegag instrumentalisiert, das weiß ich noch. Die haben dann irgendwie diese Expedition gesponsert und da war dann auf jedem Foto von diesen sandigen und zerdrückten IT-Packungen so ein Microsoft-Produkt zu sehen. Das weiß ich noch. Oh, auch geil. Also überhaupt war das eh was, was halt unter Augen von Hunderten von Schaulustigen irgendwie dann da irgendwie ausgebuddelt wurde. Witzigerweise war auch der Entwickler da bei der Ausgrabung, also auch an dem Moment, als sie dann wirklich Module gefunden haben und stand er an der Grube, zu Tränen gerührt. Finde ich auch sehr schön. Aber das Geile finde ich ja, dass dann Leute sich so ein Modul geschnappt haben, gesorbelt und von ihm signieren haben lassen. Also auch was für eine absurde Sache. Ja, das ist so unverkauftes Zeug, das haben wir irgendwann verscharrt. Jetzt buddeln wir es wieder auf. Hier, signier es mir. Ja, und es sind aber am Ende weit weniger als erwartet. Also es sind keine 4 Millionen Module, die da in der Wüste sind. Und es sind auch nicht nur irgendwie IT-Module, sondern es ist Centipede, es ist Defender, es ist alles Mögliche. Es ist also der Mythos vom schlechtesten Spiel aller Zeiten, das einfach aus dem Antlitz der Welt irgendwie verbannt wird, das ist Quark. Sie mussten halt einfach irgendwann mal ein Bürogebäude räumen und es war dann halt naheliegend, das Zeug einfach auf eine Mülldeponie zu kippen. Denn das war auch nicht einfach in der Wüste, sondern das war schon eher so eine richtige Deponie. Da werden wieder Mysterien eingerissen. Auch da gibt es eine schöne, da gibt es mehrere, glaube ich, Mini-Dokus, Kurz-Dokus zu. Auch da kann ich mal einen Link in die Shownotes packen. Der Spielemarkt verändert sich. Hersteller pumpen Module ohne Ende raus, Leute kaufen aber immer weniger. Auch die Marge sinkt und andere Player wie Mattel, wie Intellivision und wie sie alle heißen, treten auf den Plan. Viele, viele Hersteller kommen und gehen und zwar gehen die oft so schnell, dass der Einzelhandel große Teile der nicht verkauften Module aus dem Weihnachtsgeschäft 82 gar nicht mehr zurückgeben kann, weil der Hersteller dazu gar nicht mehr existiert. Atari hat jetzt auch nicht mehr die Mittel, um seine Hardware wirklich weiterzuentwickeln und wirft eigentlich nur noch mit Redesigns und Aktualisierungen um sich. Sowas wie auch den VCS Junior. Den ich in den späten 80ern, frühen 90ern als, ne? Genau. Ja, das ist, jetzt schließt sich der Kreis. Das zu mir. Das ist meine Origin-Story. Ja. Es war, Atari war auch in Deutschland eine zeitweise ganz groß. Also das war eine der größten Dependancen. Aber auch das war eine relativ kurze Zeit. Hießen die auch Atari oder waren die irgendwie umgelabelt? Ich glaube, das war Atari Deutschland, okay. Wenn ich mich okay. Jetzt nicht ganz täusche. Ich meine jetzt die Konsolen. Ja. Okay. Also Aktualisierungen, Redesigns, andere machen es ganz ähnlich. Überhaupt steckt nämlich der ganze Spielemarkt in der Krise. Eigentlich liegt er am Boden und zuckt kaum noch. Denn es steht die große Ära der Heimcomputer bevor. Und ich meine, Disketten, die sich auch noch kopieren lassen, hallo. Ich meine, was will man da mit irgendwelchen Modulen? Obwohl Atari mit seinen extrem fortschrittlichen Heimcomputern irgendwie an diesem Markt mitmischt, fährt die Firma 1983 Verluste von über 500 Millionen US-Dollar ein und wird in der Folge mehr und mehr ausgeschlachtet. 1984 kauft der Gründer von Commodore, der dort allerdings ausgestiegen ist, der heißt Jack Tramiel, der kauft einen Großteil der Atari-Heimcomputeranteile. Dann wirft er bei Atari einen Haufen Leute raus, holt viele von seinen alten Commodore-Kumpels und auch einige aus seiner Familie mit in die Firma. Und es ist so ein bisschen, also es hat so ein bisschen was von einem Clan, der da plötzlich einrollt. Ja, und als die zum ersten Mal das Hauptgebäude von Atari betreten, ist schon klar, dass die jetzt da kommen, um massenhaft Leute zu entlassen. Und einer der aufgeregten dort noch Angestellten meldet per Telefon an seine Kollegen, imperiale Sturmtruppen haben die Basis betreten. Uah! Und ich glaube, dieses Uah ist darauf zurückzuführen, dass er in dem Moment festgestellt hat, dass er das nicht ins Telefon gerufen hat, sondern in die Haussprechanlage. Ach, schön. So geht die Legende. Am Ende wird die Atari-Belegschaft um 2/3 reduziert, was 1700 Leuten entspricht. Oh. Der verbleibende Rest wird von allen anderen Projekten abgezogen und nur noch auf Heimcomputer angesetzt. Das ist ja echt so ein Kettensägen-Aktion. Ja, da geht's jetzt richtig rund. 1984 wird auch die Spieleabteilung dann von Warner verkauft an Namco. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Allerdings kaufen sich dann einige Angestellte später mitsamt der Marke Atari irgendwie wieder frei. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Die ist nicht tot zu kriegen. Diese Marke hat so oft Atari. Die Hände gewechselt, das ist grausam. Genau. Jack Miner ist einer der 1981 bei Atari ausgestiegenen Entwickler. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Der war gefrustet, dass er bei Atari keinen neuen VCS mehr entwickeln durfte und machte sich daraufhin ebenfalls dann wie viele andere selbstständig Und daraus ging später das Unternehmen Amiga hervor, das dann noch später von Commodore für 27 Millionen Dollar gekauft wurde. Also das ist auch irgendwie alles, es geht alles aus einem Sumpf hervor irgendwie, gefühlt. Wahnsinn. 1985, das ist nur so for reference, das Jahr, in dem auch das NES erscheint. Da kommt dann der erste Atari ST heraus. Also ein dann quasi die nächste Generation der Heimcomputer von Atari, der auch tatsächlich bis 1994 produziert wird, also 9 Jahre lang. Und das ist dann schon eher so ein Erfolg auf dem Heim-PC-Markt. Das ist ja aber auch bizarr, wie, also 9 Jahre produziert. Das musst du dir mal überlegen bei einer Konsole. Das ist keine Konsole, das ist ein Heim-PC und da finde ich es find ich's ja noch krasser. Also genau, ich wollte gerade sagen, bei der Konsole ist es ja das eine, weil da kriegst du ja dann lange Spiele und sagst, oh, da habe ich eine große Bibliothek, aus der ich schöpfen kann. Aber für den Computer, dass der so weiter gefertigt worden ist, ist das ja absurd lang. Naja, genau. Die waren halt damals noch nicht so modular, das hat erst der PC gebraucht und auch das erst peu à peu. Das hat alles noch ein bisschen länger gehalten. Genau. Ja. Die Schlagzahl war nicht so hoch wie in den 2000ern oder in den, ja, doch die 2000er waren schon mit am krassesten, finde ich. Ja, wobei grundsätzlich die Entwicklung auch da schon rasend schnell voranging, aber wirklich halt, bis es wirklich Produkte wurden, die dann andere Produkte abgelöst haben, das hat sehr viel länger gedauert, ja. Zeitweise war der Atari ST eine echte Konkurrenz für den C64, der 82 schon rauskam. Und der Amiga 500, der dann 1987 erscheint, der leitet dann auch so ein bisschen, läutet so ein bisschen das Ende von Atari dann ein. Denn spätestens ab dem Amiga 500 ist der Heim-PC-Markt ganz fest in der Hand von Commodore. Aufgrund von miesem Marketing fährt Atari 1990 erstmals wieder dann große Verluste ein. Und auch die Folgejahre werden nicht viel besser. Sie produzieren zwar 1992 mit dem Falcon Computer ein wirklich technisch wieder wegweisendes Gerät, aber wie gesagt, weil es einfach scheiße vermarktet wird, findet es den Weg nicht in die Büros und Wohnzimmer. Hauptsächlich, weil nie jemand von dessen Existenz erfährt. Also, ja, ist jetzt übertrieben, aber das ist auch wieder so ein echtes Marketingproblem an der Stelle. Der, ich weiß nicht, ob es beim Jaguar war, es glaube ich jetzt weniger das Marketing, da waren es irgendwie andere Dinge. Der kam 93 dann raus, die erste oder die vermeintlich erste 64-Bit-Konsole. Mhm. Das war zwar, achso, die haben vorher schon nochmal den Lynx rausgebracht, also so einen Handheld, der aber nur eingekauft war eigentlich und eigentlich keine Chance hatte gegen den Gameboy. Was? Wieso war der nur eingekauft? Den haben die nicht selber entwickelt. Also die haben das halt irgendwie die Technik komplett eingekauft. Ah, okay. Und er war eigentlich, technisch war er besser als der Gameboy, aber er war halt auch viel zu teuer. So, kein allzu großer Erfolg. Und beim Jaguar war es irgendwie auch gar nicht so sehr die Technik. Die hatten 3D, die hatten CD, übelst krasse Hardware und irgendwie Software. Aber da ist halt Nintendo und Sega einfach schon so mächtig, dass die irgendwie gar nicht mehr so richtig Fuß fassen können auf dem Konsolenmarkt. Ja, ich glaube, dass die Spiele dahinter halt einfach die Brecher waren. So, da sind wir wieder bei Nintendo, die halt irgendwie seit Anbeginn halt hier den Mario haben zum Beispiel oder dann Zelda haben, was sie halt in jeder Generation dann neu definieren, was das jetzt ist und das halt stetig verbessern. Aber so System Seller, wie man sagt, die gab es halt da nicht mehr dann. Naja, zumal Atari keine eigenen Entwicklungen in der Richtung eigentlich mehr hatte. Ne? Genau. Die waren, halt irgendwie, waren ja ausgeschlachtet. Ja. Gab's so, ja nicht mehr. So IPs sind halt einfach super wichtig, ja. Ich wollte gerade fragen, es ist ja immer die Rede von diesem Atari Videogame Crash, der die ganze Industrie eigentlich in den Keller gezogen hat und erst mit Nintendo, so ist immer so die Erzählung, ging es eigentlich wieder weiter, weil die dann Spiele produziert haben, die auch einen gewissen Qualitätsanspruch hatten und eben keinen so ein Massenfluten des Marktes hatten mit lauter Trash. Stimmt dir dieser Erzählung zu? Naja, also ich würde sagen, dass es gab schon den Videogame-Crash, aber das war halt hauptsächlich, weil da Heimcomputer dann da waren. Und in der Zeit, bis dann Nintendo und Co. irgendwie da waren und groß wurden, war halt einfach alles, hat sich alles um Heimcomputer gedreht. Eine Phase des Wandels halt. Videospiele waren nicht weg vom Fenster, aber einfach die Art und Weise, wie man Geld damit gemacht hat, hat sich halt krass verändert. Und die Softwarefirmen haben es überlebt. Die Activisions und so weiter, die gibt es heute noch. Ich glaube, Electronic Arts ist ja auch noch vor dem Game Crash entstanden. Also wer Software programmieren konnte, hat es überlebt. Witzig, dass Electronic Arts jetzt hier in dieser ganzen Geschichte gar nicht auftaucht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte eigentlich fast erwartet, dass die kommen, denn die werden ja aus heutiger Sicht oft so als der Buhmann gesehen, die den Spielern und den Entwicklern eigentlich, ja, kein gutes Haar lassen. Aber eigentlich wurden die ja mal gegründet, auch so mit dieser Idee, Electronic Arts, so der Programmierer und der Entwickler, das sind Künstler und wir sind wie so ein Plattenlabel und schaffen denen eine Plattform und haben ja auch ihre Spiele damals in so Packungen angeboten, die aussahen wie Plattencover. Also eigentlich so ein ganz starkes Hervorheben des Werkschaffenden und der Leute dahinter. Eben genau das Gegenteil von diesem, ja, nee, hier kommen keine Credits rein. Nein, da wurden die Leute abgefeiert mit Cover und sonst was. Als Atari Interactive produziert die Firma später dann noch eine ganze Reihe erfolgreicher Computerspiele, aber der Glanz der alten Tage ist ab. Die Hardware-Sparte und die Rechte an der Marke Atari selbst gehen 1998 an eine Tochter von Hasbro, später dann an die Franzosen von Infogrames. Die kennt man vielleicht auch, wenn man die Computerspielszene so ein bisschen verfolgt. Alone in the Dark ist so ihre große Marke. Genau. Das ist so das Bekannteste. Wobei Infogrames dann tatsächlich auch zu Atari wird. Also, weil sie eben diese Marken gekauft haben, schnappen sie sich die und stülpen sie über, genau wie jetzt THQ Nordic den THQ-Namen trägt, obwohl Nordic Games sich lediglich die Konkursmasse von THQ gekauft hat, samt der Namensrechte. Hat nichts mehr mit THQ zu tun. Ach, ist interessant. Ich glaube, bei Infogrames ist es doch sogar so, die hießen mal Infogramm und gesagt, oh, ja, wir benennen uns um, aber nur die Aussprache von Französisch auf Englisch, damit wir für den internationalen Markt besser wahrgenommen werden. Keine schlechte Idee, würde ich fast mal behaupten. Der Rest von Atari geht irgendwie von der Öffentlichkeit ziemlich unbemerkt im Festplattenhersteller JTS auf. What? Also das war mir auch nicht klar. Aha. Also das wird dann irgendwie, das diffundiert dann so irgendwie hinfort. Infogrames Atari geht 2003 als Spielepublisher dann an den Start, die dann Driver zum Beispiel herausbringen, Ghostbusters und wie du schon gesagt hast, Alone in the Dark, also das Neue zumindest als Atari, das 2008er, das eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wirklich, ja, das war so nächstes, das habe ich für die Wii damals getestet. Das war so grausam kaputt. Und das war auch eine witzige Geschichte. Da hat mein damaliger leitender Redakteur sich gesagt, totale Scheiße, das Spiel. Das kriegt von mir eine schlechte Bewertung, einen kleinen Schreck gekriegt und irgendwie gemeint, das wird jetzt aber schwierig. Ne? Die erwarten eigentlich schon, dass das über 80 bekommt. Da gab es riesen Druck. Weil das so eine große Fanbase da war? Nee, weil da hat man sehr viel Geld in Werbung investiert, in Vorberichterstattung und hat auch erwartet, dass die Spielepresse kuscht. Wir haben uns dann auf irgendeine 70er-Wertung geeinigt, aber das war echt das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, dass da die Interessen kollidieren. Also es ist, ich habe das tatsächlich am Computer, früher die alten habe ich geliebt, ja. Das fand ich phänomenal, diese komische, schräge 3D-Mechanik, also war eine ganz abgefahrene Steuerung mit festen Kameras, aber irgendwie, wo du immer 3D durch die, wie betrunken, immer durch die Räume laufen musstest. Die Originale waren krass, die haben mich auch noch damals in Angst und Schrecken versetzt. Mega, mega gruselig, genau. Mhm. Und von daher war ich dann richtig sauer, als ich Alone in the Dark 2008 irgendwie dann, ich habe es Jahre später, glaube ich, erst gespielt, mal in die Konsole eingelegt habe und ich habe es nicht mal bis zum ersten Achievement durchgehalten, was ich sonst furchtbar. Eigentlich... Und das ist auch so overhyped gewesen. Das gab Jahre der Presse-Events und der großen Versprechungen und der Hirngespinste und das Endprodukt war einfach nur äußerst, also mittelmäßig, mit wohlwollenden Worten, ziemlich mittelmäßig. Aber das Original ist halt wahrscheinlich auch nicht so gut, wie man es im Gedächtnis hat. Und auch überhaupt ein extremes Beispiel, war halt damals ein grafischer Brecher. Ja. Und halt auch diese Stimmung. Also damals war das war damals schon gut. Das war halt mega gruselig und das hatte eine. Das hatte auch Stil. Ja, genau, das hat einen eigenen Stil. Jetzt vielleicht nicht die allerbeste Grafik, aber auch für ein 3D-Spiel war das schon gar nicht so hässlich, glaube ich. Na, damals war das eine geile Grafik, Jürgen. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn du das letzte Viertel vom Spiel dir nochmal anschaust, auch bei so einem Let's Play, dann wirst du auch sagen, ach du liebe Zeit, weil das besteht nur noch aus so komischen Sprungeinlagen, die in diesem Spiel nicht gut funktionieren. Der Rest ist genial. So weit bin ich nie gekommen, weil ich mir immer so ins Hemd gemacht habe, dass ich da immer nur 10-minutenweise spielen konnte. Verstehe ich total. 2013 geht Atari insolvent, saniert sich dann aber irgendwie selber, also es ist irgendwie nicht tot zu kriegen und witzigerweise erscheinen auch die ganze Zeit über noch so im Schnitt 10 bis 15 VCS-Spiele pro Jahr. Jetzt nicht von Atari, aber halt von irgendwelchen Retro-Freunden, die halt irgendwie VCS-Spiele entwickeln. 2014, und das hat damit jetzt eigentlich gar nichts zu tun, installieren ein paar Studenten einen Pong-Klon auf einer Ampelanlage. Das Wartende auf zwei unterschiedlichen Straßenseiten miteinander Pong paddeln können. Fand ich witzig. 2017 will Atari es nochmal wissen und kündigt einen neuen VCS an. Ja, eine neue Konsole, die per Crowdfunding vor allem hier die Retro- und Indie-Freunde ansprechen soll. Stimmt, was wurde denn draus? Komplett an mir vorübergegangen. Naja, in diesem Mini NES-Hype und so sind die, glaube ich, einfach auch so ein bisschen mitgeschwommen. Mhm. Das soll ein ganz fortschrittliches Ding werden mit, keine Ahnung, Bluetooth, schieß mich dort, mit allem drin, was man halt heutzutage in so einer Konsole hat. Und die hätte schon vor ein paar Monaten eigentlich fertig sein sollen. Aktuell heißt es, dass Vorbesteller die im Dezember bekommen sollen und der Rest im März die bestellen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, ob das Ding jemals irgendwas wird und was es wird, ob das wieder eine Art Ouya wird. Denn und Intellivision plant ja sowas auch, Intellivision Deutschland. Unser ehemaliger Chefchef, ja, ist inzwischen der Chef von Intellivision Deutschland, der Hans Ippisch, der Erfinder, Mitprogrammierer von Gianna Sisters, ist inzwischen nicht mehr Verlagsleiter von Computec, die damals, also die bis heute noch PC Games und PC Action gemacht haben und die Endzone und die Play 3, also jede Menge Magazine. Der ist praktisch zu Intellivision gegangen und die planen genauso eine moderne Retro-Konsole mit halt moderner, aber nicht der leistungsfähigsten Hardware und irgendwelchen Exklusivtiteln und vor allen Dingen am dicken Katalog an Retro-Spielen und im Fall von Intellivision auch mit diesem Wählscheiben-Controller in neuem Gewand. Du liebe Zeit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin sehr, sehr skeptisch und auch neugierig und gespannt und oh Mann. Also ich weiß tatsächlich schon, ob das eine gute Idee ist. Ah, und? Die Antwort ist nein. Die Wählscheibe ist tot und ich glaube, dass die Masse an Menschen, die sich für ein solches System interessieren, glaube ich, verschwindend gering ist. Dieser riesige Hype um diese NES-Mini-Konsole, das SNES-Mini, die kleine Retro-Playstation, also diese Mini-Retro-Konsolen, die man einfach halt so praktisch eine Konsole mit der Wertigkeit von Spielzeug, ein Impulskaufpreis, das hat wahrscheinlich die Leute von beiden Projekten dazu animiert, nochmal sowas zu starten. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Basis, auf die du da zugreifen kannst, von Menschen, die da jüngst erst damit aufgewachsen sind, Millionen Menschen erreicht, komplett etablierte IPs und am Beispiel der Mini-Playstation kannst du ja auch absehen, dass es halt so einfach auch nicht ist. Mhm. Also das Ding ist ja auch nicht gerade geil geworden. Der Zeitpunkt ist vielleicht dann auch bald vorbei, um diesen Hype mitzunehmen. Ich bin echt gespannt. Ich meine, im Idealfall lässt sich das alles super, weiß ich nicht, als Multimedia-Konsole vielleicht missbrauchen, vielleicht gut Homebrew-Software. Und wenn sie halt wirklich den Fokus haben auf Emulation und Retro-Gaming, why not? Also ich glaube tatsächlich, dass die Atari-Konsole, weil du jetzt sagst Homebrew, dass die offiziell auch weitere Betriebssysteme unterstützen soll, die du da selber irgendwie aufspielen kannst. Also die wirklich auch so ein Wohnzimmerding werden will halt. Und dafür kann es womöglich schon taugen, ja. Ja. Aber das sind schon sehr viele Sachen, die es auf einmal will. Also da bin ich schon auch etwas skeptisch. Aber das ist halt irgendwie, die Hardware kostet halt irgendwie heute auch nichts mehr, ne? Mhm. Also irgendwie so eine nicht High-End Spiele-Hardware, das schraubst du halt recht schnell zusammen. Ja, klar. Da ist Bluetooth noch drin, das kostet nichts, WLAN, da ist, keine Ahnung, alles, was du halt brauchst. Da gab es auch eine News, die hatte ich vor einer Weile in meinem Magazin-Podcast, dass der Designer der Hardware auch weggelaufen ist. Kurz, also einer der Designer dieser Atari VCS Retro-Konsole, die jetzt demnächst irgendwann erscheinen soll, der hat das Handtuch geworfen. Sie haben ihm vier Stunden Gedichte vorgelesen und dann ist er weggelaufen. Er meinte, die Firmenleitung hat absolut keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Sie haben kein Verständnis und nicht das geringste Gespür dafür. Die treffen lauter harte finanzielle Entscheidungen, die aber absolut keinen Sinn ergeben und der hat dann einfach in der Prototypenphase der Hauptplatine mit seiner Firma, die praktisch als Berater Berater und als Subunternehmer angestellt war, das Projekt verlassen. Ist aber noch ein anderes Unternehmen an dem Design der Konsole damit befasst. Heißt also, das ist noch nicht 100% definitiv tot, aber die Geier kreisen über dem ganzen Projekt. Also das ist nicht so, dass das irgendwie bunt läuft. Das ist eine äußerst turbulente Entwicklung. Ich würde sagen, die bleiben ihren Firmenwerten treu. So, das war ja die letzten 30 Jahre von Atari waren ja genau das. So. Ja. Naja, okay. Eigentlich aber wollte ich euch noch was über Billy Mitchell und Todd Rogers erzählen, diese Highscore-Typen, aber das wird ja heute so stark angezweifelt, diese ganze Highscore-Geschichte. Ja, auch da lasse ich euch lieber die Links in den Shownotes, macht euch selbst ein Bild, bevor ich da was Falsches erzähle. Außerdem ist es schon sauspät. Auch wieder wahr, ja, das hat ein bisschen gedauert heute. So, ich hoffe, dass der Philipp jetzt im Schnitt bei dieser katastrophalen Aufnahme noch irgendwas retten kann. Ja. Das hatte natürlich, das geht rein auf mein Konto, dass es eine Katastrophe war, das hatte nichts damit zu tun, dass wir einen sehr, sehr netten, sehr, sehr freundlichen Gast hatten, bei dem wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Sebastian? Höchst kompetent hast du vergessen. Easy, alles kein Stress. Aber ich habe ja Leute, die das noch für mich hinzufügen. Vielen Dank, dass du da warst, das war echt schön. Ja. Cool. Und jetzt, ich würde auch gerne jetzt noch das Outro einspielen, was mir aber aufgrund der technischen Möglichkeiten heute auch nicht... ist einfach alles scheiße, komm. Wir machen einfach jetzt aus hier und... Leiten, Pech und Pannen und Stangen. Das... Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.